Alles begann an einem kalten Dienstag im Januar, morgens um 2:30, als Martin Turner, Straßenkünstler und nach eigenen Worten Gigolo in Ausbildung, vor der Säulenvorhalle von St. Paul's am Covent Garden über eine Leiche stolperte. Martin war selbst nicht mehr allzu nüchtern und glaubte zuerst, über einen der Nachtschwärmer gestolpert zu sein, als er bemerkte, dem Mann fehlte der Kopf. Er wählte die Notrufnummer 999 und informierte die Polizei. Danach rollte die Mordkommission der Metropolitan Police an und ließ den gesamten Westteil der Piazza absperren. Dafür wurden mehr Uniformierte benötigt. Und so kam es, dass ich um 6 Uhr morgens im eiskalten Wind am Covent Garden herumhing, den Tatort bewachte und dass ich es war, der dem Geist begegnete. Covent Garden ist eine große Piazza mitten in London. Am Ostende des Platzes steht das Royal Opera House, in der Mitte eine überdachte Markthalle und am Westende befindet sich die kleine St. Paul's Church, auch als Schauspielerkirche bekannt. Ich bewachte das eine Ende vor der Kirche, wo mir die Säulenvorhalle ein wenig Schutz bot. Police Constable Leslie May, ebenso wie ich noch in der Probezeit, bewachte die Piazza-Seite, wo sie sich im Markteingang unterstellen konnte. Leslie war klein, blond und sehr attraktiv, selbst wenn sie eine Stichschutzweste trug. Wir hatten gemeinsam die Grundausbildung in Händen durchlaufen und wurden dann für die Probezeit nach Westminster versetzt. Unsere Beziehung war rein beruflicher Natur, obwohl ich nicht selten eine gewisse Sehnsucht verspürte, ihr ein wenig an die Uniformwäsche zu gehen. Mein Handy klingelte. Leslie meldete sich. »Ich hol mir einen Kaffee. Willst du auch einen?« Ich schaute zur Markthalle hinüber und sah sie winken. »Ja, damit rettest du mir das Leben«, sagte ich, und schon lief sie in Richtung James Street davon. Sie war noch keine Minute weg, als ich in der Säulenvorhalle eine Gestalt wahrnahm. Ein kleingewachsener Mann in einem Anzug drückte sich im Schatten hinter einer der Säulen herum. Ich sprach ihn an, wie es die Vorschriften der Metropolitan Police vorsahen, mehr oder weniger. »Hey, was machen Sie da?« Die Gestalt fuhr herum, und ich sah kurz ein bleiches, erschrecktes Gesicht im Dunkeln schimmern. Der Mann trug einen schäbigen, altmodischen Anzug mit Weste und Uhrenkette sowie einen reichlich lidierten Zylinder. Mit diesen Klamotten konnte er nur einer der Straßenkünstler sein, die eine Lizenz hatten, auf der Piazza aufzutreten. »Kommt einmal hier rüber«, sagte er und winkte mir mit dem Zeigefinger. »Ich hab alles gesehen, Wachtmeister. Furchtbar war es.« In Händen wird ihr eingetrichtert, erstmal Name und Adresse aufzunehmen, bevor du irgendetwas unternimmst. Ich zog meinen Notizblock und Kuli heraus. Darf ich zunächst einmal Ihren Namen notieren, Sir? Dürft ihr natürlich. Mein Name ist Nicholas Walpenny. Sind Sie Straßenkünstler? Könnte man sagen. Am Kragen seines Jacketts war ein Abzeichen befestigt, ein Zinnskelett, dargestellt mitten im Luftsprung oder Freudentanz. Das kam mir ein bisschen gruftig vor, aber London ist schließlich die bunt zusammengewürfelte Multikulti-Hauptstadt der Welt. Also notierte ich Straßenkünstler. Wenn Sie etwas beobachtet haben, sollten Sie mit mir zum Polizeirevier kommen, damit wir Ihre Aussage aufnehmen können. Wäre ein bisschen schwierig, da ich tot bin. Ich glaubte, mich verhört zu haben. Wenn Sie sich um Ihre Sicherheit sorgen... Ich sorge mich um gar nichts mehr, Wachtmeister. All dieweil ich nämlich schon seit 120 Jahren tot bin. Wenn Sie tot sind, wie kommt es dann, dass wir miteinander sprechen können? Wahrscheinlich habt ihr einen Schimmer vom zweiten Gesicht abbekommen. Er betrachtete mich genau. Können Sie beweisen, dass Sie tot sind? Wenn euch daran liegt. Er trat aus dem Schatten der Säule. Er war transparent, ungefähr so wie ein Hologramm in einem Film, dreidimensional. Wirklich und wahrhaftig vorhanden, aber eben doch durchsichtig. Verdammt nochmal. Okay, sagte ich mir, auch wenn du gerade mal kurz durchgeknallt bist, heißt das noch lange nicht, dass du deine Ausbildung als Polizist vergessen darfst. Bitte schildern Sie mir, was Sie beobachtet haben. Tja, also, ich sah den ersten Gentleman, der ermordet wurde, von der James Street herunterkommen. Dann kam da noch ein zweiter Herr, der den Mord ausführte. Der spazierte von der anderen Seite herauf, von der Henrietta Street her. Genau dort gingen sie aneinander vorbei. Nicholas wies auf eine Stelle, die ungefähr 10 Meter vom Kirchenportal entfernt war. Schätze, sie kannten einander, weil sie sich zunickten, blieben aber nicht auf ein Schwätzchen stehen oder so... Sie hatten den Eindruck, dass Sie einander kannten? Ja, wie flüchtige Bekannte, nicht wie Busenfreunde. Schon wegen dem nicht, was sich dann zutrug. Der zweite, der mörderische Gentleman, der setzt sich eine Mütze auf, schlüpft in eine rote Jacke, zieht einen Stock oder Prügel heraus und schleicht sich so still und leise, wie sich ein Zechpriller davonschleicht, von hinten an den ersten Herrn heran und schlägt ihm säuberlich den Kopf ab. Machen Sie sich über mich lustig? Ich schwöre es bei meinem eigenen Tod. Oh, und das ist der heiligste Eid, den ein Geist ablegen kann. Es war ein entsetzlicher Anblick. Der Kopf flog runter und das Blut sprudelte oben raus. Was machte der Mörder dann? Nun, nachdem er sein Geschäft erledigt hatte, machte er sich davon, die New Row runter, schneller als ein Köter hinter einer läufigen Hündin herrennt. Ich dachte kurz nach. New Row führte zur Charing Cross Road hinunter. Ideal, um ein Taxi oder ein Minibus oder sogar einen der Nachtbusse zu nehmen. So hätte der Killer innerhalb einer Viertelstunde aus dem Zentrum von London verschwinden können. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Der mörderische Gentleman, der hatte was, wie soll ich sagen, etwas Unheimliches. Unheimlich? Ich meine, dabei sind Sie doch selber ein Geist. Nun, ich mag ein Geist sein, aber das bedeutet eben auch, dass ich etwas Unheimliches erkenne, wenn ich es sehe. Und, was genau haben Sie gesehen? Der mörderische Herr wechselte nicht einfach nur Hut und Mantel, sondern auch sein Gesicht. Und jetzt sagt bloß, das ist nicht unheimlich. Jemand rief meinen Namen. Leslie war mit dem Kaffee zurück. Während ich kurz zu ihr hinüberblickte, verschwand Nicholas. Ich stand da und starrte wie ein Idiot ins Leere, bis Leslie noch einmal rief, »Sag mal, willst du nun einen Kaffee oder nicht?« Ich trabte über das Kopfsteinpflaster hinüber. »War irgendwas los, während ich weg war?« Ich schüttelte stumm den Kopf und nippte an meinem Kaffeebecher. Am nächsten Tag wachte ich gegen 11 Uhr auf, viel früher als ich geplant hatte. Leslie und ich waren um 8 Uhr abgelöst worden, waren zum Wohnheim zurückgetrottet und sofort ins Bett gesunken, in getrennte Betten. Leider. Ich lag 10 Minuten lang so da, in der Hoffnung, dass die Erinnerung daran, dass ich mit einem Geist gesprochen hatte, allmählich wie ein Traum verblassen würde. Das geschah leider nicht. Deshalb stand ich auf und ging unter die Dusche. Heute war ein wichtiger Tag und ich musste auf Zack sein. Gegen Ende der Anwärterzeit beginnt man sich auf eine Stelle in den verschiedenen Abteilungen und Direktoraten zu bewerben, in die die Metropolitan Police gegliedert ist. Genau deshalb war ich heute bei meinem Vorgesetzten Inspektor Francis Neblett zu einem Dienstgespräch angemeldet, bei dem er mit mir meine zukünftigen beruflichen Aussichten diskutieren wollte. Nach diesem Gespräch würde eine endgültige Entscheidung über mein zukünftiges Einsatzfeld getroffen werden, und wie ich stark vermutete, würden meine eigenen Wünsche dabei keine große Rolle spielen. Als mich Inspektor Neblett mit dem Vornamen anredete, war mir sofort klar, dass die Sache voll daneben gehen würde. »Nun erklären Sie mir mal, Peter, wie Sie sich Ihre weitere Laufbahn vorstellen.« Ich rutschte auf meinem Stuhl hin und her. »Nun ja, Sir, ich dachte an die Kriminalabteilung.« »Sie wollen ein Detective beim CID werden?« »Jawohl, Sir.« »Peter, in den vergangenen 2 Jahren konnte ich mir ein sehr positives Bild von Ihrer Intelligenz und Ihrer Fähigkeit zu harter Arbeit machen.« »Danke, Sir.« »Und außerdem haben Sie ja auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund.« »Ich habe mein Abitur in Mathe, Physik und Chemie gemacht, aber die Noten waren nicht berauschend. Kein Wissenschaftler würde einen dermaßen mittelmäßigen Abschluss als naturwissenschaftlichen Hintergrund bezeichnen.« »Und Sie sind sehr gut darin, Ihre Überlegungen zu Papier zu bringen.« In meinem Magen ballte sich ein Klumpen der Enttäuschung zusammen. Ich wusste jetzt genau, für welchen scheußlichen Einsatzbereich mich die Met auserkoren hatte. »Wir schlagen Ihnen die Case Progression Unit vor.« Die Hauptaufgabe des CPU besteht darin, die armen, überlasteten Constables von Papierkram zu befreien, damit sie mehr Zeit haben, um auf der Straße zu sein. Aber im Grunde wollte mir Neblett sagen, dass ich eigentlich kein richtiger Polizist war, also keiner, der die Bösewichte fängt, sondern nur einer, der einen wertvollen Beitrag leistet, damit die echten Bullen mehr Zeit für die wichtigeren Aufgaben bekommen. Ich konnte mit übelerregender Gewissheit voraussagen, dass er jeden Augenblick die Worte »wertvoller Beitrag« ins Gespräch werfen würde. Ich hatte eigentlich gehofft, eine aktivere Rolle zu übernehmen, Sir. »Aber das ist doch eine aktive Rolle. Bei der CPU werden Sie einen wertvollen Beitrag leisten können.« Normalerweise brauchen Polizisten keine Ausrede, wenn sie ins Pub gehen wollen. Aber eine der vier Nicht-Ausreden ist die Tradition, am Ende der Probezeit ein richtiges Besäufnis zu veranstalten. Dabei sorgen die Beamten der jeweiligen Schicht dafür, dass sich die soeben neu ernannten Constables total volllaufen lassen. Zu diesem Zweck wurden auch Leslie und ich über den Strand zum Pub Roosevelt Toad geschleppt. »Wie ist es gelaufen?« rief Leslie, um das Stimmengewirr im Pub zu übertönen. »Beschissen! CPU!« Leslie verzog das Gesicht. »Und bei dir?« »Sag ich dir lieber nicht, würde dir doch nur die Laune verhageln.« »Nur zu, ich werde schon aushalten. Ich bin befristet der Mordkommission im Fall William Skirmish, unserem Kopflosen, zugeordnet worden.« Das war, soweit ich wusste, noch nie vorgekommen. »Etwa als Detective?« »Vorerst noch als normaler Constable, aber in Zivil. Es ist ein wichtiger Fall und Sie brauchen noch mehr Leute.« Sie behielt natürlich recht. Es verhagelte mir die Laune, und zwar gründlich. Damit war der Abend für mich gelaufen. Ich hing zwar noch ein oder zwei Stunden im Pub herum, aber weil ich Selbstmitleid hasse, vor allem bei mir selbst, ging ich schließlich hinaus. Leslie ließ sich volle 20 Minuten Zeit, bis sie mich suchen kam. »Dachte ich mir doch, dass du sauer bist. Nichts spricht gegen Schreibtischjobs, Peter.« »Ich will aber Polizist sein.« Ich wollte mich nonchalant gegen einen Lampenpfosten lehnen, aber es ging schief und ich kippte knapp daran vorbei und geriet ins Stolpern. Leslie fand das viel komischer, als es meiner Ansicht nach war. »Okay, warum haben sie dir den Job gegeben?« »Weil ich verdammt gut bin.« Ja, »so gut auch wieder nicht.« »Ach doch, sei mir mal ehrlich, als Polizistin bin ich echt super.« »Tja, was bin ich dann?« »Oh, ich mag dich echt gern, Peter, aber irgendwie scheinst du die Welt nicht so zu sehen, wie ein Polizist sie sehen muss. Kommt mir manchmal so vor, als würdest du Dinge sehen, die gar nicht da sind.« »Dinge zu sehen, die nicht da sind, kann doch für einen Polizisten recht nützlich sein, oder?« Leslie schnaubte verächtlich. »Stimmt aber. Gestern Nacht, während du dich von deiner Koffeinsucht hast ablenken lassen, traf ich einen Augenzeugen, der eigentlich nicht da war. Ich habe einen Geist befragt.« »Ach, Quatsch!« Also erzählte ich ihr von Nicholas Walpenny und dem mörderischen Gentleman. »Und der fragliche Zeuge wäre also ein Geist?« »Genau.« Leslie stand auf, schwankte ein wenig, schaffte es aber irgendwie, ihren Blick wieder auf mich zu fokussieren. »Meinst du, er ist noch da?« Die kalte Luft machte mich allmählich wieder nüchtern. »Wer?« »Na, dein Geist, Nicholas Nickleby oder wie er heißt. Meinst du, er könnte noch am Tatort sein?« »Na, woher soll ich das wissen? Ich glaube nicht mal an Geister.« »Komm, wir schauen nach. Wenn ich ihn auch sehe, ist das ein ein Beweis.« »Na gut.« Wir spazierten Arm in Arm die King Street entlang bis Covent Garden. Nicholas der Geist glänzte durch überwältigend klare Abwesenheit. Wir schleppten uns zum Wohnheim zurück, wo es Leslie vollkommen versäumte, mich in ihr Zimmer einzuladen. Am nächsten Morgen hatten Leslie und ich uns nicht dem Horror der Wohnheimküche stellen können und deshalb Zuflucht in der Polizeikantine gesucht. »Tut mir leid wegen gestern Nacht«, sagte Leslie. »Mach dir nichts draus. Ich habe dein wertvolles Feedback zur Kenntnis genommen und heute Morgen gründlich analysiert und beschlossen, dass ich die Ziele meines Karriereentwicklungsprogramms innovativ, proaktiv und vor allem kreativ anstreben werde.« »Was hast du vor?« »Ich werde mich in Holmes einhacken und mal nachschauen, ob mein Geist mit dem Tathergang recht hatte.« Jedes Polizeirevier im Land hat mindestens einen Holmes-Raum. Die Abkürzung steht für Home Office Large Major Inquiry System. Das System erfasst alles, was mit größeren polizeilichen Ermittlungen zu tun hat. Ich brauchte nicht mal eine halbe Stunde, um den Covent Garden-Fall aufzurufen. Die Mordkommission für den Fall William Skirmish hatte sich unverzüglich die Aufzeichnungen der Überwachungskamera beschafft. Die Aufnahmen waren schlecht und sehr dunkel und die Bilder wechselten einmal pro Sekunde. Aber trotz der schlechten Qualität war William Skirmish deutlich zu sehen. Er kam unter der Kamera hervor und ging in Richtung Henrietta Street. »Und da kommt auch schon unsere Verdachtsperson«, sagte Leslie, die neben mir saß. Diese Person ging an William Skirmish vorbei und verschwand unter der Kamera. Im Bericht wurde diese Person als Zeuge A bezeichnet. Eine dritte Person erschien, die sich von der Kamera entfernte. Ich drückte auf Pause. Sieht nicht wie derselbe Bursche aus«, kommentierte Leslie. Definitiv nicht. Dieser Mann trug nämlich eine Art Schlumpfmütze und ein edwardianisches Smokingjackett. Ich ließ den Film ein paar Bilder zurück und dann wieder vorlaufen. Die erste Gestalt, Zeuge A, verschwand in Bild 1. Zwei Bilder später erschien der Mann mit der Schlumpfmütze. Macht 2 Sekunden, um sich umzuziehen, bemerkte Leslie. Menschen unmöglich. Ich klickte wieder auf vorwärts. Schlumpfmütze hielt plötzlich so etwas wie einen Baseballschläger in der Hand und trat geschmeidig von hinten an William Skirmish heran. Dann kam die Aufzeichnungspause bis zum nächsten Bild, aber der Schlag war klar zu sehen. Das folgende Bild zeigte Skirmish mitten im Sturz und einen kleinen dunklen Fleck, den wir für seinen Kopf hielten, vor dem Portikus der Kirche. Mein Gott, er hat ihm tatsächlich den Kopf sauber mit einem Baseballschläger abgeschlagen, stöhnte Leslie. Und das ist menschenunmöglich. Ich klickte noch einmal zu dem Bild zurück, auf dem die Schlumpfmütze auftrat. Siehst du hier einen Baseballschläger? Nein, obwohl man beide Hände sieht. Vielleicht trägt er ihn auf dem Rücken. Ich klickte vorwärts. Auf dem dritten Bild erschien der Schläger wie durch Hexerei in seinen Händen. Schauen wir mal, ob wir nicht sein Gesicht erkennen können, murmelte ich vor mich hin. Ein Bild zeigte Schlumpfmütze, der sich gerade abwandte. Das Gesicht war im Dreiviertelprofil zu erkennen. Ein weit vorspringendes Kinn und eine ausgeprägte Hakennase. Der Baseballschläger verschwand 2 Bilder nach dem Mord, und wieder konnte ich nicht erkennen, wohin er verschwand. Er trägt eine Maske. Es könnte also dieselbe Person sein. Die ihre Klamotten in 2 Sekunden wechseln kann? Wohl kaum. Die Schlumpfmütze war weiter unten in der New Row verschwunden. Nicholas. Nicholas, der Geist? Sagte Leslie. Nicholas mit der fragwürdigen Gestalt hat in allen Punkten recht behalten. Das muss ich unbedingt dem Ermittlungsteam erzählen. Ach ja? Und was genau erzählst du denen? Naja, ich werde sagen, dass ich von einem potenziellen Zeugen angesprochen worden sei, der potenziell sehr interessante Hinweise habe, die für die weitere Ermittlungsarbeit von potenziell größtem Interesse sein könnten. Wenigstens darüber, dachte Leslie kurz nach. Hm. Und damit willst du dich aus der CPU herausreden? Ist jedenfalls ein Versuch wert. Aber das reicht nicht. Deine sämtlichen Informationen hättest du dir auch vom Video beschaffen können. Dann muss ich eben noch mehr Hinweise beschaffen. Heißt das, du willst wieder nach deinem Geist suchen? Kommst du mit? Nein. Auch gut. Ich denke sowieso, dass du ihn gestern verscheucht hast. Feldausrüstung für Gespensterjäger. Warme Jacke, Thermounterwäsche, extrem wichtig, Thermosflasche, Geduld. Schon nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass das so ziemlich das Absurdeste war, was ich je getan hatte. Ich bezog Stellung vor dem Kirchenportal. Einmal kam eine Frauengruppe vorbei, die offensichtlich einen Junggesellenabschied feierte. Natürlich erblickte mich eine von ihnen. »Geh nach Hause, Süßer. Er kommt heute nicht mehr.« Ihre Freundinnen lachten kreischend. Eine hörte ich sagen, »dass die gut aussehenden Typen immer schwul sein müssen.« Daran musste ich denken, als ich dann einen Mann von der anderen Seite der Piazza herüberkommen sah. Der Mann war ungefähr 1,80 groß und trug einen wunderbar geschnittenen Maßanzug, der seine breiten Schultern und die schmalen Hüften betonte. Ich schätzte ihn auf Anfang 40. Er hatte ein längliches, feingeschnittenes Gesicht und braunes Haar mit einem altmodischen Seitenscheitel. Er hatte einen Stock mit silbernem Knauf dabei. Es fehlte nur noch ein hübscher Boyfriend mit leicht ethnischem Einschlag an seiner Seite. Dann hätte ich ihn glatt wegen auf die Spitze treibens des klassischen schwulen Klischees einbuchten müssen. Als er auf mich zuschlenderte, auf meine Absicht, mich anzusprechen, war ich überzeugt, dass er tatsächlich nach einem Boyfriend mit leicht ethnischem Einschlag suchte. »Hallo? Was treiben Sie denn hier so?« Ich überlegte, ob ich es nicht zur Abwechslung mal mit der reinen Wahrheit versuchen sollte. »Ich bin auf Geisterjagd.« »Interessant. Jagen Sie irgendeinen spezifischen Geist?« »Nicholas Walpenny. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen und Ihre Adresse.« Kein Londoner würde diese Frage jemals widerspruchslos beantworten. Wie bitte?« Er griff in sein Jackett und holte die Brieftasche heraus. »Detective Chief Inspector Thomas Nightingale«, sagte er und zeigte mir seinen Dienstausweis. »Constable Peter Grant«, erwiderte ich. »Von der Charing Cross Wache?« »Jawohl, Sir.« Er schenkte mir ein eigenartiges Lächeln. »Na, dann jagen Sie Ihren Geist mal weiter, Constable.« Damit drehte er sich um und schlenderte die James Street hinauf. Tja, das hatte ich ja sauber hingekriegt. Soeben hatte ich einem Detective Chief Inspector erzählt, dass ich Geister jagte. Am nächsten Morgen erkundigte sich Leslie, wie die Geisterjagd gelaufen war. Wir hingen vor Neblets Büro herum, denn hier sollte mir heute der Todesstoß versetzt werden. »Ach, es gibt Schlimmeres als die CPU«, sagte ich. Darüber dachten wir eine Weile nach. »Verkehr«, sagte Leslie schließlich. »Das ist viel schlimmer.« »Aber man darf dann in super Schlitten herumfahren, 5er BMW, Mercedes M-Klasse. Weißt du was, Peter? Du bist eigentlich ein sehr oberflächlicher Mensch. Ich wollte gerade widersprechen, als Neblett seine Bürotür öffnete, erreichte Leslie einen Brief. Sie werden in Belgravia erwartet. Also los, beeilen Sie sich. In Belgravia befindet sich das Quartier der Mordkommission von Westminster. Leslie winkte mir kurz zu, drehte sich um und hüpfte tatsächlich den Korridor entlang. So, und was wird aus Ihnen? Ein Polizist, der einen aktiven und wertvollen Beitrag leistet, Sir. Tja, ein frecher Hund sind Sie. Er reichte mir keinen Briefumschlag, sondern einen kleinen Zettel. Sie werden für Chief Inspector Thomas Nightingale arbeiten. Auf dem Zettel waren Name und Adresse eines japanischen Restaurants an der New Row notiert. Welcher Bereich? Wirtschaftskriminalität und Spezialermittlungen, soweit ich weiß. Man will sie in Zivil sehen, also beeilen Sie sich gefälligst. Wirtschaftskriminalität und Spezialermittlungen war eigentlich eher ein Sammelbegriff für eine Unmenge spezialisierter Einheiten. Für mich war nur wichtig, die CPU gehörte nicht dazu. Nightingale saß an einem Tisch am anderen Ende des Restaurants. Als ich an seinen Tisch trat, erhob er sich und schüttelte mir die Hand. Ich setzte mich ihm gegenüber. Ist er zurückgekommen? Wer? Ihr Geist. Nicholas Walpenny. Schnüffler, Kammerjäger, Gelegenheitsdieb. Haben Sie eine Ahnung, wo er beerdigt sein könnte? Auf dem Friedhof der Schauspielerkirche? Sehr gut. Also, ist er zurückgekommen? Nein, ist er nicht. Geister sind kapriziös. Als Zeugen sind sie ziemlich unzuverlässig. Wollen Sie damit sagen, dass es wirklich Geister gibt? Sie haben doch mit einem gesprochen. Was glauben Sie? Ich warte auf eine Bestätigung durch einen Vorgesetzten, Sir. Nightingale griff gelassen nach seiner Teetasse. Geister gibt es wirklich. Er trank einen Schluck. Ich starrte ihn an. Lassen Sie mich raten, Sir. Gleich werden Sie mir erzählen, dass es eine geheime Einheit der Met gibt, deren Aufgabe darin besteht, Geister nachzuspüren oder Gespenstern, Dämonen, Feen, Hexen, Hexenmeistern, Elfen, Trollen. Ich hob beide Hände. Sie dürfen mich ruhig unterbrechen. Mir fallen sowieso gerade keine übernatürlichen Wesen mehr ein. Sie haben nicht mal einen Bruchteil von dem aufgezählt, was es gibt, sagte Nightingale gelassen. Außerirdische? Das musste ich einfach fragen. Noch nicht. Und die geheime Einheit der Met besteht nur aus mir, fürchte ich. Und Sie wollen, dass ich in Ihre Einheit eintrete? Dass Sie mich unterstützen bei dieser Ermittlung. Sie glauben also, dass sich bei diesem Mord etwas Übernatürliches ereignete? Warum schildern Sie mir nicht zuerst noch einmal, was Ihr Zeuge zu erzählen hatte? Dann sehen wir vielleicht ein wenig klarer, wohin das alles führt. Also schilderte ich ihm mein Gespräch mit Nicholas. Als ich geendet hatte, winkte er die Kellnerin herbei, um zu zahlen. Ich wünschte, ich hätte das alles schon gestern erfahren, aber vielleicht finden wir trotzdem noch eine Spur. Eine Spur? Wovon, Sir? Vom Unheimlichen. Es hinterlässt immer eine Spur. Nightingales Wagen war ein Jaguar, ein echter Mark II mit dem XK6-Motor und 3,8 Liter Hubraum. Er war nicht in makellosem Zustand, sondern hatte ein paar kleine Dellen in der Karosserie und die Ledersitze zeigten erste Risse, aber als Nightingale den Zündschlüssel drehte und der Sechszylinder zu brummen anfing, war alles perfekt. Wir fuhren über den Trafalgar Square. Ich konnte mir nur zwei Orte denken, zu denen wir unterwegs sein konnten. Die Polizeistation in Belgravia oder das Pathologische Institut von Westminster, wo Skirmishs Leiche aufbewahrt wurde. Ich hoffte, dass es die Polizeistation sein würde. »Sie kennen sich mit naturwissenschaftlichen Methoden aus?« fragte Nightingale nach einer Weile. »Jawohl, Sir«, antwortete ich und beschloss, gelegentlich mein Wissen über Bacon, Descartes und Newton aufzufrischen. Beobachtung, Hypothese, Experiment und... Noch den Rest würde ich nachlesen, wenn ich wieder vor meinem Laptop saß. Gut, denn ich brauche jemanden mit einer gewissen Objektivität. Ganz klar das Leichenschauhaus, dachte ich. Damit schmutzige Polizisten die Leichen nicht mit den geringsten Verunreinigungen besudeln konnten, hatte man einen besonderen Beobachterraum eingerichtet. Ich war sehr dafür, die Sache von diesem Beobachtungsraum aus zu verfolgen, aber Nightingale erklärte, wir müssten so nah wie möglich an die Leiche heran. Warum? Weil es außer Sehen und Hören auch noch andere Sinne gibt. Reden wir hier von außersinnlicher Wahrnehmung? Gehen Sie einfach unvoreingenommen an die Sache heran. Wir mussten saubere Schutzanzüge und Gesichtsmasken überziehen, bevor man uns erlaubte, uns dem Autopsietisch zu nähern. Es fiel mir überraschend leicht, den abgetrennten Kopf mit dem ungleichmäßig gezackten Rand an der Stelle zu betrachten, wo wo er eigentlich auf dem Hals hätte sitzen sollen. Nightingale trat nah an den Autopsietisch und steckte praktisch die Nase in den Spalt zwischen Kopf und Körper. Nach kurzer Zeit trat er zurück, schüttelte den Kopf und wandte sich zu mir um. »Ich möchte, dass Sie Ihr Gesicht so nah wie möglich an den Rumpf bringen, die Augen schließen und mir sagen, was Sie spüren.« Ich zögerte. »Ich versichere Ihnen, dass Ihnen der Grund dafür gleich klar wird.« Ich folgte Nightingales Anweisung und schloss die Augen. Zuerst nahm ich nur den Geruch von Desinfektionsmittel, rostfreiem Stahl und frisch gewaschener Haut wahr. Doch nach ein paar Augenblicken sickerte noch etwas anderes in meine Wahrnehmung. Ein Kratzen und Hecheln, eine feuchte Schnauze, ein wedelnder Schwanz. »Nun?« fragte Nightingale. »Ein Hund. Ein kleiner, kläffender Köter. Knurren, bellen, schreien, blitzlichtartiges Glitzern nasser Straßensteine, Stöcke, Lachen, ein irres, schrilles Gelächter.« Ich fuhr zurück und richtete mich auf. »Gewalt? Gelächter?« Ich nickte stumm. »Was war das?« »Das Unheimliche. Sie können es mit einem optischen Effekt vergleichen. Wenn man in helles Licht schaut und dann die Augen schließt, bleibt ein sogenanntes Nachbild zurück. Was Sie soeben wahrgenommen haben, ist ein solches Nachbild, eine Art Spur. Und deshalb spricht man von einem Vestigium, das lateinische Wort für Spur.« Zu meiner Erleichterung wandte er sich von der Leiche ab und wir verließen den Raum. »Aber ich habe kaum etwas wahrgenommen. Ist es immer so schwach?« »Diese Leiche liegt seit 2 Tagen in der Kühlkammer. Außerdem bleiben die Vestigia in einem toten Körper nicht sehr lange erhalten. Dann muss also das, was es auslöste, sehr stark gewesen sein,« vermutete ich. »Richtig. Wir dürfen deshalb annehmen, dass der Hund sehr wichtig ist und müssen den Grund dafür herausfinden.« »Vielleicht hatte Mr. Skirmish einen Hund?« »Ja, und genau damit fangen wir an. Wir hatten uns umgezogen und waren auf dem Weg zum Ausgang, als uns das Schicksal einholte.« »Ich habe gerüchteweise gehört, dass in diesem Bau ein furchtbarer Gestank ausgebrochen ist. Und verdammt nochmal, es stimmt!« ertönte eine laute Stimme hinter uns. Wir blieben stehen und drehten uns um. Detective Chief Inspector Alexander Seawool war ein hochgewachsener Mann, knapp 2 Meter groß, mit fassähnlicher Brust und Bierbauch. Ich kannte ihn nur dem Ruf nach. Und dieser Ruf besagte, dass man sich unter absolut gar keinen Umständen mit ihm anlegen durfte. Jetzt stürmte er durch den Korridor auf uns zu und ich musste mich zusammenreißen, um nicht hinter Nightingales Rücken in Deckung zu gehen. »Das ist verdammt nochmal meine Ermittlung und ist mir scheißegal, mit wem Sie gerade rummachen, aber ich will nicht, dass dieser Akte-X-Scheiß meinen ordentlichen polizeilichen Ermittlungen in die Quere kommt.« »Ich versichere Ihnen, Inspektor, dass ich nicht die Absicht habe, Ihnen in die Quere zu kommen,« sagte Nightingale ruhig. Seawool drehte den Kopf halb in meine Richtung. »Und wer zum Teufel ist das?« »Das ist Police Constable Peter Grant. Er arbeitet mit mir zusammen.« Er musterte mich eingehend, dann wandte er sich wieder an Nightingale. »Sie nehmen einen Lehrling auf?« »Möglicherweise. Das werden wir ja sehen. Schließlich gibt es eine Abmachung.« »Umstände können sich ändern.« »Nichts ändert sich verdammt nochmal so sehr.« Wieder starrte er auf mich herab. »Ich gebe dir einen guten Rat, mein Junge. Lauf von diesem Mann weg, solange du noch kannst.« »Wäre das alles?« erkundigte sich Nightingale gelassen. »Mischen Sie sich einfach nicht in meine Ermittlungen ein.« »Ich tue, was nötig ist.« So lautet die Abmachung. Seawool stampfte durch den Korridor zurück, stieß krachend die Flügeltür auf und verschwand. »Was ist das für eine Abmachung?« fragte ich. »Nicht wichtig. Kommen Sie, schauen wir mal, ob wir vielleicht diesen Hund finden können.« Dartmouth Park, wo William Skirmish gewohnt hatte, lag auf den unteren Hängen von Highgate Hill. Er hatte die Erdgeschosswohnung eines umgebauten viktorianischen Reihenhauses bewohnt. An einem der Fenster im Obergeschoss tauchte ein Gesicht hinter den Vorhängen auf, als wir unsere Ausweise dem uniformierten Polizisten zeigten, der an der Tür Wache stand. Das Ermittlungsteam hatte gründlich gearbeitet. Schubladen waren herausgezogen, durchsucht und nicht mehr ganz zurückgeschoben worden, als Zeichen, dass sie bereits durchsucht worden waren. Aber das Ermittlungsteam wusste nichts von meinen übersinnlichen Kräften und dem Vestigium des bellenden Hundes. Und es gab tatsächlich einen Hund. Entweder das oder Skirmish hatte eine besondere Vorliebe für Pal-Fleischbrocken in Soße. Ich wählte Leslies Handynummer. »Befindet sich irgendwo in deiner Nähe ein Holmes-Terminal?« »Ach, seit ich hier angefangen habe, sitze ich ununterbrochen vor dem verdammten Ding. Sie haben mich für die Dateneingabe und den ganzen Scheiß mit der Aussagenüberprüfung eingeteilt.« »Echt?« sagte ich und gab mir Mühe, nicht schadenfroh zu klingen. Rate mal, wo ich gerade bin. Na, du bist in Skirmishs verdammter Wohnung in Dartmouth Park. Woher weißt du das? Weil das DCIC wohl hier gerade durch die ganze Etage brüllt. Wer ist Inspektor Nightingale? Ich schaute zu Nightingale hinüber, der mich ungeduldig anstarrte. Das erzähle ich dir später. Kannst du mal schnell etwas für mich nachprüfen? Klar doch, was genau? Als das Ermittlungsteam die Wohnung durchsuchte, haben sie da einen Hund gefunden? Ich hörte, wie sie auf die Tastatur hämmerte und einen Suchbefehl über die wichtigsten Dateien laufen ließ. Im Bericht wird kein Hund erwähnt. Danke, du hast soeben einen wertvollen Beitrag geleistet. Dafür zahlst du sämtliche Drinks heute Abend, fauchte sie und legte auf. Ich erzählte Nightingale von dem fehlenden Hund. Besuchen wir mal die neugierige Nachbarin. Offenbar hatte er das Gesicht am Fenster ebenfalls bemerkt. Als wir zum Obergeschoss hinaufstiegen, hörten wir einen kleinen Hund kläffen. Die ältere Dame, die uns schon erwartete, stellte sich uns als Mrs. Shirley Palmerin vor. Wir wurden in ein Wohnzimmer gebeten. Sie bot uns Tee und Kekse an. Während sie in der Küche beschäftigt war, bellte der Hund, ein weißbraun gefleckter Kurzhaarterrier, ununterbrochen und wedelte mit dem Schwanz, bis Nightingale direkt mit dem Zeigefinger auf seine Schnauze zeigte und leise etwas murmelte. Der Hund hörte schlagartig auf zu bellen, kippte steif auf die Seite, schloss die Augen und schlief ein. Ich starrte Nightingale an, aber er hob nur eine Augenbraue. »Ist Toby eingeschlafen?« erkundigte sich Mrs. Palmerin, als sie mit dem Teetablett hereinkam. Nightingale sprang auf, half ihr, das Tablett auf den Teetisch zu stellen und wartete, bis sich unsere Gastgeberin gesetzt hatte, bevor er selbst wieder Platz nahm. Gehört er Ihnen?« fragte ich. »Um Himmels Willen, nein. Er gehörte dem armen Mr. Skirmish, aber ich kümmere mich schon eine ganze Weile um ihn.« »Er war also schon vor Mr. Skirmishs Tod hier?« fragte Nightingale. »Oh ja, Sie müssen wissen, Toby entzieht sich dem Arm des Gesetzes. Er ist sozusagen auf der Flucht.« »Welches Verbrechen hat er begangen?« wollte Nightingale wissen. »Er wird wegen eines Überfalls mit Körperverletzung gesucht. Er hat einen Mann gebissen, direkt in die Nase. Man rief die Polizei und so weiter.« Ich rief das Polizeirevier in Kentish Town an. Sie gaben mir Namen und Adresse des Opfers durch. Brandon, Coopertown, Downshire Hill, Hampstead. »Sie haben den Hund verhext«, sagte ich, als wir das Haus verließen. »Nur ein kleines bisschen«, wehrte Nightingale bescheiden ab. »Also gibt es wirklich Magie? Und Sie sind... was denn nun?« »Ein Zauberer. Wie Harry Potter?« »Nein, nicht wie Harry Potter.« »Wieso nicht? Ich bin schließlich keine fiktive Romanfigur.« Augusta Coopertown war etwa Ende 20, groß, blond und Dänin. Über ihre Staatsangehörigkeit wussten wir sehr schnell Bescheid, weil sie uns fast sofort über diese Tatsache informierte. Vor dem Baby hatte sie eine attraktive, schlanke Figur besessen, aber die Schwangerschaft hatte ihre Hüften verbreitert und ein paar Pfund Fett auf ihre Schenkel gelegt. Das ließ sie ebenfalls ziemlich bald in das Gespräch einfließen. Wir saßen in ihrem Wohnsalon in einer alten Villa in Hampstead und das besagte Baby lag in einem 400 Pfund teuren Bettchen und schrie unaufhörlich. Familienporträts hingen in geschmackvollem Arrangement über dem betont schlichten Kaminsims. Brandon Coopertown war ein gut aussehender Mann, Mitte 40, mit schwarzem Haar und schmalem Gesicht. Während sich Mrs. Coopertown um dies und jenes kümmerte, nahm ich heimlich ein Foto mit meiner Handykamera auf und mailte es Leslie. Nightingale sprang höflich auf, als Mrs. Coopertown leicht gehetzt zurückkam, aber dieses Mal hatte ich aufgepasst und sprang ebenfalls auf. »Darf ich fragen, was Ihr Mann beruflich macht?« erkundigte sich Nightingale. Er war Fernsehproduzent, und zwar ein erfolgreicher. Wir fragten nach dem Zwischenfall mit dem Hund. »Das Tier war eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit«, beklagte sie sich. »Mein Mann war so dumm, sich zu ihm herabzubeugen. Wir gingen gerade spazieren, wir alle drei. Da rannte dieser Hund daher. Mein Mann bückte sich, um ihn zu kraulen, und schnapp, ohne Vorwarnung, biss ihn der Hund in die Nase. Und dann kam auch noch dieser widerliche kleine Mann angelaufen und fing an zu brüllen. »Hey, Sie, was haben Sie mit meinem armen Hund gemacht? Lassen Sie ihn sofort in Ruhe.« Das Baby legte eine Pause ein, und wir hielten alle den Atem an. Aber dann rülpste es nur und begann wieder zu schreien. Ich warf Nightingale einen auffordernden Blick zu und verdrehte die Augen in Richtung Baby. Vielleicht hatte er ja auch noch eine Baby-Variante des Zauberspruchs für Toby in petto. Aber er schaute mich nur irritiert an und runzelte die Stirn. Möglicherweise hatte er ein ethisches Problem damit, Babys zu verhexen. »Der widerliche kleine Mann war wohl der Hundebesitzer?« fragte Nightingale. »Widerlicher kleiner Köter, widerlicher kleiner Mann«, nickte Mrs. Coopertown. »Und Ihr Mann?« Ich lief los, um etwas zu holen, womit wir das Blut stillen konnten. Und als ich zurückkam, lachte Brandon. Sogar der Polizist, den ich vorher gerufen hatte, fing an zu lachen. Alle waren glücklich und zufrieden. Selbst der widerliche kleine Köter war glücklich und zufrieden. Aber sie war nicht glücklich und zufrieden? Darum geht es nicht. Wenn ein Hund einen Menschen beißt, was hindert ihn dann, ein Kind oder ein Baby zu beißen? Darf ich fragen, wo Sie Dienstagnacht waren? Fragte Nightingale. Wo ich jede Nacht bin, hier. Und ich habe mich um unseren Sohn gekümmert. Und wo war Ihr Mann? Warum wollen Sie das wissen? Ich dachte, Sie sind wegen der Sache mit dem Hund hier. Sind wir auch, nickte Nightingale. Aber wir möchten gern noch ein paar Einzelheiten mit Ihrem Mann klären. Glauben Sie etwa, ich hätte das alles erfunden? Keineswegs, versicherte Nightingale. Aber da er nun mal der wichtigste Zeuge ist, brauchen wir seine Aussage. Er ist in Los Angeles, kommt heute Nacht zurück. Nightingale legte seine Karte auf den Tisch und versprach Mrs. Coopertown, dass er, und damit spreche er auch für sämtliche redlichen Polizisten, Angriffe durch kleine, kläffende Köter sehr ernst nehme und dass er sich wieder melden werde. »Was haben Sie dort drin gespürt?« wollte Nightingale wissen, als wir zu seinem Jaguar zurückgingen. »Im Sinne von irgendwelchen Vestigium?« »Vestigium ist der Singular. Der Plural lautet Vestigia. Also, spürten Sie Vestigia?« Naja, um ehrlich zu sein, nein, nichts, nicht mal einen kümmerlichen Hauch. Ja, eigenartig in einem Haus dieses Alters. Morgen unterhalten wir uns mal mit Ihrem Mann. Jetzt gehen wir zum Covent Garden zurück und versuchen festzustellen, ob wir nicht doch noch eine Spur finden können. Es ist jetzt 3 Tage her, wandte ich ein. Wären da die Vestigia nicht längst verschwunden? Steine halten Vestigia recht gut. Darum haben alte Gemäuer so viel Charakter. Wir hatten den Jaguar erreicht. Können Tiere Vestigia wahrnehmen? Fragte ich. Tja, das hängt vom Tier ab. Covent Garden, nachts, wieder mal. Aber dieses Mal mit Hund. Wie wollen Sie vorgehen? Sie sind der Experte, Sir. Ich habe in der Fachliteratur nachgeschlagen, aber sie war nicht besonders ergiebig. Es gibt dazu eine Fachliteratur? Constable, Sie wären erstaunt, wenn Sie wüssten, über welche Dinge es Fachliteratur gibt. Wir haben dann also 2 Optionen, Sir. Entweder geht einer von uns mit ihm am Tatort herum oder wir lassen ihn laufen und folgen ihm dann einfach. Ich denke, wir sollten beides in dieser Reihenfolge tun. Ich gehe mit ihm los und Sie bleiben hier bei der Kirche und halten die Augen offen. Genau wie ich vermutet hatte, waren Nightingale und Toby kaum um die Ecke der Markthalle verschwunden, als ich ein Psst hörte. Ich drehte mich um. Nicholas Walpenny stand hinter einer Säule und winkte mich zu sich. »Hier herüber, Wachtmeister, bevor er zurückkommt!« Er zog mich hinter die Säule. »Wisst ihr, mit was für einem Mann ihr euch da einlasst?« »Ja, Sie sind ein Geist.« »Nein, ich meine nicht mich, sondern den mit dem schönen Anzug und dem Silberknaufprügel.« »Inspektor Nightingale, er ist mein Boss.« »Ich will mich nicht in eure Angelegenheiten einmischen, aber wenn ich ihr wäre, würde ich mir einen anderen Boss suchen, jemand, der nicht berührt ist.« »Berührt von was?« »Fragt ihn doch mal.« Nach seinem Geburtsjahr. Ich hörte Toby kläffen und Nicholas war plötzlich nicht mehr da. So machen Sie sich hier keine Freunde, Nicholas, sagte ich in die Leere. Ich erzählte Nightingale nichts von dem Geist und stellte auch die Frage nicht, die mir der Geist empfohlen hatte. Ich denke immer, es ist wichtig, den Vorgesetzten nicht mit Informationen zu belasten, die er nicht benötigt. Toby schnüffelte aufgeregt auf dem Pflaster herum, nahe der Stelle, an der die Leiche seines Besitzers gelegen hatte. Ich ließ ihn von der Leine. Er blickte auf, bellte einmal und schoss in Richtung King Street davon. »Folgen Sie ihm!« befahl Nightingale, aber da hatte ich mich schon in Bewegung gesetzt. Detective Chief Inspectors laufen nicht einfach los. Dafür haben sie schließlich ihren Constable. Toby raste die New Row hinunter, schoss über die Charing Cross Road und stoppte an einer Bushaltestelle, wo er das Bein hob. Es war die Haltestelle für die Linie 24, die nach Camden Town, Chalk Farm und Hampstead fuhr. Ich sprach eine Nachricht auf Leslies Mailbox und bat sie, die Kameraaufzeichnungen der Linie 24 zu überprüfen. Ich denke mal, dass ihr meine Bitte richtig viel Freude machte. Sie rächte sich mit einem Anruf um 8 Uhr am nächsten Morgen. Schläfst du eigentlich nie?« murmelte ich. »Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das Foto, das du mir geschickt hast, das von Brandon Coopertown, er ist anscheinend kaum 10 Minuten nach dem Mord am Leicester Square in einen Bus der Linie 24 gestiegen.« »Mrs. Coopertown sagte, dass ihr Mann heute zurückkommt. Kannst du mich abholen?« »Klar. Was ist mit Voldemort?« »Er hat meine Handynummer.« Sie fuhr in einem 10 Jahre alten Honda Accord vor, der so aussah, als sei er für zu viele Drogenrazzien eingesetzt worden. Sie warf mir einen missvergnügten Blick zu, als Toby auf den Rücksitz sprang. Als wir in Downshire Hill einbogen, entdeckte ich leider die vertraute silberne Form des Jaguar. »Schläft er eigentlich nie?« wollte Leslie wissen. Ich vermute, er hat das Haus die ganze Nacht observiert. Inspektor Nightingale stieg aus dem Jaguar und trat uns kurz vor dem Gartentor in den Weg. Peter und Constable May, darf ich daraus folgern, dass Ihre Suche erfolgreich war? Leslie nickte. Plötzlich begann Toby zu bellen. Nicht sein gewöhnliches, enervierendes Kläffen, sondern ein richtiges, wütendes Bellen. Einen Augenblick lang glaubte ich, etwas zu spüren, eine Welle von Emotionen. Nightingales Kopf fuhr herum und er starrte zum Haus der Coopertowns hinüber. Im selben Augenblick hörten wir eine Fensterscheibe zersplittern und eine Frau schreien. Leslie war bereits durch das Gartentor gestürmt und rannte durch den Vorgarten. Dann blieb sie abrupt stehen. »Oh mein Gott«, flüsterte sie. Mein Gehirn scheute vor dem Gedanken zurück, dass jemand ein Baby aus dem Fenster im Obergeschoss geworfen haben könnte. »Rufen Sie den Notarzt«, bellte Nightingale und rannte die Stufen zur Haustür hinauf. Ich griff nach dem Handy, während sich Leslie neben dem Baby auf die Knie fallen ließ. Ich gab die Notrufnummer ein und meldete die Adresse. Leslie beugte sich dicht über das Kind und begann die Mund-zu-Mund-Beatmung. »Grant, hierher«, rief Nightingale. Seine Stimme klang fest und sachlich, aber ihr Ton trieb mich sofort die Treppe hoch. Nightingale hatte anscheinend die Haustür eingetreten, denn ich musste über ihre Bruchstücke springen, um in den Flur zu gelangen. An die Treppe kann ich mich nicht erinnern, aber plötzlich stand ich hinter Nightingale oben am Treppenabsatz. Augusta Coopertown lag mit dem Gesicht nach unten am hinteren Ende des Flurs, ein Arm hing ausgestreckt zwischen den Geländerstäben hinunter, ihr Haar war nass von Blut, unter einer Wange bildete sich eine Blutlache. Ein Mann stand leicht über sie gebeugt, einen Schlagstock in der Hand. Nightingale zögerte keine Sekunde. Er stürmte einfach vorwärts, die Schultern gesenkt. Offensichtlich wollte er den Mann mit einem Rugby-Angriff zu Fall bringen. Ich stürmte ebenfalls los, mit dem vagen Plan, ihn an den Armen festzuhalten, wenn Nightingale ihn zu Fall gebracht hatte. Der Mann wirbelte herum und stieß Nightingale geradezu lässig, aber so kraftvoll zurück, dass der Inspektor gegen das Geländer krachte. Ich starrte sein Gesicht an. Vermutlich war er Brandon Coopertown, aber eigentlich war das nicht mehr festzustellen. Ich sah eines seiner Augen, aber ein großer Hautlappen war über die Nase weggerissen worden und bedeckte das andere Auge. Wo der Mund gewesen war, befand sich jetzt nur noch ein blutiger Schlund. Ich war so geschockt, dass ich stolperte und hinfiel, was mir das Leben rettete, denn Coopertown hatte den Prügel blitzschnell herumgeschwungen. Der Schlag zischte knapp über meinem Kopf hinweg. Ich lag auf dem Boden und der Mistkerl rannte einfach über mich drüber. Er lief polternd die Treppe hinunter, während ich mich herumrollte und mühsam wieder auf Hände und Knie hochrappelte. Im unteren Flur krachte es. Dann war ein schwerer Aufschlag zu hören. »Stehen Sie auf, Constable«, befahl Nightingale. »Was zum Teufel war das?«, fragte ich, als er mir auf die Füße half. Ich schaute die Treppe hinunter. Coopertown, oder wer immer der Mann war, lag zu meiner Erleichterung mit dem Gesicht nach unten im Flur. »Ich habe wirklich keine Ahnung.« Ich lief so schnell es ging die Treppe hinunter. Das frische Blut war hellrot, arterielles Blut. Ich vermutete, dass es aus dem Loch im Gesicht förmlich herausgeschossen war. Unten beugte ich mich über den Körper und fühlte vorsichtig nach dem Puls. Ich fand keinen. »Peter, ich möchte, dass Sie jetzt von der Leiche zurücktreten und vorsichtig aus dem Haus gehen. Wir dürfen den Tatort nicht noch mehr verunreinigen, als es ohnehin schon der Fall ist.« Ich trat aus dem Haus ins helle Tageslicht. Aus der Ferne hörte ich Sirenen. Detective Chief Inspector Sewall tauchte irgendwann an der Schiebetür des Transits auf, in dem man uns gesteckt hatte, und betrachtete mich und Leslie mit unheilvoll gerunzelter Stirn. »Alles okay bei euch?« Wir nickten beide. »In ein paar Minuten werdet ihr zum Hampstead-Revier gebracht, wo eine nette Dame von Scotland Yard eure Aussagen aufnehmen wird. Getrennt natürlich. Ich bin ein überzeugter Anhänger der reinen Wahrheit, aber ihr nehmt gefälligst zur Kenntnis, dass ich in keiner Aussage auch nur ein einziges Wort von diesem verdammten Voodoo-Akte X-Scheiß lesen will. Hab ich mich klar ausgedrückt?« Wir gaben ihm zu verstehen, dass er seine Position hinreichend verständlich kommuniziert habe. »Und wenn irgendjemand fragen sollte, sind wir durch unsere stinknormale Polizeiarbeit hier reingeraten und werden auch nur durch unsere stinknormale Polizeiarbeit wieder rauskommen?« Und damit verließ er den Van wieder. »Sag mal, hat er uns gerade aufgefordert, einen ranghöheren Polizeibeamten zu belügen?« fragte ich. »Ja, das hat er«, sagte Leslie. Wollte nur sicher gehen. Und so verbrachten wir den Rest des Nachmittags damit, in getrennten Vernehmungen falsches Zeugnis abzulegen. Natürlich sorgten wir dafür, dass unsere Aussagen im Großen und Ganzen übereinstimmten, dass es aber auch jede Menge authentisch wirkender kleiner Abweichungen gab. Niemand kann eine Aussage so geschickt verbiegen wie ein Polizist. Nach dem Lügen ließen wir einen verdächtig stillen Toby aus dem Honda Accord und brauchten eine Stunde oder so, um den Rücksitz zu reinigen. Am nächsten Morgen klingelte mein Handy. Am Apparat war Nightingale. »Sind Sie bereit, wieder an die Arbeit zu gehen?« »Zurück an die Arbeit. Zurück zum Leichenschauhaus, wo Nightingale und ich einen Termin für die Besichtigung von Brandon Coopertowns grauenhaften Verletzungen hatten. Ich wurde Abdul Haq Walid vorgestellt, einem agilen Mann in den 50ern. »Dr. Walid ist für unsere Spezialfälle zuständig«, sagte Nightingale. »Ich bin auf Kryptopathologie spezialisiert.« »Salam«, sagte ich. »U'alaikum assalam«, Dr. Walid schüttelte mir die Hand. Brandon Coopertown lag nackt auf dem Rücken auf dem Autopsietisch. »Beginnen wir mit dem Schädel«, sagte Dr. Walid und beugte sich mit einer dünnen Stabtaschenlampe darüber. Nightingale beugte sich ebenfalls hinunter. Ich begnügte mich damit, ihm über die Schulter zu blicken. »Wie Sie hier sehen können, wurden die Gesichtsknochen stark beschädigt, Unter- und Oberkiefer sowie das Jochbein wurden buchstäblich zerschmettert und sogar die Zähne wurden zertrümmert.« Dr. Walid benutzte eine Klammer, um einen Hautlappen, der früher vermutlich zur Wange gehört hatte, über das Gesicht zu legen. »Die Haut ist weit über ihre natürliche Form hinaus gedehnt worden, und obwohl vom Muskelgewebe nicht mehr viel übrig ist, zeigt sich auch hier laterale Degradation. Nach den Dehnungsstreifen zu urteilen, würde ich sagen, dass etwas sein Gesicht rund um Kinn und Nase hinausgepresst hat. Haut und Muskelgewebe wurden extrem gedehnt, die Knochen buchstäblich pulverisiert, und das Ganze blieb dann eine Weile in dieser aufgeblähten Form erhalten.« Dann verschwindet plötzlich das, was es in dieser Form gehalten hat, wieder, und weil die Knochen und das Gewebe keinerlei Zusammenhalt mehr haben, fällt sein Gesicht buchstäblich auseinander. »Denken Sie an Dissimulo?«, fragte Nightingale. »Ja, oder an eine sehr ähnliche Technik«, nickte Dr. Walid. Nightingale erklärte, dass es sich bei Dissimulo um einen Zauberspruch handelte, durch den sich das Aussehen verändern ließ. »Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass er ein Praktizierender war?«, fragte Nightingale. Dr. Walid holte eine abgedeckte Schale aus Edelstahl herbei. »Wusste doch, dass Sie die Frage stellen würden. Das habe ich vorhin herausgenommen.« Er hob den Deckel hoch. In der Schale lag ein menschliches Gehirn. Ich bin kein Experte für tote Gehirne, aber selbst mir kam dieses hier nicht sehr gesund vor, sondern schrumpelig und brüchig, als habe es zu lange in der Sonne gelegen. »Wie Sie sehen können«, erklärte Dr. Walid, »haben wir hier eine extensive Degradation der Großhirnrinde.« Er schnitt das Gehirn in zwei Teile, um uns das Innere zu zeigen. Es sah aus wie ein verwelkter Blumenkohl. »Und so«, sagte Dr. Walid, »sieht ein Gehirn unter dem Einfluss von Magie aus.« »Das kommt von Magie?«, fragte ich. »Kein Wunder, dass sie niemand mehr praktiziert.« »Sowas geschieht nur, wenn man seine Grenzen überschreitet«, sagte Nightingale und wandte sich an Dr. Walid. »In seinem Haus haben wir keine Hinweise auf entsprechende Praktiken gefunden. Keine Bücher, keine Paraphernalien, kein Vestigium.« »Könnte jemand seine Magie, gestohlen haben? Irgendwie aus seinem Gehirn gesaugt?« »Das ist sehr unwahrscheinlich«, sagte Nightingale. »Es ist praktisch unmöglich, jemand anderem die magischen Kräfte zu stehlen.« »Ausgenommen im Moment des Todes«, korrigierte ihn Dr. Walid. »Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass unser Mr. Coopertown sich das hier selbst zufügte«, sagte Nightingale. »Also, als sein Gesicht noch normal aussah, wurde es nur durch Magie zusammengehalten?« »Und wenn man einschläft, was geschieht dann mit dem Zauberspruch?« »Er würde vermutlich kollabieren«, sagte Nightingale. »Wollen Sie behaupten, dass Coopertown tagelang ohne Schlaf auskam?« »Das ist in der Tat etwas unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass irgendein menschlicher Zauberer das könnte.« »Irgendein menschlicher Zauberer? Okay.« »Als ich Sie nach Geistern, Vampiren und Werwölfen fragte, sagten Sie, ich hätte nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Das meinten Sie wirklich im Ernst, nicht wahr?« Nightingale nickte. »Ich fürchte, ja.« »Scheiße«, Dr. Walid lächelte. »Genau das habe ich damals vor 30 Jahren auch gesagt.« »Also, wer oder was auch immer das dem armen Coopertown zufügte, war wahrscheinlich kein menschliches Wesen«, stellte ich fest. Danach taten Nightingale und ich das, was alle guten Bullen tun, wenn sie im Laufe des Tages mal eine freie Minute haben. Wir suchten uns einen Pub. Nightingale spendierte mir ein Bier und wir setzten uns in eine Ecke. »Wie wird man denn Zauberer?« »Man macht eine Lehre und man geht eine Verpflichtung ein gegenüber der Kunst, gegenüber mir, gegenüber dem Land. Sie müssten mich Meister nennen.« »Meister?« »Die Tradition verlangt es. Könnte ich Sie stattdessen nicht einfach Inspektor nennen?« »Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich Ihnen eine Lehrstelle anbiete?« Ich nahm einen Schluck Bier und wartete. Nightingale lächelte noch einmal und trank ebenfalls einen Schluck. Wenn Sie diesen besonderen Rubikon erst einmal überschritten haben, gibt es kein Zurück mehr. Und ja, Sie dürfen mich Inspektor nennen. Tja, und was geschieht jetzt? Morgen früh machen wir als erstes dem Commissioner unsere Aufwartung. Guter Witz, Sir, sehr komisch. Nein, im Ernst, er ist der Einzige, der dazu autorisiert ist, die endgültige Entscheidung zu treffen. Der Commissioner ließ uns nur 10 Minuten warten, dann wurden wir von seiner Sekretärin hineingeleitet. Ich nahm so viel Paradehaltung an, wie ein Londoner Polizist nur zustande bringen konnte, und wäre beinahe zurückgezuckt, als mir der Commissioner die Hand reichte. »Constable Grant, Ihr Vater ist Richard Grant, nicht wahr? Ich habe ein paar von seinen Platten.« Er forderte uns mit einer knappen Bewegung auf, uns zu setzen. »Eine unerwartete Entwicklung, Inspektor. Manche mögen das für einen unnötigen Schritt halten.« »Commissioner, ich glaube, dass die Umstände eine Änderung der Abmachung erfordern.« »Als ich zum ersten Mal über Ihre Abteilung informiert wurde, gab man mir zu verstehen, dass Ihre Funktion nur noch sehr begrenzt sei und weiter abnehme und dass die...« Der Commissioner schien das Wort kaum über die Lippen zu bringen. »Dass die Magie sehr an Bedeutung verloren habe und kaum noch eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung darstelle. Tatsächlich erinnere ich mich definitiv daran, dass das Innenministerium damals die Formulierung »im Verschwinden« begriffen verwendete. Durch Wissenschaft und Technologie verdrängt, war noch so eine Formulierung, die ich häufig hörte.« »Das Innenministerium hat nie wirklich begriffen, dass sich Wissenschaft und Magie nicht gegenseitig ausschließen, Sir. Der Gründer meiner Gesellschaft hat genügend Beweise dafür geliefert. Ich bin überzeugt, dass wir es mit einem langsamen, aber stetigen Anstieg magischer Aktivität zu tun haben.« »Die Magie kehrt zurück?« »Seit Mitte der 60er Jahre, Sir.« »Die 60er? Nun, das überrascht mich nicht sonderlich. Kennen Sie die Gründe dafür?« »Nein, Sir, aber es gab damals auch keinen Konsens in der Frage, warum sich die Magie überhaupt abgeschwächt hatte.« »Ich habe gehört, dass in diesem Kontext der Name Ettersburg erwähnt wurde.« Ein Moment lang spiegelte Nightingales Gesicht echten Schmerz wider. »Ettersburg hatte sicherlich auch damit zu tun.« »Die Morde in Covent Garden und in Hampstead hängen irgendwie zusammen?« »Ja, Sir.« »Und Sie glauben, die Situation wird eher noch schlimmer?« »Ja, Sir.« »So viel schlimmer, dass es gerechtfertigt wäre, die Abmachung aufzukündigen?« »Für die Ausbildung eines Lehrlings benötigt man 10 Jahre, Sir. Es ist besser, einen Ersatz zu haben, falls mir etwas zustoßen sollte.« Der Commissioner ließ ein freudloses Lachen hören. »Weiß er denn, worauf er sich einlässt?« »Weiß das überhaupt ein Polizist?« fragte Nightingale. »Na gut. Stehen Sie auf, mein Junge.« Wir erhoben uns. Nightingale sagte, ich solle die Hand heben und las mir die Eidesformel vor, die ich nachsprechen musste. »Ich, Peter Grant aus Kentish Town, schwöre, Ihrer Majestät der Königin und Ihren Nachfolgern aufrichtig zu dienen, meinem Meister während der Dauer meiner Lehre gut und getreulich zu dienen, den Wächtern Gehorsam zu leisten und die Kleidung der Bruderschaft in Ehren zu halten, das Geheimnis besagter Bruderschaft Ehren zu bewahren und niemandem außerhalb besagter Bruderschaft zu enthüllen. Und ich schwöre feierlich, in all diesen Dingen aufrichtig und ehrlich zu sein und diesen Eid geheim zu halten. So helfe mir Gott, Ihre Majestät und die Macht des Universums, dieses Gelöbnis zu bewahren und zu erfüllen.« Das alles gelobte ich feierlich, nur an der Stelle mit den Klamotten verhaspelte ich mich ein bisschen. Nightingale informierte mich, dass ich als sein Zauberlehrling auch in sein Haus am Russell Square einziehen müsse. Die gesuchte Adresse hatte eine deutlich breitere Eingangstreppe als die Nachbarhäuser. Sie führte zu einer zweiflügeligen Mahagonitür mit Messingbeschlägen hinauf. Ich schleppte meinen Rucksack und die beiden Koffer zur Haustür hinauf und drückte auf den Messingklingelknopf, hörte aber durch die massive Holztür kein Läuten. Nach ein paar Augenblicken schwang sie von alleine auf. Vielleicht lag es am Verkehrslärm, aber ich hätte schwören können, weder einen Antriebsmotor noch irgendeinen Mechanismus gehört zu haben. Tobi jaulte kläglich und ging hinter meinen Beinen in Deckung. »Das ist nicht gruselig, absolut gar nicht.« Ich schleppte mein Gepäck durch die Tür. Die Eingangshalle wies einen Mosaikboden im römischen Stil und eine Marmorstatue, flankiert von 2 klassizistischen Säulen, auf. Die Statue stellte einen Mann dar, der einen akademischen Talar und Kniehosen trug. In einem Arm hielt er einen gewaltigen Wälzer, im anderen einen Sextanten. Ich wusste schon seinen Namen, bevor ich auch nur einen Blick auf die Inschrift im Sockel geworfen hatte, die da lautete: »Natur und der Naturgesetze lagen in dunkler Nacht. Gott sprach, Newton sei, und sie strahlten voll Pracht.« Nightingale wartete neben der Statue auf mich. Willkommen im Folly, der offiziellen Residenz der englischen Magie seit 1775. Und Ihr Schutzheiliger ist Sir Isaac Newton? Nightingale grinste. Er war unser Gründer und der Erste, der die magischen Praktiken systematisch erfasste. Mir hat man immer beigebracht, dass er die moderne Wissenschaft erfunden hat. Er hat beides getan. Darin zeigt sich das wahre Genie. Nightingale führte mich durch eine Tür in einen rechteckigen Innenhof, offenbar die Mitte des Gebäudes. Oben erstreckten sich zwei Reihen von Balkonen, darüber wölbte sich eine viktorianische Kuppel aus Glas und Gusseisen. Dort geht es zum großen Speisesaal, dort zum Salon und zum Rauchzimmer, erklärte Nightingale und deutete auf die Türen am anderen Ende des Innenhofs. Und hier geht es zur Bibliothek und dem Vorlesungssaal. Im Untergeschoss befinden sich die Küchen und der Weinkeller. Die Hintertreppe ist dort drüben. Zur Remise und zu den Stallungen gelangt man durch die Hintertür. Wie viele Personen leben hier? Nur wir beide. Und Molly. Toby kauerte sich plötzlich neben meinen Füßen nieder und knurrte. Ich blickte auf und sah eine Frau, die geräuschlos über die polierten Marmorfliesen auf uns zuglitt. Sie war schlank und wie ein Hausmädchen aus edwardianischer Zeit gekleidet, mit allem, was dazugehört. Eine winzige, gestärkte Schürze über dem langen, schwarzen Rock und eine weiße Baumwollbluse. Aber ihr Gesicht passte nicht ganz zu dieser harmlosen Kleidung. Es war ein wenig zu lang und zu scharfknochig mit schwarzen, mandelförmigen Augen. Trotz des weißen Häubchens trug sie das Haar lose, ein schwarzer Schleier, der ihr bis zur Hüfte reichte. Sie jagte mir sofort einen Schauder über den Rücken. »Das ist Molly«, sagte Nightingale. »Sie ist unser Mädchen.« »Mädchen?« »Für alles«, erklärte Nightingale. Molly schlug die Augen nieder, aber als Toby wieder knurrte, fletschte sie beunruhigend scharfe Zähne. »Molly«, sagte Nightingale scharf. Molly bedeckte sofort den Mund mit der Hand, wandte sich um und glitt denselben Weg zurück. Toby stieß ein selbstzufriedenes Grunzen aus, mit dem er aber niemandem außer sich selbst etwas vormachen konnte. »Sie ist«, fragte ich. »Unersetzlich«, sagte Nightingale. Bevor wir hinaufgingen, führte mich Nightingale zu einer Vitrine, die ein in Leder gebundenes Buch enthielt. Die Titelseite war aufgeschlagen. Ich beugte mich darüber und las »Philosophiae Naturalis Principia Artis Magicis«, Autore J.S. Newton. Aha, unser alter Freund Isaac war also nicht zufrieden damit, dass er die wissenschaftliche Revolution anzettelte, sondern musste auch noch die Magie erfinden? Er hat sie nicht erfunden, sondern hat ihre Grundprinzipien kodifiziert, so dass man bei der Anwendung weniger auf Versuch und Irrtum angewiesen war. Offenbar gab es zwei verschiedene Treppenhäuser. Wir nahmen das östliche und gelangten auf die erste Reihe der auf Säulen ruhenden Balkone. Zwei weitere Treppen führten uns zum Flur im zweiten Stock, von dem viele schwere Holztüren abgingen. Nightingale öffnete scheinbar aufs Geratewohl eine der Türen und führte mich in den Raum. Ihr Zimmer. Es war ungefähr doppelt so groß wie mein Zimmer im Wohnheim, wohlproportioniert und mit hoher Decke. In einer Ecke stand ein Doppelbett mit Messinggestell, in einer anderen Ecke ein riesiger Schrank wie der aus den Chroniken von Narnia. Ich packte aus. Später traf ich mich noch mit Leslie im Kino. Das Kinofoyer wurde von einem langen Tresen für Tickets, Snacks und Getränke beherrscht, der sich über die gesamte Breite des Raums zog. An diesem Abend war nur eine der Kassen geöffnet, vor der sich eine lange Schlange von ungefähr 15 Kunden gebildet hatte, in der sich auch Mrs. Munro wohnhaft in Finchley befand. Dem späteren Bericht des Charing Cross CID zufolge begann der Ärger damit, dass besagte Mrs. Munro 5 Voyager-Filmbons vorlegte, die zum verbilligten Bezug der Tickets berechtigten. Der Verkäufer Mr. Ranatanga wies aber darauf hin, dass die Gutscheine in diesem Kino nicht galten. Mrs. Munro wollte wissen, warum, aber Mr. Ranatanga konnte ihr nicht erklären, warum, da sich das Management seiner Firma nicht die Mühe gemacht hatte, ihn über die Gutscheinaktion zu informieren. Mrs. Munro brachte daraufhin ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck, und zwar indem sie Mr. Ranatanga an der Kehle packte, um ihn zu erwürgen. Leslie und ich packten die Frau von beiden Seiten an den Schultern und rissen sie von dem armen Mr. Ranatanga weg, und dabei jammerte sie immer wieder, »Ich wollte doch einfach nur ins Kino!« Ich betete ihr den Spruch von ihren Rechten vor, und Leslie rief beim Revier in Charing Cross an. Nachdem der Papierkram dieses sonderbaren Vorfalls erledigt war, ließ ich mich spät in der Nacht von einem Einsatzwagen zum Russell Square zurückbringen. Meine erste richtige Lektion in Magie fand in einem der Laboratorien statt, die im hinteren Teil des Hauses im Erdgeschoss lagen. Zuerst füllen wir ein Becken mit Wasser, denn wenn man diesen Zauberspruch versucht, sagte Nightingale, sollte man immer ein Becken voll Wasser in der Nähe haben. Reine Vorsichtsmaßnahme. Machen wir ein Feuer? Nur, wenn Sie etwas falsch machen. Ich führe Ihnen den Spruch vor, Sie müssen aber genau aufpassen. So wie bei den Vestigia bei der Leiche. Verstanden? Kapiert. Nightingale hielt die rechte Hand in die Höhe, die Handfläche nach oben, und ballte sie zur Faust. Beobachten Sie meine Hand genau. Er öffnete die Faust, und plötzlich erschien, nur wenige Zentimeter über seiner Handfläche, ein Lichtball, hell, aber nicht blendend hell, so dass ich ihn direkt anschauen konnte. Nightingale schloss die Hand wieder, und der Lichtball verschwand. Nochmal? Ich denke, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer noch auf eine rationale Erklärung gehofft, aber als ich jetzt sah, wie leicht es Nightingale fiel, dieses Zauberlicht hervorzubringen, wurde mir klar, wie die rationale Erklärung lautete. Magie gab es wirklich. Die nächste logische Frage war natürlich, wie funktionierte sie? Nochmal, nickte ich. Er öffnete die Hand und das leuchtende Gebilde erschien erneut. Die Lichtquelle schien ungefähr die Größe eines Golfballs zu haben. Ich beugte mich vor, konnte aber nicht ausmachen, ob das Licht aus dem Inneren der Kugel kam oder von der Oberfläche. Bereit für einen neuen Versuch? Versuchen Sie, sich auf die Empfindung zu konzentrieren, genau wie ich. Sie sollten etwas fühlen können. Etwas? Magie ist wie Musik. Jeder hört sie anders. Wir haben zwar einen technischen Begriff dafür, nämlich Forma, aber das Wort sagt Ihnen bestimmt nicht mehr als etwas, nicht wahr? Und ich fühlte tatsächlich etwas, wie eine kurze Ahnung im Augenblick der Schöpfung. Wir wiederholten die Übung, bis ich sicher war, dass ich mir das Etwas nicht nur einbildete. Nightingale wollte wissen, ob ich noch irgendwelche Fragen hätte. Ich fragte ihn, wie man den Zauber nannte. Gemeinhin ist er unter dem Namen Wehrlicht bekannt. Können Sie ihn auch unter Wasser ausführen? Nightingale schob seine Faust in das Wasserbecken. Trotz des unbequemen Winkels brachte er ohne erkennbare Schwierigkeiten ein Wehrlicht zustande. Also hat es nichts mit Oxidation zu tun. Konzentration, zuerst die Magie, dann die Wissenschaft. Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Aber worauf? Ich werde Sie jetzt auffordern, die Faust genauso zu öffnen, wie ich es getan habe. Im selben Augenblick müssen Sie sich das in Gestalt vorstellen, was Sie spürten, als ich das Wehrlicht erzeugte. Denken Sie einfach, Sie müssten nach dem Schlüssel zu einer Tür suchen. Haben Sie verstanden? Ich holte tief Luft, streckte den Arm aus und öffnete die Faust. Nichts geschah. Nightingale lachte nicht, aber es wäre mir lieber gewesen, er hätte gelacht. Wir wiederholten die Sache viele Male, bis ich die Gestalt der Forma zu erahnen begann, obwohl ich die Gestalt in meiner Vorstellung nicht selbst erzeugen konnte. Üben Sie 2 Stunden lang weiter, sagen wir bis zum Mittagessen, und danach nochmal für 2 Stunden. Den Rest des Tages haben Sie frei. Ist das alles? Muss ich denn keine alten Sprachen lernen oder die Theorie der Magie? Das ist nur der erste Schritt. Wenn Sie das hier nicht meistern, ist alles andere nicht mehr wichtig. Also, ist es so eine Art Aufnahmeprüfung? Im Grunde ist jede Lehre eine einzige lange Aufnahmeprüfung. Haben Sie den ersten Schritt erst einmal gemeistert, verspreche ich Ihnen, dass Sie jede Menge Stoff zu lernen bekommen. Latein natürlich, ferner Griechisch, Arabisch und technisches Deutsch. Ganz zu schweigen davon, dass Sie die Laufarbeit für alle meine Ermittlungen übernehmen werden. Wie schön, das sind genau die Anreize, die ich brauche. Nightingale lachte und ließ mich allein weiterüben. Es gibt Dinge, auf die man 10 Minuten nach dem Aufwachen nicht sonderlich scharf ist, und dazu gehört, mit Höchstgeschwindigkeit die Great West Road hinunterzubrausen, selbst um 3 Uhr morgens und mit Blaulicht und Sirene. Ich hielt mich am Sicherheitsgurt fest und verdrängte jeden Gedanken daran, dass der Jaguar in Bezug auf Airbags und moderne Knautschzonen einige Defizite aufzuweisen hatte. »Haben Sie schon das Funkgerät in Gang setzen können?« erkundigte sich Nightingale. Der Jaguar war irgendwann mit einem modernen Polizeifunkgerät ausgerüstet worden, das Nightingale, wie er völlig unbekümmert zugab, nie zu benutzen gelernt hatte. Ich hatte es immerhin geschafft, es anzuschalten. Im Polizeifunk hörten wir gerade noch den Rest einer Meldung. So berichtete Tango Whisky 3 an Tango Whisky 1, dass man eine Gruppe von männlichen IC-1 beobachtet habe, die in Jeans und Donkeyjacken gekleidet waren und sich auf der Riverside Road einen Straßenkampf mit einer unbekannten Anzahl von weiblichen IC-3 geliefert hätten. IC1 ist der polizeiliche Identifizierungscode für Weiße, IC3 kennzeichnet Farbige, und falls das hier irgendjemand interessiert, ich selber springe irgendwo zwischen IC3 und IC6 herum, arabisch oder nordafrikanisch, je nachdem, wie viel Sonne ich gerade abbekommen habe. Schwarz gegen Weiß war zwar ungewöhnlich, aber nicht unmöglich, doch ich hatte noch nie von Boys gegen Girls gehört. »Das habe ich befürchtet«, murmelte Nightingale. »Was befürchtet?« In der Nähe befindet sich ein wichtiger Schrein. Ich denke, die Jungs waren vielleicht scharf drauf. Und die Mädchen wollten diesen Schrein verteidigen? So könnte es gewesen sein. Das Funkgerät meldete sich wieder zu Wort. Tango Whisky 3 und Tango Whisky 1. 5 oder 6 männliche EC1 sind in ein Boot gestiegen. Und nur kurze Zeit später meldete sich TW3 erneut. Auf dem Boot der Verdächtigen ist soeben ein Feuer ausgebrochen. Ich sehe mehrere Leute über Bord springen. Jetzt fegten wir direkt am Ufer entlang und folgten der Flussbiegung nach Norden. Auf der gegenüberliegenden Uferseite lag eine Reihe von Kabinenkreuzern verteut und dahinter konnte ich einen gelben Feuerschein ausmachen. Das musste das brennende Boot sein. Dort, sagte Nightingale. Wir hielten gegenüber dem brennenden Boot. Im Handschuhfach lag eine Taschenlampe. Ich ließ den Lichtstrahl über das Wasser rings um das Boot kreisen, das langsam flussabwärts trieb, konnte aber niemanden im Wasser entdecken. Sollten wir nicht überprüfen, dass niemand an Bord geblieben ist? Fragte ich. Ich will doch hoffen, dass niemand mehr an Bord ist, sagte Nightingale sehr laut, als redete er mit dem Fluss und nicht mehr mit mir. Und ich will, dass das Feuer sofort gelöscht wird, fügte er hinzu. Aus dem Dunkel hörte ich ein helles Kichern und richtete meine Taschenlampe in die Richtung, aber es war nichts zu sehen, außer den am anderen Ufer verteuten Booten. Gerade als ich wieder zum brennenden Boot hinüberblickte, wurde es ins Wasser hinabgezogen, als hätte es jemand am Kiel gepackt und mit heftigem Ruck unter die Oberfläche gerissen. Die letzten Flammen erloschen zischend und dann schoss das Boot wieder an die Oberfläche wie eine Plastikente im Badewasser. Das Feuer war vollständig aus. Wer hat das gemacht? Die Flussgeister, Genius Loki, der Geist des Ortes oder eine Flussgöttin, wenn Sie so wollen. Aber nicht die Göttin der Themse persönlich, erklärte er weiter, weil es eine Verletzung der Abmachung wäre, wenn sie sich persönlich an solchen Übergriffen beteiligte. Ich fragte ihn, ob er mit der Abmachung die Abmachung meinte oder eine ganz andere Abmachung. Es gibt eine Anzahl von Abmachungen, und ein wesentlicher Teil unserer Arbeit besteht darin, sicherzustellen, dass sich alle daran halten. Es gibt also eine Flussgöttin. Ja, Mutter Themse, und es gibt auch einen Flussgott. Vater Themse. Sind sie miteinander verwandt? Nein. Und genau das ist ein Teil des Problems. Und sind sie wirklich Götter? Über theologische Fragen mache ich mir nie groß Gedanken. Sie existieren, sie haben Macht, sie können den Landfrieden stören. Und damit sind sie eine Angelegenheit, um die sich die Polizei kümmern muss. Woher wussten Sie eigentlich schon vorher, dass uns diese Sache etwas angehen würde? Fragte ich. Ich habe meine eigenen Quellen. Als wir später durch das Zentrum von Richmond fuhren, erzählte mir Nightingale, dass die Jungs in dem Boot zur Gefolgschaft von Vater Themse gehörten, dass sie den Fluss hinuntergekommen waren, um den Schrein auf Eelpie Island zu plündern. Und dass sie auf ihrer Flucht den eigenen Kahn wahrscheinlich versehentlich abgefackelt hatten. Flussabwärts lag das Herrschaftsgebiet von Mutter Themse, flussaufwärts das von Vater Themse. Sie glauben also, Vater Themse wollte sein Revier ein bisschen ausdehnen? Allmählich kam es mir vor, als redeten wir hier nicht über Götter, sondern über Drogenhändler. Es ist wohl kaum erstaunlich, dass auch die lokalen Gottheiten so etwas wie Grenzstreitigkeiten kennen. Auf jeden Fall ist das für Sie, Peter, eine gute Gelegenheit, sich einen einzigartigen Einblick in dieses Problem zu verschaffen. Ich möchte, dass Sie Mama Themse aufsuchen und mal ein Wörtchen mit ihr reden. Und was genau soll ich und mein einzigartiger Einblick mit Mrs. Themse bereden? Versuchen Sie herauszufinden, worum es eigentlich geht und schauen Sie, ob Sie vielleicht eine gütliche Lösung finden können. Und wenn mir das nicht gelingt, dann sollten Sie sich daran erinnern, dass es immer noch einen Landfrieden gibt und dass er für das gesamte Königreich gilt. Niemand außer Nightingale durfte den Jaguar fahren, was ich im Prinzip durchaus verstehen konnte. Deshalb hatte ich Zugriff auf einen 10 Jahre alten blauen Ford Escort, den man auf 100 Metern ansah, dass er mal zur Polizeiflotte gehört hatte. Mutter Themse wohnte östlich des White Tower in einem umgebauten Lagerhaus. Neben dem pseudo-viktorianischen Eingang war eine Gegensprechanlage installiert, die auf dem allerneuesten technischen Stand war. Ich gab die Nummer ein, die Nightingale mir genannt hatte, und wartete. Die Tür ging auf. Eine junge schwarze Frau mit Katzenaugen stand vor mir. Ja, was willst du? Ich bin Detective Constable Grant. Ich möchte gern mit Mrs. Themse sprechen. Das Mädchen betrachtete mich von oben bis unten. Und? Fragte sie. Nightingale, schick mich. Das Mädchen seufzte. »Na, dann komm halt rein.« »Wie heißt du?« »Mein Name ist Beverly Brooke. Freut mich, dich kennenzulernen, Beverly.« Beverly ging voran und führte mich in eine Erdgeschosswohnung. An der Schwelle zum Wohnzimmer blieb sie stehen und winkte mich zu sich. Ich sah mich in dem riesigen Raum um. Über die Sofas verteilt saß eine Ansammlung afrikanischer Frauen mittleren Alters, die mich prüfend ansahen. Mitten unter ihnen saß eine magere, weiße Frau mit rosa Kaschmir-Twinset und einer Perlenkette um den Hals. Sie nickte mir freundlich zu. Die Göttin des Flusses Themse thronte in einem dick gepolsterten Sessel. Ihr Haar war mit schwarzen Baumwollfäden zu Zöpfen geflochten und mit Goldfäden durchwirkt und wie eine Krone um ihre Stirn gelegt. Ihr Gesicht war rund und faltenlos, die Haut war so glatt und vollkommen wie die eines Kindes und ihre Lippen waren voll und sehr dunkel. Sie hatte die gleichen Katzenaugen wie Beverly. Auch ohne Nightingale wusste ich, dass ich hier etwas Übernatürliches wahrnahm, einen so starken Zauber, dass es mir vorkam, als würde ich von einer Flutwelle mitgerissen. In ihrer Gegenwart kam es mir überhaupt nicht seltsam vor, dass die Flussgöttin der Themse Nigerianerin war. »Du also bist der Junge vom Zauberer. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung.« »Ich glaube, es war eher eine Art Übereinkunft.« Sie lud mich ein, mich zu setzen. »Möchtest du eine Tasse Tee?« Höflich lehnte ich ab. Diesen Punkt hatte Nightingale besonders betont, unter ihrem Dach nichts essen und nichts trinken. »Sobald Sie das tun«, hat er gesagt, »zappeln Sie an Ihrem Haken.« »Deine Mutter ist eine Fulba, stimmt's?« fragte sie mich. Ich nickte. »Aus Sierra Leone.« »Und dein Vater spielt nicht mehr, glaube ich.« »Sie kennen meinen Vater?« »Nein«, sie schenkte mir ein wissendes Lächeln, »nur in dem Sinn, dass mir alle Musiker Londons gehören, vor allem die Jazz- und Blues-Leute. Hängt mit dem Fluss zusammen.« »Wie sind Sie eigentlich zur Göttin der Themse geworden?« Sie überlegte erst eine Weile, bevor sie begann zu erzählen. »Ich kam 1957 nach London, verliebte mich und wurde verlassen. Ich war so todunglücklich, dass ich mich umbringen wollte. Also ging ich auf die London Bridge. Da stand ich nun, schaute nach Westen, und genau da setzte die Flut ein. Und ich hörte, dass der Fluss redete und mich bei meinem Namen rief. Wir sehen, dass du leidest nur wegen eines Mannes. Wir können deine Mühsal hinwegnehmen, wir können dich glücklich machen und dir viele Kinder und Kindeskinder schenken. Und alle Welt wird zu dir kommen und dir Gaben zu Füßen legen. Naja, das war natürlich ein verlockendes Angebot und deshalb fragte ich, was muss ich tun, was willst du von mir? Und der Fluss antwortete, wir wollen nichts von dir, was du uns nicht ohnehin geben wolltest. Also sprang ich ins Wasser. Heute ist das der sauberste Fluss in allen industriellen Gebieten Europas. Und Vater Themse? Baba Themse, sie spuckte den Namen buchstäblich aus. Als er noch jung war, stand er genau dort, wo ich stand, nämlich auf der Brücke, und legte den gleichen Schwur ab wie ich. Aber seit dem großen Gestank von 1858 hat er sich nicht mehr unterhalb der Teddington-Schleuse blicken lassen, kam nie mehr zurück. Und jetzt behauptet er, es sei sein Fluss. Wir können nicht zulassen, dass es Aufruhr zwischen ihren Leuten gibt. Papa Themse hat unrechtmäßig die Schleuse überschritten, nicht ich. Also muss er sich zurückziehen, nicht ich. Wir werden mit ihm reden, aber wir erwarten, dass Sie Ihre Leute unter Kontrolle halten. Mama Themse neigte den Kopf zur Seite und betrachtete mich lange und nachdenklich. Ich sag dir mal was, seufzte sie schließlich. Ihr habt bis zur Chelsea Flower Show Zeit, Baba Themse zur Vernunft zu bringen. Danach nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Die Unterredung war zu Ende. Im Folly fand ich Nightingale im Lesezimmer im ersten Stock. Na, wie war Ihr Eindruck? Sie hält sich wirklich für die Göttin der Themse. Ist sie das? Das ist keine sonderlich hilfreiche Frage. Und wenn es so wäre, woher kommt dann ihre Macht? Das ist schon eine sehr viel bessere Frage. Es gibt mehrere widersprüchliche Theorien über sie, dass die Macht aus dem Glauben ihrer Gefolgsleute kommt, dass sie aus dem Ort, dem Fluss selbst stammt oder dass es eine göttliche Quelle ihrer Macht gibt, jenseits der irdischen Gefilde. Was dachte Isaac darüber? Sir Isaac hat gewissermaßen einen blinden Fleck, wenn es um das Göttliche ging. Sein Denken war sehr geordnet, aber all das wird viel leichter zu erklären sein, wenn Sie erst einmal einen Zauberspruch erfolgreich ausgeführt haben. Ich denke, bis zum Tee hätten Sie jetzt gut 2 Stunden Zeit für Ihre Übungen. Also schlich ich in Richtung Labor davon. Von den Krämpfen und der eindeutigen Verbesserung der Kraft in meinen Händen abgesehen, verliefen meine Bemühungen, ein eigenes Wehrlicht zu produzieren, ziemlich frustrierend. Jeden Morgen führte mir Nightingale den Zauber vor und jeden Morgen verbrachte ich anschließend bis zu 4 Stunden damit, meine Hand auf diese ganz besondere Weise zu öffnen. Glücklicherweise wurde die Routine in der 3. Februarwoche unterbrochen. Leslie und ich sollten als Zeugen gegen Celia Munro aussagen, die den tätlichen Übergriff im Kino am Leicester Square begangen hatte. Vor dem Gerichtssaal setzten wir uns auf eine der Wartebänke. Schon was aus Los Angeles gehört? Erkundigte ich mich. Brandon Coopertown stand am Abgrund. Offenbar waren alle seine Geschäftspläne in den USA gescheitert und seine Produktionsfirma stand kurz vor der Pleite. Sieht immer mehr wie eine klassische Familientragödie aus. Der Vater steht vor einem katastrophalen Statusverlust, kann die Schande nicht ertragen, also dreht er durch, tötet einen Kollegen aus dem Mediengeschäft, tötet seine Familie und tötet schließlich sich selbst. Wobei er auch noch dafür sorgt, dass ihm das Gesicht herunterfällt? Fragte ich. Jede Theorie hat ihre Schwachpunkte, zumal wir auch gar keinen Grund dafür finden können, warum sich William Skirmish in jener Nacht im West End aufhielt. Soweit sie es hatten nachvollziehen können, war er von seinem Haus zur U-Bahn-Station Tufnell Park gegangen und war mit der U-Bahn zur Tottenham Court Road gefahren. Von dort war er durch die Mercer Street zum Covent Garden gegangen und zu seiner tödlichen Begegnung mit Coopertown. Kein Umweg, kein Zögern, so, als sei er verabredet gewesen. Fast so, als hätte da etwas in seinem Kopf herumgespukt und ihn beeinflusst, meinte Leslie. Und deshalb erzählte ich ihr vom Zauberspruch Dissimulo und erklärte ihr die Theorie, dass etwas in Coopertowns Hirn eingedrungen sei, das ihn dazu gebracht habe, sein Gesicht zu verändern, William Skirmish umzubringen und danach sogar seine eigene Familie. Und dann war es unvermeidlich, dass ich ihr meinen Besuch bei Mama Themse schilderte. Also hat sich jemand oder etwas in Coopertowns Denken eingemischt, richtig? Richtig. Und wer oder was auch immer das gewesen sein mag, fuhr Leslie fort, kann das vielleicht auch mit William Skirmishs Denken gemacht haben? Dieses Etwas hätte ihn dazu bringen können, ins West End zu kommen, um sich dort den Kopf abschlagen zu lassen? Ich meine damit, wenn dieses Etwas das Hirn einer Person besetzen kann, warum dann nicht auch das irgendeiner anderen Person? Warum nicht auch bei dir oder bei mir? Ich dachte an das Entsetzen in Coopertowns Gesicht, als er in seinem Haus auf mich zustürzte, und den Blutgeruch. Danke dir für diesen ermutigenden Gedanken, Leslie. Er wird mir unvergesslich bleiben, vor allem spät nachts, wenn ich einschlafen will. Danke. Celia Munro zum Beispiel hatte doch auch sowas wie einen plötzlichen Wutanfall. Könnte es nicht sein, dass sich etwas auch in ihren Verstand eingemischt hat? Ja, aber ihr Gesicht ist nicht runtergefallen, wandte ich ein. Vielleicht war Coopertown der große Klatscher und sie war nur eine Art Echo. Es könnten sich ja mehrere solcher Zwischenfälle abgespielt haben. Wir waren nur zufällig gerade bei dieser Sache dabei. Dann sollten wir uns mal die Polizeiberichte vornehmen und schauen, ob etwas dazu passt. Vielleicht ergibt sich ein Muster. Dann müssten wir aber ganz Westminster und Camden überprüfen. Eine ganze Menge. Nicht, wenn du dich auf tätliche Übergriffe und Ersttäter beschränkst. Und was treibst du in der Zwischenzeit? Ich. Tja, also ich lerne, Licht zu erschaffen. Zwei Tage später rief mich Nightingale nach unten, als ich gerade aus dem Bad kam. »Wir fahren nach Purley«, verkündete er und warf mir zu meiner Überraschung den Schlüssel für den Jaguar zu. »Was ist in Purley?« »Sag ich Ihnen nicht. Es ist mir lieber, wenn Sie sich einen unvoreingenommenen Eindruck verschaffen.« Ich setzte mich ans Steuer des Jaguars, drehte den Zündschlüssel und genoss einen Augenblick lang den kehligen Sound des Motors. Tja, für die guten Dinge im Leben sollte man sich immer ein wenig Zeit nehmen. Ein roter VW-Transporter mit der Aufschrift der Londoner Feuerwehr wartete auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof Purley auf uns. Als wir daneben anhielten, wurde die Schiebetür aufgestoßen. Ein großer Mann stieg aus und hob grüßend die Hand. Er war etwa Mitte 40, hatte eine gebrochene Nase und trug sein braunes Haar in einem Kurzschnitt. Nightingale stellte ihn mir als Frank Caffrey vor. »Frank arbeitet bei der New Cross Feuerwache und ist unser Verbindungsmann bei der Feuerwehr.« »Verbindungsmann?«, fragte ich. »Genau«, antwortete Frank und hielt mir eine Leinentasche hin. Sie war überraschend schwer, so dass ich sie beinahe fallen ließ. Aus der Tasche kam ein metallisches Klappern. »Seien Sie vorsichtig«, warnte Nightingale. Ich öffnete die Tasche und schaute hinein. Ich bin kein Waffenexperte, aber ich erkenne Handgranaten, wenn ich welche vor mir habe. Ich schloss die Tasche und hängte sie mir vorsichtig über die Schulter. Nightingale wandte sich wieder an Frank. »Sind Ihre Leute bereit?« »Zwei Wagen stehen in Bereitschaft, nur für den Fall der Fälle.« »Gut, wir brauchen vermutlich nicht länger als eine halbe Stunde.« Wir stiegen wieder in den Wagen und Nightingale dirigierte mich über eine Brücke, die über die Gleise führte. Wir fanden eine Parkmöglichkeit und gingen zu Fuß weiter. Plötzlich wandte sich Nightingale nach links, ging durch das Gartentor eines Hauses und auf eine Holztür zu, die neben dem Haus den Weg zur Rückseite blockierte. Ohne stehen zu bleiben, streckte er die rechte Hand gegen die Tür aus, die Handfläche nach vorne gerichtet, und mit einem leisen Knacken sprang das ganze Türschloss heraus und fiel klappernd auf den Weg. Der Garten war zwar kein Dschungel, aber der Rasen sah doch so aus, als sei er seit Monaten nicht mehr gemäht worden und die einst ordentlich angelegten Blumenbeete waren verdorrt. Wir gingen langsam um das Haus herum bis zu den Küchenfenstern. Hier waren die Jalousien herabgelassen. Die Küchentür war von innen verriegelt. Ich achtete genau auf alles, was Nightingale tat. Ich rechnete nämlich damit, dass er den Trick mit dem Türschloss wieder anwenden würde. Stattdessen schlug er einfach mit seinem Stock das Türfenster ein, griff durch die zersplitterte Scheibe, zog den Riegel zurück und öffnete die Tür. Ich folgte ihm ins Haus. Vom dämmerigen Licht abgesehen, schien es eine völlig normale Küche in einem Vororthaus zu sein. Die Kühl- und Gefrierschrankkombination war abgeschaltet, an den Türen waren mit Magneten Rechnungen befestigt. Daneben hing ein Notizzettel, auf dem die Abholzeiten im Kindergarten vermerkt waren. »Ah, hier wohnen Kinder«, Nightingale antwortete mit grimmigem Gesichtsausdruck. »Jetzt nicht mehr. Das war einer der Gründe, warum wir darauf aufmerksam wurden. Diese Sache wird nicht gut ausgehen, oder?« »Nicht für die Familie, die hier mal wohnte.« Wir schlichen in den Flur. Nightingale gab mir ein Zeichen, das Obergeschoss zu überprüfen. Als ich oben auf dem düsteren Treppenabsatz ankam, sprang mir plötzlich ein Wort in den Sinn. Ein Wort, das mit V beginnt und viel mit scharfen Eckzähnen und Blutdurst zu tun hat. Links von mir befand sich eine Tür. Ich zwang mich, sie zu öffnen und in den Raum zu treten. Ein Kinderzimmer mit Lego und Actionfiguren darin. Es roch nach Staub, aber nicht nach Schimmel oder Feuchtigkeit. Das galt auch für das Elternschlafzimmer. Der Digitalwecker neben dem Bett war stehen geblieben, obwohl er noch am Stromnetz hing. Als ich ihn hochhob, rieselte feiner weißer Sand aus einem Spalt an der Unterseite. Ich stellte ihn vorsichtig zurück und nahm mir vor, ihn später genauer zu untersuchen. Nightingale tauchte plötzlich in der Tür auf. »Wir müssen noch im Keller nachsehen«, sagte er. Hinter einer Tür im Erdgeschoss führte eine Treppe nach unten. »Dann wollen wir mal, schließlich werden wir nicht jünger.« Das fand ich auch, deshalb hatte ich absolut nichts dagegen, ihn vorangehen zu lassen. Schon auf den ersten Stufen lief mir ein Kälteschauer über den Rücken. Es wurde richtig kalt, aber die Kälte war nicht physisch spürbar, also musste es sich um eine Art von Vestigium handeln. Spüren Sie es? Ja, was ist das? Tactus dis vitae, der Geruch des Antilebens. Sie müssen hier unten sein. Er sagte nicht was, und ich fragte auch nicht. Wir stiegen die Treppe vollends hinunter. Der Keller war klein und schmal, aber wurde von einer Neonröhre recht gut ausgeleuchtet, so dass die Matratze in der Mitte des Raums mit zwei Vampiren darauf gut erkennbar war. Sie sahen wie Obdachlose aus, wie altmodische Landstreicher, die mehrere Schichten zerschlissener alter Klamotten übereinander trugen. Nightingale reichte mir ein gerahmtes Familienfoto, das er offenbar vom Kaminsims im Wohnzimmer mitgenommen hatte, und nahm seinen Stock in die rechte Hand. »Ich möchte, dass Sie nun Folgendes tun. Erstens müssen Sie Ihre Identität feststellen, zweitens müssen Sie Ihren Puls fühlen. Schaffen Sie das? Und was machen Sie währenddessen? Ich gebe Ihnen Deckung, falls Sie aufwachen.« Darüber musste ich erst mal kurz nachdenken. »Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sie aufwachen?« »Ist schon vorgekommen.« »Wie oft? Tja, die Wahrscheinlichkeit steigt, je länger wir darüber diskutieren.« Ich kniete mich neben der Matratze hin und zog einem der Vampire vorsichtig den Kragen zurück. Ich verglich sein Gesicht mit dem Foto, und obwohl seine Züge mit denen des lächelnden Vaters auf dem Bild übereinstimmten, konnte ich doch keine wirkliche Ähnlichkeit erkennen. Ich beugte mich ein wenig weiter über die Matratze zu dem anderen Körper. Eine Frau. Ihr Gesicht passte genau zu dem der Mutter auf dem Foto. Ich streckte die Hand aus, um ihren Puls zu fühlen. »Nichts«, sagte ich. »Nach oben«, befahl Nightingale. »Schnell!« Es ist nicht so, dass ich die Treppe hinaufgerannt wäre, aber ich trödelte auch nicht gerade. Nightingale folgte mir dicht auf den Fersen, halb rückwärts gewandt, den Stock kampfbereit in der Hand. »Holen Sie die Granaten raus, auf drei!« Er zählte bis drei und wir warfen die Granaten die Treppe hinunter. Ich schaute wie ein Einfaltspinsel zu, als sie die untersten Stufen hinunterpolterten. Dann packte mich Nightingale am Arm und riss mich weg. Wir waren noch nicht einmal an der Haustür, als der Boden unter unseren Füßen von einem doppelten Schlag erschüttert wurde. Als wir aus dem Haus und durch den Vorgarten rannten, quoll bereits weißer Rauch aus dem Keller. »Weißer Phosphor«, erklärte Nightingale. Ein dünner, schriller Schrei kam von irgendwo aus dem Haus. Nicht menschlich, aber doch recht menschenähnlich. »Haben Sie das gehört?« »Nein«, antwortete Nightingale. »Und Sie auch nicht.« Der erste Löschwagen kam drei Minuten später angerast. Frank Caffrey erschien ebenfalls am Schauplatz, nickte Nightingale kurz zu und marschierte zum Feuerwehrkommandanten, um sich über den Vorfall informieren zu lassen. War das Feuer erst einmal gelöscht, würde Frank als Brandermittlungsbeamter den Schauplatz genauer untersuchen, einen plausiblen Grund für den Ausbruch des Feuers feststellen und alles beseitigen. Und so, Ladies and Gentlemen, verfahren wir hier im alten London mit Vampiren. Noch bevor es mir tatsächlich gelang, meinen ersten Zauber zustande zu bringen, merkte ich, dass ich der Sache immer näher kam. So ähnlich, wie wenn du versuchst, an einem frostigen Morgen das Auto zu starten. Ungefähr eine Stunde, nachdem ich mit meinen Übungen angefangen hatte, spürte ich, wie etwas in meinen Gedanken Klick machte. Ich hielt inne, atmete tief durch und öffnete die Hand. Und da war sie. Ungefähr so groß wie ein Golfball und so leuchtend hell wie die Morgensonne. Eine Lichtkugel. Im selben Augenblick wurde mir klar, warum Nightingale darauf bestanden hatte, dass ich meine Übungen immer in der Nähe eines gut gefüllten Waschbeckens durchführen sollte. Im Gegensatz zu seiner Lichtkugel war meine gelb und strahlte Hitze aus. Sehr viel Hitze. Ich schrie auf vor Schmerz und stieß meine Hand ins Wasser. Die Lichtkugel flackerte kurz und erlosch. »Hand verbrannt, hm?« sagte Nightingale. Ich hatte ihn nicht eintreten hören. »Gleich nochmal«, ordnete er an. Ich suchte nach dem Schlüssel, spürte, dass gewissermaßen der Motor ansprang und öffnete die Hand. Es verbrannte mich wieder, war aber deutlich weniger heiß als beim ersten Mal. »Nochmal«, befahl Nightingale, »verringern Sie die Wärme und behalten Sie nur das Licht.« Schlüssel, Kraft, öffnen, mehr Licht, weniger Hitze. Dieses Mal war es nur noch Wärme, nicht mehr Hitze. »Jetzt halten«, befahl Nightingale. Es war eine Art Balanceakt auf der Handfläche. »Ich sage Ihnen jetzt ein Wort, das Sie jedes Mal wiederholen, wenn Sie den Zauber durchführen. Das Wort lautet Lux.« Ich wandte den Zauber erneut an. Schlüssel, Motor. Beim Öffnen sagte ich das Wort. Die Kugel blieb länger erhalten. Die Sache fiel mir definitiv immer leichter. »Üben Sie, bis das Wort der Zauber wird und der Zauber zum Wort wird. Bis Sie sagen können Lux und es wird Licht.« »Lux, aus welcher Sprache kommt das eigentlich?« Nightingale blickte mich überrascht an. »Das ist Latein und bedeutet Licht. Bringt man euch denn in der Oberschule kein Latein mehr bei?« »Nicht in meiner Oberschule. Machen Sie sich nichts draus, ich kann Ihnen auch Latein beibringen.« »Was hab ich doch für ein Glück«, dachte ich. »Und warum muss es lateinisch sein? Warum benutzen Sie nicht einfach englische Wörter oder erfinden welche?« »Weil in der Hauptbibliothek tausende Bücher stehen, in denen Zaubersprüche genau beschrieben werden und alle benutzen die Standardformen des Lateinischen. Und, eigentlich will ich es ja gar nicht wissen, auch alle anderen wichtigen Bücher sind vermutlich in Latein geschrieben? Nicht alle. Manche sind auch auf Arabisch oder Griechisch. Wie lange braucht man, um alle Formen zu erlernen? 10 Jahre, wenn Sie hart dranbleiben.« Tagsüber, wenn ich nicht gerade im Labor war oder lernte oder unterwegs war, gehörte es zu meinen Pflichten, auf die Türglocke zu achten und gegebenenfalls die Haustür zu öffnen. Allerdings klingelte es äußerst selten. Als es zum ersten Mal geschah, brauchte ich daher eine Weile, um das Geräusch überhaupt zu identifizieren. Wie sich herausstellte, kam uns Beverly Brook besuchen. »Das dauert aber verdammt kalt hier draußen!« Ich lud sie ein, näher zu treten, aber sie schaute mich schräg an und erklärte, das wolle sie lieber nicht tun. »Mom sagt, ich soll nicht ins Haus gehen. Sie sagt, für unsereins ist das abträglich.« »Abträglich?« »Es gibt hier magische Kraftfelder und solches Zeug.« Das ergab einen gewissen Sinn, dachte ich, und erklärte auch, warum sich Nightingale wegen der Sicherheit keine großen Gedanken machte. »Warum bist du dann da?« »Mom sagt, dass am University College Hospital was Seltsames abgeht und dass du mal nachschauen solltest.« »Was Seltsames?« »Sie sagt, es ist in den Nachrichten.« »Wir haben keinen Fernseher.« »Nicht mal Free TV?« »Überhaupt gar keinen.« »Krass. Kommst du jetzt oder nicht?« Ich informierte Nightingale und als ich meinen Mantel anzog, erkundigte sich Beverly. »Nehmen wir den Jack?« »Wieso wir? Willst du etwa mitkommen?« »Ich muss. Mom hat gesagt, ich soll moderieren.« »Was denn moderieren?« »Die Frau, die uns die Sache gemeldet hat, ist eine Akolytin. Sie gehört zu unseren Gefolgsleuten. Sie redet nicht mit dir, wenn ich nicht dabei bin.« »Okay, gehen wir.« »Und nehmen wir jetzt den Jack oder nicht?« Wir nahmen den Jack. Beverlys Akolytin, ein blasses, dünnes Ding mit purpurrotem Haar und australischem Akzent, starrte mich misstrauisch an. Wie sie erklärte, sei ein Fahrradkurier nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungswagen eingeliefert worden. Während er noch behandelt wurde, habe er plötzlich den Notarzt mitten ins Gesicht getreten. Der Angriff habe den Arzt völlig überrumpelt, aber nicht ernsthaft verletzt. Der Fahrradkurier sei von der Untersuchungsliege gesprungen und aus der Notaufnahme geflohen. Die Sicherheitsleute hätten ihn nicht aufhalten können. »Warum kommen Sie damit zu uns?« fragte ich. »Naja, sein Gelächter«, antwortete die Krankenschwester zögernd. »Ich wollte gerade etwas holen, als ich dieses Dieses kreischende Gelächter hörte so ähnlich wie ein Eichelhäher. Dann hörte ich Eric brüllen, das ist Dr. Framline, unser Notarzt, der verletzt war. Und dann kam auch schon der Kurier aus seiner Untersuchungskabine gerannt und mit seinem Gesicht stimmte etwas nicht. Sie führte mich in den Untersuchungsbereich der Notaufnahme, wo es passiert war. Kaum hatte ich den Bereich betreten, als mir auch schon das Vestigium, man beachte bitte die korrekte Verwendung des Singular, förmlich ins Gesicht sprang. Rohe Gewalt, irres Gelächter, getrockneter Schweiß, Leder. Genau wie beim armen William Skirmish, als er im Leichenschauhaus lag. Nur fehlte hier ein lästiger, kläffender Köter. »Kannst du eure Akolytin dazu bringen, Dr. Framlines Adresse rauszusuchen?« fragte ich Beverly. »Klar.« Ich rief Nightingale an und beschrieb kurz den Zwischenfall und das Vestigium. Er stimmte zu, dass es den Versuch wert war, nach dem Kurier zu fahnden. »Ich möchte gern ein Auge auf den Arzt haben.« »Interessant. Warum?« »Ich denke an die Abfolge der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Mord an Skirmish. Toby beißt Coopertown in die Nase, damit fängt die Sache an. Aber Coopertown dreht erst später durch, als er Skirmish in Covent Garden über den Weg läuft. Und Sie meinen, beide Parteien seien beeinflusst worden? Dass also eine dritte Partei dafür gesorgt hat, dass sie sich begegnen? Ist so etwas überhaupt möglich?« »Alles ist möglich. Wenn Ihr Hund ebenso beeinflusst war wie sein Herrchen und Coopertown, wäre das eine Erklärung dafür, warum er auf die Vestigia so empfindlich reagierte. Mir fiel auf, dass Toby jetzt offenbar mein Hund war.« Mit einem Vintage-Jaguar kann man keine unauffällige Beschattung durchführen. Deshalb fuhren wir zu Beverlys großer Enttäuschung zum Folly zurück und tauschten ihn gegen den Ford ein. Die Garage des Folly liegt auf der Rückseite und nimmt das gesamte Erdgeschoss der umgebauten Remise ein. Der Jaguar und der Ford verloren sich förmlich in einem Raum, der groß genug für 4 Reisekutschen war. Im Gegensatz zur Eingangshalle schien Beverly mit der Remise keinerlei Probleme zu haben. »Was ist denn aus den abträglichen magischen Kraftfeldern geworden?« »Hier drin nicht«, antwortete sie. »Bloß ein kleiner Schutzzauber an der Garagentür.« Nightingale war nicht zu Hause, aber Molly hatte für mich in der Lobby eine Tesco-Plastiktüte mit Sandwiches bereitgestellt. Dr. Framline war nicht zu Hause, aber seine Frau sagte uns, wo wir ihn finden könnten. Als ich den Namen des Pubs erfuhr, zu dem er unterwegs war, drängte plötzlich die Zeit. Ich lief zusammen mit Beverly zum Auto zurück. »Warum so eilig?«, wollte sie wissen. Ich jagte den Motor hoch, so gut es bei einem 10 Jahre alten Ford Escort eben ging. In der Gegend hängen immer jede Menge Fahrradkuriere herum. Wie lange würde Dr. Framline mit dem öffentlichen Nahverkehr bis Covent Garden brauchen? Ich nannte Beverly Leslies Nummer. Sie hielt das Handy an mein Ohr, damit ich nicht die Hände vom Steuer nehmen musste. Leslie sagte zu, uns in der Neal Street zu treffen. Es regnete in Strömen, als wir den verkehrsberuhigten Teil der Elham Street entlang krochen. Ich hielt an der Ecke an, von wo aus wir einen freien Blick auf den Pub und den Treffpunkt der Fahrradkuriere hatten. Beverly blieb im Auto, während ich hinüberlief, um im Pub nachzuschauen, ob der Arzt schon eingetroffen war. Das war nicht der Fall. Der Pub war praktisch leer. Mein Haar war klatschnass, als ich wieder ins Auto stieg. »Kannst du nicht was gegen das Wetter tun?« »Erstens«, sagte sie übertrieben langsam und geduldig, »mischen wir uns nicht in das Wetter ein, und zweitens sind wir hier in Nordlondon, und dieser Bezirk gehört meinen älteren Schwestern.« »Das wären dann wohl Fleet und Tyburn.« »Du kannst sie Tyburn nennen, wenn du den Rest deiner Tage aufgehängt an einem Haken verbringen willst. Ansonsten sag lieber Lady Ty zu ihr, solltest du sie jemals kennenlernen. Du wirst sie allerdings nicht kennenlernen wollen, und sie wird dich auch nicht kennenlernen wollen.« »Mhm, ich folge daraus, dass du mit ihnen nicht besonders gut auskommst.« »Fleet? Na, Fleet ist okay, nur ziemlich neugierig. Ty ist wahnsinnig eingebildet, wohnt in Mayfair, geht dauernd zu smarten Schickeria-Partys, kennt nur wichtige Leute.« »Und ist Mamas Liebling?« »Nur weil sie alles Mögliche mit den Politikern auskungelt. Mit denen trinkt sie Tee auf der Terrasse des Parlaments, während ich mit Nightingales Laufbursche in einem rostigen Vehikel hocke.« »Ich habe dunkel in Erinnerung, dass du es warst, die nicht nach Hause gehen wollte.« Im Rückspiegel sah ich Leslies Auto, das hinter uns anhielt. Sie warf sich praktisch auf den Rücksitz. »Oh, ich glaube, es gibt eine Überschwemmung. Und wer ist das?« »Beverly, das ist Police Constable Leslie May.« Ich drehte mich zu Leslie um. »Das ist Beverly Brooke, Flussgeist. Ihre Mutter ist die Themse, musst du wissen.« »Ach wirklich? Und wer könnte dann wohl dein Daddy sein?« »Das ist ein bisschen kompliziert«, gab Beverly zu. »Mam sagt, sie hätte mich in einem Bach gefunden, als ich neben der Schnellstraße bei Kingston Vale vorbeitrieb.« »In einem weiten Korb?« wollte Leslie wissen. »Nein, nur so wie Treibgut.« »Sie wurde spontan von den Midichlorianern gezeugt«, warf ich ein. Die beiden starrten mich verständnislos an. »Krieg der Sterne«, hatten sie offenbar nicht gesehen. »Na, vergesst es.« »Ist der Typ schon gekommen?« fragte Leslie. Niemand ist gekommen, seit wir hier sind. Weißt du überhaupt, wie er aussieht? Erst jetzt wurde mir klar, dass ich keinen blassen Schimmer hatte, wie Dr. Fremline aussah. Ich hatte ja damit gerechnet, ihn bei sich zu Hause befragen zu können, bevor ich ihn beschattete. Ich habe eine Beschreibung. Leslie warf mir einen mitleidigen Blick zu und zog eine Kopie des Fotos aus Dr. Fremlines Führerschein heraus. Er könnte wirklich ein ganz ordentlicher Polizist werden, bemerkte sie zu Beverly, wenn er sich nur mal auf die Details konzentrieren könnte. Ist er das? Fragte Beverly plötzlich. Wir starrten in den Regen hinaus. Zwei Leute näherten sich von der Neal Street her. Das Gesicht des Mannes passte zu dem auf dem Foto, abgesehen von dem Bluterguss unter dem linken Auge und den parallel aufgeklebten Streifen Wundpflaster, die offenbar den Riss auf seiner Wange zusammenhielten. Er hielt einen Schirm über sich, und seine Begleiterin, eine leicht untersetzte Frau in einem grell orangefarbenen Regenmantel, beide lächelten und wirkten recht glücklich. Wir beobachteten sie schweigend. Vor dem Pub blieben sie kurz stehen, um den Schirm auszuschütteln. Dann betraten sie das Lokal. »Was ist eigentlich auf den Sandwiches?« fragte Beverly. Ich öffnete die Tesco-Tasche und wickelte eines der Sandwich-Pakete aus. Leslie machte sich sofort über die Sandwiches her. Beverly zögerte. »Wenn ich etwas davon esse, gehe ich trotzdem dir gegenüber keine Verpflichtungen ein, oder?« wollte sie wissen. »Mach dir darüber keine Sorgen«, beruhigte ich sie. »Ich habe ein Raumspray in der Tasche.« »Ich meine es ernst. In Mams Wohnung lebt seit 1997 so ein Typ, der tauchte damals auf, um irgendwelche Möbel zu pfänden, trank eine Tasse Tee, aß einen Keks und ist seither nicht mehr weggegangen. Ich nenne ihn Onkel Bailiff. Er macht Reparaturen, wenn mal was kaputt ist, räumt auf und putzt und meine Mutter wird ihn nie mehr weglassen.« Beverly rammte mir den Zeigefinger in die Brust. »Deshalb will ich wissen, welche Absichten du mit diesem Sandwich verfolgst.« Ich darf dir versichern, dass meine Absichten höchst ehrenhaft sind.« »Schwör's bei deiner magischen Kraft?« »Nein, es ist doch total kindisch.« »Okay, dann hole ich mir eben selbst was zu essen.« Sie stieß die Tür auf und stürmte wütend davon. Aber nur Augenblicke später hämmerte Beverly an mein Fenster. »Dachte, es interessiert dich vielleicht, dass ein Fahrradkurier die Straße herunterkommt.« Leslie und ich sprangen sofort aus dem Auto. In der Nähe begann ein Hund zu bellen. Hinter uns schimpfte eine Mutter mit ihrem quengelnden Kind, das von ihr getragen werden wollte. Ich verspürte ein tiefes Unbehagen, hätte aber nicht sagen können, ob es nur an mir lag oder an etwas anderem. Ich lauschte auf etwas, ohne zu wissen, was es war. Dann hörte ich es. Ein dünnes, halb ersticktes, schrilles Kichern, das von weit her heranzuschweben schien. Der Fahrradkurier sah eigentlich ziemlich normal aus, nur seine Augen waren erschreckend leer. »Bastard!« brüllte plötzlich hinter mir eine Stimme. Gleichzeitig ertönte ein lautes Krachen. Ich wirbelte herum, konnte aber niemanden sehen. Dann deutete Leslie auf den Urban Outfitters Laden. Ich sah, wie dort ein junger Mann brutal gegen die Innenseite der Glastür gestoßen wurde. Er wurde von der Tür weggerissen und gleich darauf erneut dagegen geschleudert. Eines der Scharniere gab nach und der Mann flüchtete durch den so entstandenen Spalt nach draußen. Vor dem Laden blieb er kurz stehen und schüttelte verwirrt den Kopf. Doch als ein Angreifer wutentbrannt die Tür aufriss und auf ihn zustürmte, wandte er sich zur Flucht. Der Angreifer war klein und untersetzt. An der Brusttasche seines weißen Hemdes war ein Namensschild befestigt. Er schien der Filialleiter zu sein. »Ich hab verdammt noch mal die Schnauze voll!« brüllte er den jungen Mann an. »Ich hab mir alle Mühe gegeben, freundlich zu bleiben, aber ich lass mich doch von dir nicht wie ein gottverdammter Lakai behandeln!« »Hey!« schrie Leslie. »Polizei!« Sie ging auf die beiden Männer zu, hielt ihnen ihren Ausweis entgegen und legte die andere Hand auf den ausziehbaren Schlagstock. »Gibt's hier ein Problem, Leute?« Leslie trat zwischen die beiden Männer und drängte den Filialleiter sanft, aber bestimmt zurück. Es war wirklich ein Vergnügen, Leslie bei der Polizeiarbeit zuzuschauen. Beverly stieß mich nicht sehr sanft an. »Peter, schau mal da drüben!« Ich drehte mich rasch um und sah Dr. Fremline die Straße entlang rennen. Er schwang einen Stock, der wohl halb so lang war wie er selbst. Hinter ihm lief seine Bekannte aus dem Pub, die verwirrt seinen Namen rief. Ich rannte los, so schnell ich konnte, überholte die Frau, aber es war klar, dass ich Fremline nicht einholen würde, bevor er sein Ziel erreichte. Der Kurier hob nicht mal den Arm, um sich zu verteidigen. Fremline ließ den Stock auf seine Schultern niedersausen. Der rechte Arm des Kuriers knackte hörbar. Er ließ das Fahrrad los, das zur Seite kippte. »Je mehr du abbekommst, desto besser für dich«, brüllte der Arzt und hob erneut den Stock. Ich rammte ihm die Schulter in die empfindliche Stelle genau über der Hüfte, so dass er zur Seite und zu Boden geschleudert wurde und meinen eigenen Sturz abfing. »Polizei«, brüllte ich, »aufhören, sofort aufhören!« Erstaunlicherweise befolgte er den Befehl. Ich versuchte mich aufzurappeln, aber jemand versetzte mir einen solchen Hieb, dass ich wieder auf dem Asphalt aufprallte. Im selben Augenblick sah ich, wie der Kurier den überdimensionalen Stock aufhob und gegen Fremline ausholte. Der Arzt wich aus, wurde aber am Oberarm getroffen. Ich wurde buchstäblich von einer ungeheuren Gefühlsaufwallung überwältigt, Erregung, Begeisterung, gemischt mit einer gewissen Gewaltbereitschaft. Und dieses Mal konnte ich tatsächlich beobachten, wie sich das Dissimulo ereignete. Der Unterkiefer des Kuriers schien sich weit nach vorne zu schieben. Ich hörte Knochen und Zähne knacken, als ich sein Kinn immer weiter zuspitzte. Die Lippen verzogen sich zu einem Fletschen und die Nase dehnte sich grotesk aus. Das Gesicht war eigentlich kein Gesicht mehr, sondern die Karikatur einer Mensch-Bestie-Fratze, die es im wirklichen Leben nicht gab. »So macht man das!« kreischte der Kurier und hob den Stock zum Schlag. Leslie erwischte ihn mit dem Schlagstock am Hinterkopf. Der Kurier taumelte. Leslie schlug noch einmal zu und der Mann fiel mit einem gurgelnden Geräusch vor mir auf den Boden. Ich kroch zu ihm und drehte ihn auf den Rücken. Aber es war bereits zu spät. Sein Gesicht fiel in sich zusammen, als sei es aus nassem Papiermaché. Wir sicherten den Tatort ab, bis Verstärkung anrückte. Ich entdeckte Beverly, die am hinteren Rand der Menge herumhing, und als sie sah, dass ich sie bemerkt hatte, winkte sie mir kurz zu, drehte sich um und ging davon. Ein Detective Sergeant von der Mordkommission übernahm das Kommando. Eine untersetzte Frau mittleren Alters mit strähnigem braunem Haar, die so aussah, als sei ihr Hobby das Ringen mit Kampfhunden. Das war die legendäre Miriam Stephanopoulos, Sewards rechte Hand. Nach dem Bericht und dem üblichen Prozedere marschierten wir mit Nightingale zum Westminster-Leichenschauhaus hinüber, wo zu unserer Überraschung sowohl Sewall als auch Stephanopoulos der Autopsie beiwohnten. Leslie und ich hielten uns im Hintergrund und hofften, dass sie uns nicht bemerkten. Der Fahrradkurier lag auf dem Autopsietisch. Sein Gesicht war weit aufgeklappt. Ein Anblick, der mir leider allmählich entsetzlich vertraut vorkam. Sein Name war Derek Shampwell, 23 Jahre alt, australischer Staatsbürger, lebt seit 3 Jahren in London, erklärte Dr. Wallet. »Wissen wir, warum ausgerechnet er ausgewählt wurde?« fragte Sewall. Nightingale schüttelte den Kopf. »Nein, Alexander, aber alle Fälle scheinen mit irgendeinem Streit zu beginnen. Coopertown wurde von einem Hündchen gebissen. Shampwell wurde auf dem Rad von einem Auto angefahren.« Sewall warf Leslie einen auffordernden Blick zu. »Fahrerflucht auf The Strand, Sir, an einem für die Videokameras blinden Fleck.« »An einem blinden Fleck?« fragte Sewall ungläubig. »Auf The Strand?« Stephanopoulos bestätigte. »Eine Chance von 1000 zu 1, Sir.« »May, hängen die Fälle Ihrer Meinung nach zusammen?« »Zählt man den Zwischenfall im Kino dazu, bei dem Grant und ich Zeugen waren und den direkt vor Shampwells Tod, habe ich insgesamt 15 Fälle herausgefiltert, bei denen die Täter ungewöhnliche Aggressivität an den Tag legten, Sir. Keine dieser Personen war zuvor polizeilich auffällig geworden und alle Fälle ereigneten sich im Umkreis von weniger als 1 Kilometer um den Cambridge Circus.« »Von wie vielen wissen wir, dass Sie, Sewell zögerte. Naja, dass Sie besessen waren.« »Mit Sicherheit wissen wir es nur von den Personen, deren Gesichter herunterfielen«, antwortete Nightingale. »Nur damit das ganz klar ist, der Commissioner will, dass in dieser Sache absolutes Stillschweigen bewahrt wird. PC May hält auf der einfachen Arbeitsebene mit PC Grant Kontakt. Aber über alles, was irgendwie wichtig sein könnte, will ich informiert werden. Haben Sie damit ein Problem, Thomas?« »Nicht im geringsten, Alexander. Es erscheint mir höchst vernünftig.« »Man kann dem Boss natürlich nicht einfach sagen, dass man einen Breitbandanschluss vorzugsweise über Kabel braucht, weil man Fußball schauen will, sondern man erzählt ihm, dass man ins Internet muss, um direkt auf die Ermittlungsdaten in Holmes zugreifen zu können, damit man nicht ständig PC Leslie May um einen Gefallen anflehen muss. Schließlich kann man nichts dafür, dass man dadurch zufällig auch noch Extras wie den Sportkanal, Pay-TV-Filme und, naja, und die Spielekonsole erhält.« »Bedeutet das, dass ein Kabel physisch in das Folie verlegt werden muss?« erkundigte sich Nightingale, als ich ihm die Sache während der Übungsstunde im Labor vortrug. »Deshalb heißt es ja Kabel.« »Wir können nicht zulassen, dass irgendetwas physisch in das Gebäude eindringt.« »Warum dürfen wir das nicht zulassen?« »Um das Gebäude wurde eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen errichtet. Das geschah, nachdem man 1941 die neuen Telefonleitungen verlegt hatte. Wenn wir nun eine neue physische Verbindung zur Außenwelt anlegen, schaffen wir eine Schwachstelle.« Nach einer Pause fuhr Nightingale fort. »Sie wollen sicher gleich das Kutschenhaus vorschlagen?« »Sir?« »Für diesen Kabelanschluss. Die starken Abwehrmaßnahmen machten die Pferde unruhig. Daher wurde die gesamte Remise aus dem Schutzring ausgeschlossen. Ich bin sicher, dass sich dieser Kabelanschluss als sehr nützlich erweisen wird.« »Ganz bestimmt, Sir«, versicherte ich eifrig. »Für alle Formen von Unterhaltung«, fügte er hinzu. »Ja, Sir.« Jemand hatte irgendwann eine recht schöne schmiedeeiserne Wendeltreppe an der Mauer auf der Hofseite angebracht, die in den ersten Stock der Remise führte. Als ich sie zum ersten Mal hinaufstieg, stellte ich zu meiner Verblüffung fest, dass ein gutes Drittel des Schrägdachs auf der Südseite verglast war. Im Innern konnte man die Umrisse von Möbeln erkennen, die mit weißen Staubtüchern verhüllt waren. Ich entdeckte eine Staffelei sowie eine kleine Holzkiste mit Feehaarpinseln, die vor Alter brüchig geworden waren. Diesen Raum hat da jemand als Studio benutzt. Ich ließ den Blick durch den Raum schweifen. Ja, dachte ich, das hier ist genau richtig. Am nächsten Tag kehrte ich nach meiner Übungsstunde in die Remise zurück, bewaffnet mit einer Packung Haushaltshandschuhen. Dann ließ ich einen Plasmafernseher und einen Kühlschrank anliefern. Allerdings musste ich eine Woche lang auf die Verlegung des Kabels warten. Das gab mir die Zeit, meinen Übungsrückstand aufzuholen und mehr über den Aufenthaltsort von Vater Themse herauszubekommen. »Finden Sie ihn. Das ist eine gute Übung für Sie«, hatte Nightingale gesagt. »Sie erhalten dabei zugleich einen tiefen Einblick in die Folklore des Themsetals. Ich bat ihn um irgendeinen Anhaltspunkt für meine Suche. Er sagte, ich solle immer daran denken, dass Vater Themse traditionell als peripatetischer Geist angesehen werde, was Google zufolge bedeutete, dass er umherwandelte, wanderte oder reiste. Aber das war nun wirklich keine besonders hilfreiche Information.« Es hatte damit angefangen, dass ich vor meiner Übungsstunde vergaß, das Mobiltelefon aus der Tasche zu nehmen. Ich bemerkte ein kleines, intensives Aufflackern, als ich das Wehrlicht hervorgebracht hatte. Aber da ich das Licht erst seit 2 Tagen zuverlässig erzeugen konnte, hielt ich das kurze Aufflackern nicht für wichtig. Erst später, als ich Leslie anrufen wollte und keine Verbindung bekam, stellte ich fest, dass mein Handy kaputt war. Ich öffnete die Abdeckung und entdeckte die gleichen Sandspuren, die ich auch im Haus der Vampire gefunden hatte. Ich trug das Handy ins Labor hinunter und nahm den Mikroprozessor heraus. Der Sand rieselte auch aus der Plastikummantelung des Prozessors. Der Chip für die Empfangssignalumwandlung schien oberflächlich intakt zu sein, wies aber auf der gesamten Oberfläche mikroskopisch kleine Korrosionsschäden auf. Das Muster erinnerte mich an Mr. Coopertons Gehirn. Mein Handy unter dem Einfluss von Magie, dachte ich. Offenbar durfte ich keine Zaubersprüche praktizieren, solange ich mich in der Nähe von technischen Geräten befand. Doch mussten Experimente zu diesem Thema warten, da mich Nightingale mit der nächsten Übungsform ablenkte. Wir setzten uns an die entgegengesetzten Enden des Labortischs. Nightingale legte etwas zwischen uns auf den Tisch, einen kleinen Apfel. »Impeller«, sagte er, und der Apfel erhob sich in die Luft. Er schwebte zwischen uns und drehte sich langsam um sich selbst. Ich konnte keinerlei Drähte, Stäbe oder überhaupt irgendwelche Tricks entdecken. Ich tippte den Apfel mit dem Zeigefinger an, aber er fühlte sich so an, als sei er in etwas Festes eingebettet. »Genug gesehen?« Ich nickte, und Nightingale stellte einen Korb Äpfel auf den Tisch. Er legte einen Apfel vor mich auf den Tisch, und dieses Mal brauchte er mir den nächsten Schritt nicht zu erklären. Er ließ seinen Apfel hochschweben, ich hörte mir die Forma an, konzentrierte mich auf meinen eigenen Apfel und sagte, »Impello!« Eigentlich war ich nicht sonderlich überrascht, dass nichts passierte. Es wird leichter, aber es wird eben nur sehr langsam leichter. Ich betrachtete den Apfelkorb. Warum brauchen wir so viele Äpfel? Naja, sie explodieren gar noch mal. Am nächsten Tag ging ich erst mal einkaufen, 3 Schutzbrillen und eine besonders strapazierfähige Laborschürze. Nightingale hatte das mit den explodierenden Früchten keineswegs scherzhaft gemeint. Ich roch den Rest des Tages nach Apfelsaft. Nach einer Woche Übung konnte ich einen Apfel schweben lassen und 9 von 10 Äpfeln explodierten nicht. Aber ich war trotzdem kein glücklicher kleiner Zauberer. Was mir Kummer bereitete, war die Frage, woher die Zauberkraft kam. Die Gesetze der Thermodynamik sind in dieser Hinsicht ziemlich streng und sie besagen, dass man nie etwas kriegt, ohne etwas dafür zu geben. Was wiederum bedeutete, dass diese Energie von irgendwoher kommen musste. Die Frage war nur, woher? Aus meinem Gehirn? Es war Ende März, als mich Nightingale fragte, haben Sie herausfinden können, wo sich der alte Mann der Themse heute aufhält? Shrewsbury Meet, sagte ich. Er dürfte da wohl um die Zeit der Frühjahrstag- und Nachtgleiche angekommen sein, also letzte Woche, und wird bis zum 1. April dort bleiben. Können Sie Ihre Annahme begründen? Dort ist die Quelle der Themse. Wohin sonst sollte er im Frühjahr gehen? Auf einer Wiese hinter der Quelle hatte der Alte vom Fluss seinen Hofstaat installiert. Wir hörten den Lärm schon von Weitem, noch bevor wir etwas sehen konnten. Rumpelnde Dieselgeneratoren, klappernde Stahlgerüste, hämmernde Musik, quäkende Lautsprecher, kreischende Mädchen. Neonlichter blitzten kurz über den Bäumen auf und es herrschte allgemeine Jahrmarktsatmosphäre. Wir parkten den Jaguar am Straßenrand und gingen zu Fuß weiter. Hinter einer Baumreihe sah ich den oberen Teil eines Riesenrads. Der Weg führte auf einer modernen Betonbrücke über das Flussbett. Wohnwagen bildeten einen Halbkreis um den eigentlichen Jahrmarkt. Auch der Jahrmarkt bildete einen Halbkreis. Im Mittelpunkt befand sich ein eingezäunter Pferch, in dessen Mittelpunkt sich die Quelle des mächtigen Flusses Themse befand. Und am Zaun stand niemand anders als der alte Mann der Themse höchstpersönlich. Der Alte war eher klein und hatte ein verkniffenes Gesicht mit einer Hakennase und finsteren Augenbrauen. Er sah aus wie mindestens 70, aber seine Bewegungen waren sehnig und kraftvoll und die grauen Augen blickten hell und aufmerksam. Er trug einen altmodischen, anthrazitfarbenen Zweireiher. Das Jackett war geöffnet, so dass darunter eine rote Samtweste zu sehen war. Er blickte auf, als wir uns näherten, und runzelte die Stirn, als er Nightingale erkannte. Dann fasste er mich ins Auge. Ich spürte seine Macht an mir zerren, Bier und Kegeln verhieß sie mir, nach Hause gehen vom Pub im Mondlicht, ein warmes Plätzchen am offenen Kamin, unkomplizierte Frauen. Ein Glück, dass ich bei Mama Themse schon ein wenig Erfahrung gesammelt und mich auf dem Weg hierher mental vorbereitet hatte. Er zwinkerte mir zu und wandte seine Aufmerksamkeit dann wieder Nightingale zu. Er rief Nightingale einen Gruß in einer Sprache entgegen, die baskisch oder walisisch oder sogar authentisches vorrömisches Gälisch hätte sein können. Keine Ahnung. Nightingale antwortete in derselben Sprache, und ich kam kurz ins Grübeln, ob ich die wohl auch noch lernen musste. Ich überlegte, ob ich mich unauffällig etwas näher heranschieben sollte, um besser zu verstehen, worüber sie redeten, als mir einer der jüngeren Männer einen Blick zuwarf. Er war größer und kräftiger als Vater Themse, hatte aber die gleichen sehnigen Arme, und auch sein schmales Gesicht war ähnlich. »Lohnt sich nicht«, sagte er. »Dort mindestens noch eine halbe Stunde, bis Sie auch nur die Höflichkeiten ausgetauscht haben.« Er streckte mir eine große, schwielige Hand entgegen und stellte sich vor. »Oxley. Peter Grant. Kommen Sie, ich stelle Sie der Frau vor.« Die Frau war recht hübsch, mit rundlichem Gesicht und erstaunlich schwarzen Augen. Sie stand auf der Schwelle eines bescheidenen Wohnwagens aus den 60ern, der ein wenig abseits auf einem eigenen kleinen Platz am Rand des Jahrmarktareals geparkt war. »Das ist meine Frau Isis und das hier ist Peter, der neue Lehrling.« »Freut mich sehr«, sagte sie. Wir setzten uns auf Klappstühlen um einen kleinen Kartentisch. »Darf ich Ihnen einen Tee anbieten?«, fragte Isis, und als ich zögerte, fügte sie hinzu. »Ich, Anna Maria de Boer-Coppinger Isis, schwöre hiermit feierlich beim Leben meines Gatten«, was dem Gatten ein leises Lachen entlockte, »und bei den zukünftigen Siegesaussichten des Ruderteams von Oxford, dass sie durch nichts, was sie in meinem Haus zu sich nehmen, irgendeine Verpflichtung eingehen.« »Danke. Ja, ein Tee wäre schön.« »Sie fragen sich sicher, wie wir uns kennengelernt haben, hm? Ich vermute, sie fiel in den Fluss?« »Ja, da vermuten Sie falsch, Sir. Damals hatte ich eine große Vorliebe fürs Theater. Ich warf mich oft in Schale und ruderte nach Westminster runter, um mir ein bisschen Unterhaltung zu gönnen.« Isis kam mit dem Tee an den Tisch zurück. »Auf meine Isis fiel mein Blick zum ersten Mal im alten Royal Theater in der Drury Lane, doch sie befand sich in Begleitung ihres Galans.« Ich nahm eine Tasse. Kurz zögerte ich, aber irgendwo muss das Vertrauen ja anfangen. Also trank ich entschlossen einen Schluck. Der Tee schmeckte wunderbar. Isis bot mir ein Stück Battenbergkuchen an. Wenn ich hier Probleme bekam, dann ja schon durch den Tee. Auf ein Stück Kuchen kam es jetzt auch nicht mehr an. »Ihr Freund besaß ein schönes Haus in Strawberry Hill. Wenn Sie das Haus mal gesehen haben, wissen Sie, dass es wie ein Schloss gebaut war und dass meine Isis wie eine Prinzessin im höchsten Turm gefangen gehalten wurde.« »Eigentlich verbrachte ich dort nur ein verlängertes Wochenende mit einem Freund«, warf Isis ein. »Dann veranstalteten Sie einen großen Maskenball im Schloss«, fuhr Oxley fort, »und das war meine große Chance. Es war ein rauschendes Fest. Also trat ich vor und trug mich auf Ihrer Tanzkarte für jeden einzelnen Tanz ein.« »Was sehr dreist und aufdringlich war.« »Aber dann habe ich nachgedacht.« »Ja, bei ihm immer eine besorgniserregende Tätigkeit.« »Nun, dachte ich, warum sollte das Fest enden? Und schon warf ich mir meine Isis über die Schulter und machte mich über die Felder in Richtung Chertsey davon.« »Es geschah vollkommen freiwillig, darf ich Ihnen versichern. Ich war schon zweimal verheiratet gewesen und Mutter, und ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf.« »Es ist wahr, dass sie sich als sehr erfahrene Frau herausstellte«, sagte Oxley und zwinkerte mir zu meiner großen Verlegenheit auffällig zu. »So, wir haben Ihnen Speis und Trank angeboten und Sie mit unserer langweiligen Geschichte fast um den Verstand gebracht. Lassen Sie uns nun über die geschäftlichen Dinge sprechen. Was genau will die große Lady?« »Ich möchte zunächst klarstellen, dass ich hier nur als Vermittler agiere. Aber Mama Themse glaubt, dass Sie und die Ihren sich flussabwärts über die Teddington-Schleuse hinaus orientieren.« Es ist ein einziger Fluss und er ist nun mal der alte Mann der Themse. Sie behauptet, er habe sich 1858 vom Tidefluss zurückgezogen. Niemand blieb in jenem Sommer in London, wenn er nicht unbedingt musste, sagte Oxley. Es war unzumutbar für Mensch und Tier. Sie sagt, er sei auch später nie mehr zurückgekommen. Ist das richtig? Das ist richtig. Die Wahrheit ist, dass der alte Mann die Stadt nie geliebt hat. Aber wenn er die Stadt nicht mag, warum will er dann jetzt flussabwärts? Fragte ich. Ja, manche von uns haben eben immer noch eine Schwäche für die funkelnden Lichter der Großstadt, meinte Oxley und lächelte seine Frau an. Ja, es wäre schön, wieder mal ins Theater zu gehen. Aber wollen Sie sich deshalb wirklich mit Mama Themses Töchtern auf einen Kampf einlassen? Glauben Sie, die machen uns Angst? Fragte Oxley zurück. Ihr Vater, was genau will er eigentlich? Was alle Väter wollen, dass ihn seine Kinder respektieren. Vielleicht könnten Sie einfach eine Weile abwarten, bis Inspektor Nightingale und ich eine Lösung finden. Oxley betrachtete mich über den Tassenrand. Sie sind anders, als ich erwartet hatte. Ist das jetzt gut oder schlecht? Fragte ich. Oxley lachte. Weiß ich nicht, aber es wird sicher interessant, das herauszufinden. Während wir durch Cirencester zur M4 fuhren, erzählte ich Nightingale von meinem Gespräch mit Oxley. Er ist der Konziliere des Alten, oder? Wenn Sie damit Konziliarius meinen, Berater, dann ja, wahrscheinlich der zweitwichtigste Mann im ganzen Lager. Sie wussten, dass er mit mir reden würde? Es gehört zu seinem Job, jeden Vorteil herauszuholen. Sie haben den Battenbergkuchen gegessen, nicht wahr? Hätte ich ablehnen sollen? Nein, er würde es nicht wagen, Sie in eine Falle zu locken, solange Sie sich unter meinem Schutz befinden. Aber wenn man es mit diesen Leuten zu tun hat, sollte man nicht sehr auf rationales Denken setzen. Es ergibt zum Beispiel auch keinen Sinn, dass der alte Mann plötzlich stromabwärts drängt. Nun, da Sie beide, Themse Gott und Themse Göttin, selbst kennengelernt haben, was ist Ihre Meinung? Beide verfügen über echte Kraft, aber sie fühlt sich verschieden an. Ihre Kraft stammt definitiv vom Meer, vom Hafen und so weiter. Seine stammt von der Erde und dem Wetter und, ja, wer weiß, vielleicht von Faunen und Kristallen. Das würde auch erklären, warum die Teddington-Schleuse die Grenze darstellt, sagte Nightingale. Teddington ist der höchste Punkt, den die Flut erreicht. Von dort bis zum Meer heißt der Fluss deshalb auch Tidefluss. Oxley deutete an, dass der alte Mann eigentlich gar nichts mit der Stadt zu tun haben will, dass er einfach nur respektiert werden will. Vielleicht wäre er mit einer Zeremonie zufrieden, einem mittelalterlichen Lehnseid vielleicht. Mittelalterliche Zustände würden Sie garantiert bekommen, wenn Sie versuchen würden, Mama Themse irgendwie in Treue und Gefolgschaft schwören zu lassen. Mein neues Handy klingelte. Es war Leslie. Wir haben schon wieder einen, sagte sie. Wie schlimm? Echt schlimm. Ich setzte das Blaulicht aufs Dach und Nightingale trat das Gaspedal durch. Mit 190 Sachen rasten wir nach London zurück. An diesem milden Sonntagnachmittag im Frühling war der St. Martin's Court mäßig belebt gewesen. Es handelt sich um eine nur für Fußgänger freigegebene Gasse mit Zugang zu drei verschiedenen Bühneneingängen und zur berühmten J. Shikis Oyster Bar. Um 3:15 ungefähr zu der Zeit, zu der ich mich bei Oxley und Isis zum Tee niederließ, bogen 6 Mitglieder der International Society for Krishna Consciousness, kurz als ISKCON bezeichnet, von der Charing Cross Road her in die Gasse ein. Sie wurden von Michael Smith angeführt, dessen Identität später durch Fingerabdrücke bestätigt wurde. Die Sekte ist der Auffassung, dass durch Tanzen und Singen in der Öffentlichkeit potenziell zu Bekehrende angelockt werden können, aber Streit zu provozieren gehört nicht zu ihrer Taktik. Das war auch der Grund, warum alle etwas überrascht waren, als Michael Smith vor dem Eingang von J. Shikis anhielt und seine Gruppe anwies, jetzt mal ordentlich Lärm zu machen. Ungefähr 3:10 zog Michael Smith dann eine riesige Kuhglocke von irgendwo aus seinen Gewändern hervor und begann mit weit ausholenden Armbewegungen zu läuten. An diesem Tag hatte Gerson Temis aus Tottenham Dienst als uniformierter Türsteher. Wie bei jedem typischen Londoner lag auch Gerson Temis' Toleranzschwelle für die diversen Gedankenlosigkeiten seiner Mitbürger relativ hoch. Aber selbst diese Toleranz hat ihre Grenze. Und bei Gerson war die Grenze erreicht, wenn jemand vor seinem Restaurant eine riesige Kuhglocke läutete und so die Gäste störte. Das Ergebnis der darauffolgenden Auseinandersetzung waren 4 Tote, von denen 3 ein eingefallenes Gesicht hatten und eine explodierte Restaurantkasse, woraufhin die Antiterroreinheit und sogar der Geheimdienst MI5 begannen, in unserem Fall herumzuschnüffeln. Es eskaliert, sagte ich. Aber was eskaliert? Fragte Leslie. Und warum könnt ihr es nicht aufhalten? Weil wir, Constable, sagte Nightingale kalt, nicht wissen, was es ist. Später fragte Nightingale, ob ich wisse, warum die Kasse explodiert sei. Inzwischen hatte ich durch meine Forschung herausgefunden, dass der große Unterschied zwischen meinem Handy und verschiedenen Chips, mit denen ich experimentiert hatte, darin bestand, dass mein Handy, als es zerstört wurde, mit einem Akku verbunden war. Genauso wie die Taschenrechner, mit denen ich daraufhin experimentierte und die alle die gleiche Reaktion wie mein Handy zeigten. Mit der Kasse musste es sich ähnlich verhalten haben. Wenn die Komponenten schnell hintereinander kaputt gehen, bildet sich ein explosives Gas, dann gibt es einen elektrischen Funken und schon macht's Bumm, erklärte ich Nightingale. In dem Vampirhaus ist mir die Wirkung auf die Mikrochips das erste Mal aufgefallen. Vampire sind offensichtlich parasitär, aber wir wissen nicht, wie sie es machen. Das bedeutet, dass wir jetzt wissen, dass derjenige, der das alles verursacht hat, enorme Kräfte eingesaugt hat. Außerdem können wir die Antiterror-Typen wegschicken, sagte Nightingale. Ja, das auch. Der Mai begann mit dem üblichen Feiertagswetter. 2 Tagen Regen und 3 Tage Nieselregen, bis endlich der nächste Sonntag hell und klar heraufdämmerte. Es war der Tag des Covent Garden Mayfair and Puppet Festival, an dem jährlich die erste historisch belegte Aufführung eines Kasperletheaters, der Punch and Judy Show, gefeiert wird. Während meiner Ausbildungszeit im Charing Cross Revier war ich immer an diesem Tag zur Bewachung der Menschenmenge eingesetzt worden. Deshalb rief ich Leslie an und fragte, ob sie nicht Lust hätte, den Jahrmarkt mal aus der zivilen Perspektive normaler Bürger zu erleben. Wir kauften beim Tesco am U-Bahn Coke und Eiscreme und versuchten uns durch die Touristenströme zum Portikus der Kirche durchzukämpfen. Hier war ein einzelner Puppenspielerstand aufgebaut worden, keinen halben Meter von der Stelle entfernt, an der dem armen alten William Skirmish der Kopf abgeschlagen worden war. Ein Mann im Narrenkostüm trat vor und begann mit dem Aufwärmen des Publikums. Er erklärte, über die Jahrhunderte habe es viele Versionen der Punch and Judy Show gegeben, aber heute würde zu unserer Erbauung und Unterhaltung der berühmte Professor Philip Poynter das Stück »Die tragische Komödie oder die komische Tragödie« von Punch und Judy aufführen, in der Originalfassung, die Giovanni Piccini im Jahr 1827 John Payne Collier erzählt habe. Das Stück begann damit, dass Punch in die Nase gebissen wurde von einem Hund namens Toby. Toby, der Hund, beißt Punch in die Nase, der wiederum schlägt Mr. Scaramouche, Tobys Herrchen, tot. Dann geht Punch nach Hause und wirft sein Baby aus dem Fenster und schlägt seine Frau Judy tot. Er fällt vom Pferd und tritt seinem Arzt ins Gesicht. Der Arzt greift ihn mit einem Stock an, aber Punch packt den Stock und schlägt den Arzt tot. Er läutet vor dem Haus eines reichen Mannes eine Schafsglocke, und als der Diener des Reichen herauskommt und ihn ausschimpft, schlägt Punch den Diener tot. Es war kein großes Problem, sich das Rollenheft zu beschaffen, wenn man erst einmal weiß, wonach man zu suchen hat. Unmöglich, dass das ein Zufall ist, sagte ich. Denke ich auch. Jemand führt dieses bescheuerte Kasperletheater auf, aber mit richtigen Menschen. Tja, deinem Boss wird das nicht gefallen. Stimmt, und deshalb werde ich es ihm auch nicht erzählen, Peter. Soll doch dein Boss meinem Boss verklickern, dass in seinem Revier der Geist von Mr. Punch herumläuft und Leute abmurkst. Du glaubst, es ist ein Geist? Fragte ich. Woher zum Henker soll ich das wissen? Dafür seid ihr Zauberbullen zuständig. Im Folly griff sich Nightingale seinen Stoff aus der Zauberbibliothek und ich hielt mich an die Bücher in solidem Englisch. Er hatte mir einen Suchbegriff genannt, Wiedergänger. Nach ein paar Fehlversuchen landete ich schließlich bei Dr. John Polydoris Meditationen über die Erscheinungsformen von Leben und Tod, das dem Impressum zufolge 1819 erschienen war. Laut Polidori handelte es sich bei einem Wiedergänger um einen Unruhegeist, der von den Toten zurückkehrt, um verheerend unter den Lebenden zu wüten, gewöhnlich als Vergeltung für irgendeine wahrhaftige oder eingebildete Schmach oder Unbill, die diese Unperson zu Lebzeiten erlitten hatte. »Passt jedenfalls zu unserem Profil«, sagte ich beim Mittagessen zu Nightingale. »Auch die kleinen Streitigkeiten, die plötzlich in Amokläufen enden, passen dazu. Sie glauben also, die Leute werden infiziert?« »Na, ich denke, es könnte sich um eine Art Feldeffekt handeln, wie eine Strahlung oder elektrisches Licht«, sagte ich. »Das Phänomen tritt innerhalb des Feldes auf und erzeugt ein Echo. Ihre Gehirne werden mit negativen Emotionen überladen und, schon knallen sie durch.« »Wären dann nicht noch mehr Leute davon betroffen?« »Im Kinofoyer standen zu diesem Zeitpunkt noch mindestens 10 weitere Personen in unmittelbarer Nähe, darunter auch Sie und Constable May, und dennoch war nur Mrs. Munro betroffen.« Möglicherweise wirkt es verstärkend auf Wut, die schon vorhanden ist, oder es funktioniert als Katalysator. Mir ist aufgefallen, dass es Diskrepanzen zwischen dem Rollentext und dem realen Handeln von Mr. Punch gibt. Ich denke dabei an die Figur der Pretty Polly. Wie in der tragischen Komödie geschrieben steht, trällert Mr. Punch nach der Ermordung seiner Frau ein fröhliches kleines Liedchen über die Vorteile, welche die Ermordung der Gemahlin mit sich bringt, und macht sich daran, sein Werben um Pretty Polly voranzutreiben. Die Figur Polly sagt zwar nichts, scheint aber auch nicht abgeneigt zu sein, als unser munterer kleiner Serienkiller sie zu küssen beginnt. Wir wissen nicht, ob unser Killer genau diesem Skript folgt, wandte ich ein. Richtig, Piccini gab nur eine mündliche Überlieferung wieder und diese sind bekanntlich fast nie zuverlässig. Dem möglicherweise nicht sehr zuverlässigen Piccini zufolge musste das nächste Opfer ein blinder Bettler sein, der Punch ins Gesicht hustet und für diese Unverschämtheit von der Bühne heruntergeworfen wird. Aus dem Rollenheft ging nicht hervor, ob der Bettler diese Behandlung überlebte oder nicht. Wenn unser Wiedergänger Punchinella der Vorlage genau folgt, sagte ich, dann dürfte das nächste Opfer höchstwahrscheinlich ein Büchsenhalter für den Blindenverband sein. Was ist ein Büchsenhalter? Eine Person mit einer Sammelbüchse, sagte ich und ahmte die schüttelnde Handbewegung nach. Die Leute werfen da Kleingeld rein. Ein Blinder, der bettelt. Es wäre nützlicher zu wissen, wer der Wiedergänger war und wo er begraben liegt. Denn dann könnten wir uns um seine Anliegen kümmern und ihn damit dem ewigen Frieden überantworten, richtig? Oder aber, sagte Nightingale, wir könnten seine Knochen ausgraben und zu Staub zermahlen, mit Salz mischen und auf dem Meer verstreuen. Würde das funktionieren? Laut Victor Bartholomew ja, und er ist die Autorität auf dem Gebiet, hat ein Buch darüber geschrieben, wie man mit Geistern und Wiedergängern umgeht. Ich denke, wir übersehen möglicherweise eine ganz naheliegende Informationsquelle, sagte ich. Ach wirklich? Ich nickte. Nicholas Walpenny. Alle Angriffe nahmen in der Nähe der Schauspielerkirche ihren Ausgang, was meiner Ansicht nach bedeutet, dass sich unser Wiedergänger dort in der Nähe aufhält. Nicholas kennt ihn vielleicht, womöglich hängen sie da sogar zusammen ab. Dann sehen Sie doch mal, ob Sie heute Abend etwas aus Walpenny herausbekommen. Da Toby unser offizieller Geisterjagdhund war, nahm ich ihn mit. Es war später Abend und nicht besonders warm, aber vor dem Pub hingen immer noch ein paar Gäste herum. Toby blieb in der Nähe der Stelle stehen, an der Dr. Framline den Kurier angegriffen hatte, aber nur so lange, wie er brauchte, um an einen Poller zu pinkeln. Unter den Koryphäen der Geisterkunde herrschte eine gewisse Meinungsverschiedenheit in der Frage, was genau einen Geist ausmachte. So schrieb Peter Brook in den 1930er Jahren, Geister seien nichts weiter als Inschriften, die in das magische Gewebe ihrer Umgebung eingraviert worden seien, etwa so, wie Musik auf einer Vinylscheibe aufgezeichnet werden könne. Aber Police Constable Peter Grants höchstpersönliche Ansicht war, dass ein Geist so etwas wie eine grobe Kopie der Persönlichkeit eines Toten sein könnte, die in rudimentärer Form in einer Art magischer Matrix erhalten bleibt. Da meine beiden Begegnungen mit Nicholas unter dem Portikus der Schauspielerkirche stattgefunden hatten, begann ich dort mit der Suche. Ich vergewisserte mich rasch, dass ich nicht beobachtet wurde. »Nicholas«, flüsterte ich in die Mauer, »sind Sie da drin?« Toby jaulte und wich zurück. Bevor ich selbst zurückweichen konnte, erschien direkt vor meinen Augen Nicholas' Gesicht weiß und durchscheinend. »Helft mir!« »Was ist los?« »Er frisst mich!« sagte Nicholas. Und dann wurde sein Gesicht wieder in die Mauer zurückgesogen. Toby bellte einmal auf, wirbelte herum und raste in Richtung Russell Square davon. Vorsichtig näherte ich mich wieder der Mauer und legte zögernd die Hand auf den Stein. Er fühlte sich kalt an und sonst nichts. Es war, als sei das Vestigium genauso aus dem Stein herausgesaugt worden, wie das im Haus der Vampire der Fall gewesen war. Ich riss die Hand weg und wich zurück. Toby war den ganzen Weg zum Folly zurückgelaufen. Ich fand ihn schließlich in der Küche. Er lag zusammengerollt auf Mollys Schoß. Sie streichelte und beruhigte ihn. Mich bedachte sie mit einem vorwurfsvollen Blick. Dass ich aktiv an einem Fall ermittelte, bedeutete noch lange nicht, dass ich meine Übungen vernachlässigen durfte. Nightingale brachte mir einen Feuerball-Zauberspruch bei. Es war keine Überraschung, dass es sich dabei um eine Variante von Lux handelte, mit dem Jaktus als Zusatz, um ihn bewegen zu können. Als Nightingale sicher war, dass ich den ersten Teil beherrschte, ohne mir die Hand abzufackeln, stiegen wir zum weiteren Üben in den Keller hinunter, wo sich der Schießstand befand. Nicht, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nur geahnt hätte, dass wir einen Schießstand im Haus hatten. Bevor wir anfingen, vergewisserte ich mich noch einmal, dass ich mein Mobiltelefon nicht dabei hatte. »Jetzt passen Sie genau auf«, sagte Nightingale. Er schleuderte eine Hand nach oben. Es blitzte auf, ein Geräusch war zu hören, als würde ein Blatt Papier zerrissen, und dann zerbarst eine Schießstandfigur, die am Ende des Raumes stand, in brennende Fragmente. »Sie haben gar nichts Lateinisches gesagt«, bemerkte ich. »Dieser Spruch wird stillgeübt, und zwar von Anfang an. Er ist eine Waffe. Er hat nur einen einzigen Zweck: zu töten. Sobald Sie ihn beherrschen, gelten dieselben Pflichten wie bei jedem waffentragenden Polizisten.« Wir übten eine Stunde lang, und am Ende konnte ich tatsächlich Feuerbälle erzeugen und abfeuern, die mit der atemberaubenden Geschwindigkeit einer Hummel durch den Schießstand flogen, die ihr Tagesoll an Nektar gesammelt hat und sich nun auf dem Rückflug ein bisschen die Landschaft anschaut. Schließlich machten wir Teepause. Ich unterbreitete Nightingale eine Idee, wie wir Nicholas herausholen konnten, immer unter der Voraussetzung, dass noch genügend von unserem Geist übrig war, das man herausholen konnte, nachdem dieses Etwas ihn gefressen hatte. »Polidori erwähnt einen Zauberspruch, mit dem man Geister herbeirufen kann«, sagte ich. »Funktioniert er?« »Es handelt sich mehr um ein Ritual, um eine bestimmte Abfolge von Formae, die, verbunden mit bestimmten Paraphernalien, zu einem Ritual wird. Können Sie mir zeigen, wie man sowas macht?« Tobi bemerkte, dass ich Butter auf ein Rosinenbrötchen strich, und setzte sich erwartungsvoll vor mich hin. Ich brach ein Stück ab und warf es ihm zu. »Naja, es gibt da nur ein Problem, das Ritual erfordert ein Tieropfer.« »Naja, Tobi ist wohl genährt und sicher gut geeignet. Die moderne Gesellschaft steht diesen Praktiken heute eher skeptisch gegenüber, Peter.« »Und wozu ist das Opfer denn nötig?« »Nach Bartholomew wird im Augenblick des Todes die dem Tier wesenseigene Magie verfügbar. Sie kann dem Gespenst gewissermaßen Nahrung bieten und ihm helfen, wieder auf die materielle Existenzebene zurückzugelangen.« »Mhm. Es nutzt also die Lebenskraft des Tieres als eine Art magische Energiequelle?« »Ja, so ungefähr.« »Wenn eine Magiequelle das Einzige ist, was wir brauchen, dann wüsste ich einen akzeptablen Ersatz.« Das Bestattungsregister der Gemeinde war lückenhaft, und ich konnte die Lage von Walpennys Grab nur annäherungsweise bestimmen. Da Nicholas nicht geneigt schien, sich blicken zu lassen, solange Nightingale in der Nähe war, würde letzterer in Rufweite neben dem Parktor in der Bedford Road Posten beziehen. Als ich kurz nach Mitternacht in den Park kam, war noch vereinzelt Vogelgesang zu hören. Auf dem Kopf trug ich eine Stirnlampe, damit ich die Notizen auf meinem polizeilichen Standardnotizblock besser lesen konnte. Ich streute ein Pentagramm mit Kohlenstaub auf den Rasen, mit schönen dicken Linien. Polidori hat nämlich eine Menge zu den Gefahren zu sagen, die sich ergeben, wenn die Linien des Pentagons bei der Anrufung des Geistes durchbrochen werden. Dass einem dann die Seele aus dem Leib gerissen und schreiend zur Hölle gejagt wird, ist dann nur der Anfang. An jede Spitze des Pentagramms legte ich einen Taschenrechner. Mit Akku natürlich. Ursprünglich hatte ich vorgeschlagen, Tobi mitzunehmen für den Fall, dass die Ersatzlösung nicht funktionierte, aber der Köter war einfach nicht auffindbar gewesen. Unterwegs hatte ich in einem Laden für Campingausrüstung ein Päckchen chemischer Leuchtstäbe gekauft, die ich nun zerbrach und dort platzierte, wo laut meinem Spickzettel Kerzen vorgesehen waren. Der Geisterbeschwörer, in diesem Fall also ich, sollte etwas von seiner eigenen Essenz in den Kreis um das Pentagramm ergießen, was Zaubererjargon war und nichts anderes bedeutete, als dass man ein wenig Magie hinzufügen sollte. Ich holte tief Luft, erzeugte ein Wehrlicht und ließ es zum Mittelpunkt des Pentagramms schweben. Dann rückte ich meine Stirnlampe zurecht und las die Zauberformel von meinem Notizblock ab. »Nicholas Walpenny, so höre meine Stimme, nimm meine Opfergaben, erhebe dich und trete hervor.« Und plötzlich war er da, und er sah genauso verschlagen aus wie immer. »Wusste ich doch, dass ihr ein besonderer seid. Schon als ich den ersten Blick auf euch warf, euer Herr ist nicht in der Nähe, oder?« »Dort drüben, hinter dem Tor.« »Sorgt dafür, dass er dort bleibt. Ich hatte also recht mit dem mörderischen Gentleman, nicht wahr?« »Wir denken, es ist der Geist von Punchinella.« »Ihr denkt was? Mr. Punch? Ihr habt wohl einen über den Durst getrunken. Hebt euch hinweg in eine Schenke, Wachtmeister.« »Gestern haben Sie mich um Hilfe gebeten.« »Hab ich das? Aber das würde ja bedeuten, Nicholas Walpenny wäre ein Verräter.« Er warf mir einen bedeutungsvollen Blick zu. »Ah«, sagte ich. »Wie geht's? Ich meine, wie geht's Ihnen denn so, wo Sie doch tot sind?« »Ja, recht gut. Kann wahrlich nicht klagen. Der Vorzug der Schauspielerkirche ist, dass es uns hier nie an einer hübschen Abendunterhaltung mangelt. Gelegentlich trägt sogar ein Gastkünstler zur allgemeinen Erbauung bei. Wir hatten zum Beispiel neulich den berühmten Henry Pike bei uns. Der ist schon was ganz Besonderes. Sehr beliebt bei den Damen wegen seiner langen Nase.« »Dieser Henry Pike plante etwa ein längeres Gastspiel?« »Dazu kann ich nur sagen, dass er das ganze Theater gekauft hat.« »Klingt gut. Gibt's denn eine Möglichkeit, mal bei einer Vorführung dabei zu sein?« Na ja, Herr Wachtmeister, ich an eurer Stelle wäre nicht so arg scharf darauf, im Programm zu stehen. Mr. Pike kann zu seinen Co-Akteuren ganz schön hart sein und ich möchte behaupten, dass er für euch schon eine Rolle im Auge hätte. Trotzdem hätte ich nichts dagegen, ihn mal kennenzu-, sagte ich, aber auf einmal war Nicholas verschwunden. Das Pentagramm war leer, nur mein Wehrlicht brannte noch im Mittelpunkt. Bevor ich es löschen konnte, spürte ich plötzlich, wie mich etwas am Kopf packte und in das Pentagramm hineinzuziehen versuchte. Ich geriet in Panik und wehrte mich wie wild gegen den unsichtbaren Klammergriff. Und dann sah ich es, mitten im Pentagramm, unter meinem Wehrlicht, ein dunkler Schatten, wie der Schlund einer tiefen Erdgrube. Ich war schon fast am Rand des Schlunds, als mir klar wurde, dass das, was mich hineinzerrte, sich meiner eigenen Magie bediente. Ich versuchte, das Wehrlicht zu löschen, aber es brannte weiter mit einer schmutzig-gelblichen Flamme. Dann hörte ich Nightingale schreien und sah, dass er auf mich zugerannt kam. Ich hatte das entsetzliche Gefühl, dass er nicht rechtzeitig kommen würde, und in meiner Verzweiflung fiel mir nur ein einziger Ausweg ein. Es ist nicht ganz leicht, sich zu konzentrieren, wenn man gerade ins Jenseits gezerrt wird, aber ich zwang mich, tief Luft zu holen und die korrekte Forma erstehen zu lassen, und plötzlich brannte ein Wehrlicht glutrot. Ich warf den Feuerball einen halben Meter weit. Ein enttäuschend leises Geräusch war zu hören, etwa wie es ein schweres Wörterbuch erzeugen würde, wenn man es achtlos auf einen Tisch wirft. Dann blähte sich der Boden unter meinem Bein plötzlich gewaltig auf. Ich wurde nach hinten und oben geschleudert und krachte in die Äste eines Kirschbaums. Für einen kurzen Moment sah ich eine Erdsäule senkrecht aus dem Loch in die Höhe schießen, wie ein Frachtzug, der aus einem Tunnel rast. Dann fiel ich vom Baum und die Ränder des Schlunds kollabierten. Nightingale packte mich am Kragen und zog mich weiter weg. »Stellen Sie sich vor, ich habe einen Namen.« »Sie können von Glück sagen, dass Sie noch einen Kopf haben.« »Und, wie lautet er?« »Henry Pike.« »Nie gehört.« Bevor wir den Friedhof verließen, entdeckte ich noch etwas, das in der Erde steckte. Es war das Zinnabzeichen mit dem tanzenden Skelett. Ich erkannte es sofort wieder. Dieses Abzeichen hatte Nicholas Walpenny am Kragenaufschlag getragen. Endlich hatten wir einen Namen, Henry Pike. Nicholas behauptete, Pike sei als Unterhaltungskünstler tätig gewesen. Vielleicht war er sogar so etwas wie ein Punch- und Judy-Puppenspieler. Der Piccini-Text wurde 1827 veröffentlicht, aber Pike, so vermute ich, ist aus dem späten 18. bis frühen 19. Jahrhundert. Die Bestattungsregister aus dieser Periode sind da leider nutzlos. Wenn Sie doch nur mal mit irgendeinem begeisterten Theaterbesucher aus jener Periode sprechen könnten, murmelte Nightingale. Wollen Sie etwa noch mehr Geister beschwören? Ich dachte eher an jemanden, der noch am Leben ist, sozusagen. Sie meinen Oxley? Er nickte. Und seine reizende Gemahlin Isis. Wenn ich schon Oxley ein weiteres Mal besuchte, konnte ich auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also rief ich Beverly an und fragte sie, ob sie Lust auf einen kleinen Feldeinsatz hätte. »Nehmen wir den Jack?« wollte sie sofort wissen. »Nimm's mir nicht übel, aber deine Karre ist echt brutal.« Ich sagte ja, und schon eine Viertelstunde später klingelte sie unten an der Sprechanlage. Ich hatte Beverly nicht erzählt, wohin wir unterwegs waren, aber sie merkte es natürlich, sobald wir am Clockhouse-Kreisverkehr abbogen und die London Road in Richtung des glorreichen Staines entlang fuhren. »Hierunter darf ich nicht, ist nicht mein Revier.« »Nur ruhig, das ist eine genehmigte Dienstreise.« Ich parkte den Wagen und stieg aus. Sie blieb sitzen. »Das ist keine gute Idee. Sie sind wirklich ganz nette Leute.« Beverly seufzte und stieg aus. Ich drückte auf die Türglocke und trat höflich einen Schritt zurück, als die Tür sich öffnete. »Peter, was für eine reizende Überraschung!« Jetzt erst bemerkte Isis Beverly, die hinter mir stand, und obwohl sich ihr Lächeln nicht veränderte, wurde ihr Blick plötzlich wachsam. »Und wer ist das?« »Das ist Beverly Brooke. Ich dachte mir, dass es Zeit ist, sie beide miteinander bekannt zu machen. Beverly, das ist Isis.« Beverly streckte zögernd die Hand aus und Isis schüttelte sie. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Beverly. Wir sind hinten im Garten. Kommen Sie einfach mit.« Das Grundstück, auf dem der Bungalow stand, stieß direkt ans Ufer. Oxley hatte einen breiten hölzernen Steg gebaut, der an einer besonders breiten Stelle in den Fluss ragte, der hier so etwas wie einen Teich bildete. Oxley selbst stand nackt im Wasser. Grinsend blickte er Isis entgegen, die ihn mit wilden Gesten »Benimm dich« zu warnen versuchte. Erst jetzt blickte er an ihr vorbei und sah mich und Beverly. »Was hat das zu bedeuten?« Ich sah, wie sich seine Schultern verspannten, und ich schwöre, dass sich die Sonne im selben Moment hinter einer Wolke verzog. Aber natürlich konnte das auch Zufall gewesen sein. »Das ist Beverly Brooke. Sag doch Hallo, Beverly.« »Hallo?« Ich dachte, es ist höchste Zeit, dass Sie mal die andere Hälfte kennenlernen. Oxley verlagerte sein Gewicht und ich spürte, dass Beverly einen Schritt zurücktrat. »Ist das nicht nett?« sagte Isis fröhlich. »Wie wäre es mit einer schönen Tasse Tee?« Oxley öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen, schien es sich aber anders zu überlegen und wandte sich an seine Frau. »Eine Tasse Tee wäre wirklich nett.« Erleichtert atmete ich aus, Beverly kicherte nervös und die Sonne kam wieder hinter der Wolke hervor. Oxley hatte den Körper eines Arbeiters, sehnig und mit harten Muskeln, aber überraschenderweise schien sich Beverly mehr für den Fluss zu interessieren. »Das ist aber ein hübsches Fleckchen.« »Möchten Sie nicht ins Wasser kommen?« fragte Oxley. »Ja, gern.« Und zu meiner totalen Verblüffung streifte sie sich alle ihre Kleidungsstücke ab und sprang mit einem unvergesslich anmutigen Schwung ins Wasser. Oxley zwinkerte mir zu und blickte dann zu seiner Frau. »Kommst du auch, ein Liebes?« »Wir haben noch einen Gast und manche Leute wissen sich zu benehmen.« Oxley tauchte unter. Isis bot mir einen Stuhl am Plastikgartentisch an. »Sie werden mindestens eine halbe Stunde verschwunden sein«, sagte sie und gab wieder einmal die Standardversicherung ab, dass jeglicher Verzehr folgenlos bleiben werde, während sie den Tee eingoss und mir ein Stück Madeira-Kuchen anbot, das ich dankend ablehnte. Ich fragte sie nach Henry Pike. »Ich bin ziemlich sicher, dass es mal einen Schauspieler gab, der so hieß. Er wurde ermordet. Jedenfalls ging das Gerücht, ein weiteres Opfer des berüchtigten Charles Macklin.« »Wer war das?« »Ach, ein abscheulicher Irre, aber ein großartiger Schauspieler. Er hatte schon zuvor einmal einen Mann umgebracht. Er stritt sich mit ihm im Theater Royal um eine Perücke und stieß ihm seinen Spazierstock direkt ins Auge. Oh, ist ja ein netter Typ.« »Nun ja, er hatte eben dieses irische Temperament, verstehen Sie?« Macklin war offenbar in seiner Jugend ein erfolgreicher Schauspieler gewesen, der sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere zurückzog und eine Gin-Kneipe aufmachte, die prompt pleite ging. Er war gezwungen, wieder ins Theater zurückzukehren und wurde bald zu einer populären Dauereinrichtung im Theater Royal. »Man konnte ihn immer auf seinem Lieblingsplatz am Parkett sehen, direkt vor dem Orchester«, sagte Isis. »Und Macklin tötete Henry Pike?« »Den Gerüchten zufolge, ja.« Ein lautes Platschen ertönte und Beverly kam aus dem Wasser auf den Steg gelaufen. Sie schimmerte dunkel, glatt und seidig wie ein Seehund, und man hätte eine Pistole direkt neben meinem Ohr abfeuern können, und ich hätte trotzdem nicht den Blick von ihr gewandt. Sie drehte sich zum Fluss um und hüpfte aufgeregt wie ein Kind auf und ab. »Ich hab gewonnen«, rief sie. Oxley kam mit so viel Würde aus dem Wasser, wie man unter diesen Umständen von einem nackten weißen Mann mittleren Alters erwarten konnte. »Ach, es war Anfängerglück.« Beide verschwanden im Haus, um sich etwas anzuziehen. »Schwimmen Sie selbst auch?« »Ja, natürlich«, Isis errötete ein wenig, »aber ich bleibe ein Geschöpf des Flussufers. Überlegen Sie es sich genau, Peter, bevor Sie sich entscheiden, ins Wasser zu gehen. Diese Entscheidung sollte man keinesfalls überstürzt treffen.« Auf der Rückfahrt war Beverly ausgesprochen schweigsam. Ich fragte, ob ich sie irgendwo absetzen könne. »Kannst du mich nach Hause fahren? Ich glaube, ich muss mal mit meiner Mutter reden.« Der Himmel war immer dunkler geworden, als ich zum Folly zurückfuhr. Ich war ziemlich sicher, dass Oxley und Beverly eine Verbindung hergestellt hatten. Als sie da nebeneinander im Wasser standen, hatten sie irgendwie vertraut miteinander gewirkt. Oder vielleicht war familiär das bessere Wort. Vater und Mutter Themse waren Geister desselben Flusses. Wenn ich sie ein wenig zueinander hinschubsen konnte, würde ihr wahres Wesen schon den Rest erledigen. Ich überlegte, ob ich noch bei Leslie vorbeischauen sollte, stellte aber dann doch den Jaguar in die Garage und ging zu Fuß zur U-Bahn-Station Russell Square. An dem Blumenstand neben der Station kaufte ich einen Strauß Blumen und stieg dann ohne ersichtlichen Grund in irgendeine U-Bahn auf dem Weg irgendwo anders hin. Am Swiss Cottage stieg ich aus. Ich hatte bereits ein Viertel des Weges zu Fuß auf der Fitzjohns Avenue zurückgelegt, als mir allmählich Zweifel kamen, was ich hier tat. Mein Blumenstrauß bestand aus Rosen von so dunklem Rot, dass sie fast schwarz schienen. Und ich fragte mich, für wen sie wohl bestimmt sein mochten. Mein Weg endete an einem hohen, neugotischen Gebäude mit kleinen Ziertürmchen an allen vier Ecken und weiß gestrichenen Schiebefenstern. Mit Marmorplatten verkleidete Stufen führten zu einer beeindruckenden Haustür hinauf, die ich aber ignorierte. Stattdessen ging ich zum Seiteneingang. Ich wusste genau, wohin ich wollte. Auf einer abgesenkten Terrasse stand ein kleiner Brunnen. Selbst ich konnte erkennen, dass es sich nicht um eine Imitation aus dem Gartencenter handelte. Es war ein fein gearbeitetes Vogelbecken, über das sich eine nackte Wasserträgerin neigte. Vielleicht italienische Renaissance, aber über Kunstgeschichte wusste ich zu wenig, um es genau sagen zu können. Neben dem Brunnen wartete eine gut aussehende Frau mittleren Alters auf mich. Sie trug ein gelbes Sommerkleid aus Baumwolle, einen Strohhut und Sandalen. Als ich näher kam, sah ich, dass sie die Augen ihrer Mutter hatte, schwarz und schräg stehend, wie die einer Katze. »Ich denke, wir beide sollten uns mal unterhalten«, sagte Tyburn. Ich reichte ihr den Blumenstrauß, den sie mit einem erfreuten Lachen entgegennahm. Sie zog meinen Kopf zu sich herunter und küsste mich auf die Wange. Sie roch nach Zigarren und Pferden und Möbelpolitur, belgischen Pralinen und hinter all dem auch nach Hanfseilen und lüsternen Menschenmengen und im letzten Fall ins Vergessen. Ich hatte so gut es ging die Quellen aller verlorenen Flüsse Londons aufgespürt, aber der genaue Ursprung des Tyburn war im Verlauf des wahnwitzigen Wucherns der Stadt verloren gegangen. Dieser Brunnen hier markierte offenbar die Quelle. Ich war durstig und sehnte mich nach einem Schluck Wasser. Worüber möchten Sie mit mir sprechen? Zunächst hätte ich gern gewusst, welche Absichten Sie bei meiner Schwester verfolgen. Absichten? Meine Absichten sind absolut ehrenhaft. Wirklich? Und trotzdem haben Sie Beverly zu einem Besuch bei den Zigeunern mitgenommen? Die Bezeichnung Zigeuner ist politisch nicht korrekt und kein gut erzogener junger Polizist würde sie verwenden. Das war nur im Rahmen einer vorläufigen Ermittlung und die Bezeichnung Zigeuner ist politisch nicht korrekt. Ich habe nichts gegen den alten Mann oder seine Leute, aber wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und das ist meine Stadt und ich habe mich nicht 30 Jahre lang totgearbeitet, nur damit plötzlich so ein Typ vom fahrenden Volk daherkommt und mir alles wegnimmt, was mir gehört. Was glauben Sie, gehört Ihnen? Sie überging die Frage. Ich hätte gern gewusst, warum sie mir keinen Tee angeboten hatte. Schließlich hatte ich ihr Blumen mitgebracht. Ich räusperte mich und warf einen Blick auf den Brunnen und das Wasser, das ins Becken strömte. »Gefällt er Ihnen? Das Becken ist eine ziemlich grobe Imitation eines italienischen Beckens aus dem 17. Jahrhundert, aber die Statue wurde ausgegraben, als man die U-Bahn-Station Swiss Cottage baute.« »Hören Sie auf damit!« Sie schenkte mir ein liebenswürdiges Lächeln. »Womit?« Ich wollte einen Schritt zurückweichen, brachte aber nur ein leichtes Schlurfen zustande. Tyburns Lächeln verschwand. »Wollen Sie nicht ein bisschen kühles Wasser trinken?« Sie war zu weit gegangen, und sie wusste es und wusste auch, dass ich wusste, dass sie es wusste. Wie auch immer sie mich eingelullt hatte, die Wirkung war jedenfalls nicht stark genug, um einen so offenkundigen Beeinflussungsversuch zu kaschieren. Nightingale hatte mir noch keinen Zauberspruch beigebracht, mit dem man fremde Kräfte blockieren konnte. Deshalb versuchte ich es mit einem Impello. Die Forma im Kopf richtig auf die Reihe zu kriegen, war viel leichter, als ich erwartet hatte. »Impello«, sagte ich und versuchte, die Statue vom Sockel zu heben. Tyburn riss die Augen weit auf, als sie das Knacken des Marmors hörte. Sie wirbelte herum, und als ich ihr Blick von meinem löste, kam ich plötzlich frei und taumelte zurück. Ich spürte, dass die Forma in meinem Hirn außer Kontrolle geriet. Der Kopf der Statue zersplitterte in winzige Marmorscherben. Gleichzeitig spürte ich einen Schlag gegen die Schulter, und etwas Scharfes schnitt in mein Gesicht. Ein Marmorstück von der Größe eines kleinen Hundes krachte direkt vor meinen Füßen auf die Steinplatten. Tyburn drehte sich zu mir um. Auf ihrer Stirn war ein Schnitt und ihr Sonnenkleid hatte einen Riss direkt über der Hüfte. Sie war ganz still geworden. Und das war kein gutes Zeichen. Ich setzte mich rückwärts in Bewegung. Tyburns schwarze Augen folgten mir und als ich die Hausecke erreicht hatte, drehte ich mich um und lief davon so schnell ich konnte. Unten am Hügel stand eine Telefonzelle, die ich dringend benötigte, da sich der Akku noch in meinem Handy befunden hatte, als ich mich daran machte, eine antike Statue zu pulverisieren. Ich rief die Vermittlung an, nannte meine Kennnummer und wurde zu Leslies Handy durchgestellt. »Wir haben den Blinden gerettet, und das war nicht dir zu verdanken. Dein Boss will dich hier sehen, und zwar schon gestern.« Ich fragte, wo hier sei, und sie sagte, im Leichenschauhaus Westminster. Das freute mich gar nicht, denn auch wenn wir den Blinden gerettet hatten, hatte offenbar ein anderes armes Schwein sein Gesicht verlieren müssen. Ich sagte, ich würde so schnell wie möglich kommen. Dieses Mal wollten sie nicht mal mehr meinen Ausweis sehen, als ich das Leichenschauhaus von Westminster betrat, sondern winkten mich gleich durch. Nightingale erwartete mich bereits im Umkleideraum. Während ich den obligatorischen Kittel anzog, schilderte ich ihm kurz meine Begegnung mit Tyburn. Immer sind es die Kinder, nie sind sie mit dem Status quo zufrieden. »Wie haben Sie den Blinden gerettet?«, fragte ich. Ich wünschte, ich könnte mir das als Verdienst zuschreiben. Tatsächlich war es aber sein Blindenhund, denn sobald die Sequestration begann, Entschuldigung, die was? Das war offenbar ein Begriff, den Dr. Walid eingeführt hatte. Er bezeichnete das, was einem normalen Menschen geschah, wenn unser Wiedergänger von ihm Besitz ergriff. An sich handelt es sich um einen Rechtsbegriff, der sich auf die Beschlagnahmung des Besitzes einer Person bezieht, um deren Schulden abzuzahlen oder weil der Besitz aufgrund eines Verbrechens erlangt wurde. In unserem Fall war der beschlagnahmte Besitz eben der Körper eines Menschen. Kaum hatte die Sequestration begonnen, fuhr Nightingale fort, als der Blindenhund zu toben begann und das potenzielle Opfer wegzerrte. Inspektor Sewall hatte in der Umgebung bereits seine Leute als Spendensammler postiert und einer von ihnen griff ein, bevor unser Punch den Blinden verfolgen konnte. Ein weiterer Triumph nachrichtendienstlich gestützter Polizeiarbeit, bemerkte ich. Ganz recht. Übrigens war es ihre Freundin Constable May, die als Erste am Tatort erschien. Leslie? Ich wette, sie war darüber nicht gerade glücklich. Sie drückte es so aus. Warum muss dieser verdammte Scheiß immer mir passieren? Und das andere Opfer, der Mann, der tatsächlich sequestriert wurde? Wer war er, als er noch lebte? Wer sagt denn, dass er tot ist? Nightingale führte mich den Korridor entlang in einen Raum, den man als mobile Intensivstation ausgestattet hatte. Leslie saß zusammengesunken auf einem Stuhl in einer Ecke und hob grüßend die Hand, als wir eintraten. »Ist er bei Bewusstsein?«, fragte ich. »Sie haben ihn in ein künstliches Koma versetzt«, sagte Nightingale. Dr. Walid hoffte, dass eine operative Wiederherstellung des Gesichts möglich sein würde, sobald das Problem seiner Sequestration gelöst war. »Wusste Oxley, mit wem wir es zu tun haben?« Isis wusste es. Sie erinnert sich an Henry Pike als einen ziemlich erfolglosen Schauspieler, der möglicherweise von Charles Macklin, einem viel erfolgreicheren Schauspieler, ermordet wurde. »Wurde er verhaftet?«, fragte Leslie. »Die Aufzeichnungen sind dürftig. Vielleicht wurde Pike verhaftet als...« »Nicht Pike«, unterbrach mich Leslie. »Ich meine Macklin, mit einem Mord davon zu kommen, kann noch als Zufall durchgehen, aber bei zwei Morden scheint mir das doch ein bisschen unwahrscheinlich und außerdem unfair.« Macklin erreichte ein reifes Alter, sagte Nightingale. Er war sozusagen fester Bestandteil des Lebens in Covent Garden. Über den ersten Mord wusste ich Bescheid, aber von Henry Pike hatte ich noch nie gehört. Können wir unser Gespräch nicht anderswo fortsetzen? Fragte Leslie. Der Bursche hier macht mich ganz nervös. Da wir mehrheitlich Polizisten waren, bedeutete das Pub oder die Kantine. Die Kantine lag näher. Ich habe eine Idee, begann ich. Oh Gott, bitte nicht einer von deinen schlauen Plänen, sagte Leslie. Nightingales Miene blieb ausdruckslos. Dr. Walid kicherte. Es ist aber nun mal ein schlauer Plan, ja? Nightingale hatte eine Kopie des Piccini-Manuskripts dabei. Ich legte es auf den Tisch und suchte die Stelle, an der Punch den blinden Bettler beseitigt. In der folgenden Szene tritt der Schutzmann auf, um Punch wegen der Ermordung seiner Frau und seines Kindes zu verhaften. Ich spiele die Rolle des Schutzmanns in der nächsten Szene. Sie melden sich freiwillig, um sich den Schädel einschlagen zu lassen? Fragte Dr. Walid. Wenn Sie weiterlesen, sehen Sie, dass der Polizist die Begegnung überlebt und auch der Polizist, der unmittelbar danach eintrifft. Ich vermute, dass ich das bin, sagte Nightingale. Okay, solange nicht ich es bin, sagte Leslie. Ich kann nicht so recht erkennen, wie das funktionieren soll, meinte Nightingale. Henry Pike hat keinen Anlass, eine Begegnung mit uns herbeizuführen, auch wenn wir noch so gut in sein kleines Schauspiel passen. Dr. Walid tippte mit dem Zeigefinger auf den Text und las vor. Punch fragt, und wer hat dich gerufen? Worauf der Schutzmann antwortet, ich wurde zu dir geschickt. Punch hat also gar keine Wahl, sein Schicksal holt ihn ein. Ich will kein Schutzmann, sagt er dann. Ich glaube, ihr versteht Punch falsch, sagte Leslie. Ihr nehmt an, dass er eine Art übernatürlicher Serienkiller ist, der unter dem Zwang steht, eine Punch- und Judy-Show zu Ende zu spielen. Aber was wäre, wenn er etwas ganz anderes ist? Was denn zum Beispiel? Fragte ich. Na, zum Beispiel die Verkörperung einer gesellschaftlichen Entwicklung, des Aufstiegs von Verbrechen und Friedensbruch, der Geist des Aufruhrs und der Rebellion im Londoner Mob. Wir alle starrten sie verblüfft an. Ihr vergesst wohl, dass ich ein super Abi hingelegt habe, sagte Leslie. Und, hast du einen anderen Plan? Fragte ich. Nein, ich will nur, dass ihr vorsichtig seid. Nur weil ihr glaubt, dass ihr wisst, was ihr tut, heißt das noch lange nicht, dass ihr tatsächlich wisst, was ihr tut. Ich bin dankbar, dass du uns den feinen Unterschied klargemacht hast. Gern geschehen, Peter. Und selbst wenn ihr Henry tatsächlich trefft, was ist dann? Das war eine verdammt gute Frage. Ich schaute Nightingale an. Ich kann seinen Geist zurückverfolgen, sagte dieser. Wenn ich ihm nahe genug komme, kann ich ihn bis zu seinen alten Knochen zurückverfolgen. Und dann? Fragte Leslie. Wieder blickte ich Nightingale an, und da er schwieg, sagte ich, wir graben sie aus und zermalmen sie zu Staub, vermischen ihn mit Steinsalz und verstreuen das Ganze im Meer. »Und das funktioniert?« fragte Leslie. Erfahrungsgemäß ja, sagte Dr. Walid. Ihr braucht aber einen Haftbefehl, sagte Leslie. Für einen Geist brauchen wir doch keinen Haftbefehl, widersprach ich. Leslie grinste nur und schob mir den Text hin. Sie tippte auf die Seite und ich las, Schutzmann, das musst du mir nicht sagen. Du hast einen Mord begangen und ich habe einen Haftbefehl für dich. Wenn ihr eure Rollen ordentlich spielen wollt, müsst ihr auch die richtigen Requisiten haben. Ein Haftbefehl für einen Geist? Das zumindest macht keine Probleme, sagte Nightingale, obwohl es bedeutet, dass wir die Aktion erst heute Nacht durchführen können. Wir waren Stunden zu früh dran, deshalb gingen wir zum Abendessen erst einmal in ein Restaurant. Wir bestellten Bier und Nightingale fragte mich, wie meine diplomatischen Bemühungen vorankämen. Gut, abgesehen von dem kleinen Zwischenfall mit Tyburn. Peter, von allen Kindern der Mutter Themse mussten sie sich ausgerechnet mit Lady Ty anlegen. Was dort geschehen ist, ist einer der Gründe, warum wir nicht mit Magie um uns werfen, solange wir die Grundlagen noch nicht vollkommen beherrschen. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Sie hätten sich aus der Situation herausreden können. Wofür halten Sie Ty denn? Für eine Gangsterbraut? Haben Sie tatsächlich geglaubt, dass sie umknallen würde? Sie wollte ihn nur ein bisschen auf den Zahn fühlen, aber Sie sind in Panik geraten. Wir aßen eine Zeit lang schweigend. Er hatte recht, ich hatte durchgedreht. Abknallen, Sir. Oder umlegen, nicht umknallen. Ah ja, sagte Nightingale. Sie scheinen sich aber keine großen Sorgen zu machen, Sir. Über die Sache mit Lady Ty, meine ich. Peter, wir sind im Begriff, uns einem mächtigen Wiedergänger als Judas-Ziegen anzubieten. Einem Geist, der, soweit wir wissen, mindestens 8 Menschen umgebracht hat. Wegen Lady Ty mache ich mir erst Sorgen, wenn wir das überlebt haben. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich in diesem Szenario die Judas-Ziege, nämlich der Schutzmann, Sir. Und wenn wir ihn nicht in sein Grab zurücktreiben können, haben wir dann einen Plan B? Molly hat gewisse Kenntnisse der Hämomantik, sehr eindrucksvoll. Ich blätterte geistig in meinem sehr schmalen Griechisch-Wortschatz. Zeichendeutung unter Verwendung von Blut? Nightingale kaute nachdenklich. Vielleicht ist das nicht der beste Ausdruck dafür. Molly kann einem helfen, die Sensibilität für Vestigia über eine gewisse Distanz auszudehnen. Wie weit? 2 bis 3 Meilen. Ich habe es nur einmal versucht, daher kann ich es nicht genau sagen. Aha, und wie war's? Als würde man in eine Geisterwelt treten. Soweit es mich betraf, mag es sogar tatsächlich die Welt der Geister gewesen sein. Durchaus denkbar, dass man auf diese Weise Henry Pike finden könnte. Warum können wir das nicht gleich versuchen? Weil die Chancen, diese Erfahrung zu überleben, ungefähr 1 zu 5 stehen. Ach so, naja, dann lassen wir es besser erstmal bleiben. Wenn man die Anfänge meines Berufes, und damit meine ich jetzt nicht Zauberlehrling, sondern Diebesfänger, überhaupt bestimmen konnte, dann lagen sie in der Bow Street. Dort kam nämlich der seinerzeitige Magistrat Henry Fielding auf die Idee, eine Truppe zu gründen, die später als die Bow Street Runners bekannt wurde. Sein Haus, das schließlich die erste echte Polizeistation Londons wurde, stand direkt neben dem Theatre Royal. Dort befindet sich heute das Opernhaus Covent Garden. Wir begaben uns zum Hintereingang der Oper, denn anscheinend kannte Nightingale dort einen Burschen namens Terry, der uns einlassen würde. »Wir hätten gern den Richter gesprochen«, sagte Nightingale. Terry nickte und führte uns in einen Lagerraum mit niedriger Decke. »Danke, Terry. Wir finden schon selbst wieder hinaus.« Ich suchte nach Vestigia, spürte aber nichts außer Staub und aufgerissene Plastikfolien. Doch dann spürte ich etwas am äußersten Rand der Wahrnehmung. Pergament, alter Schweiß, Leder, verschütteter Portwein. Ein Geistermagistrat, der uns einen Geisterhaftbefehl ausstellt? Fragte ich. Symbole haben Macht über Geister. Oft erzeugen sie stärkere Wirkung als alles, was wir aus der physischen Welt zum Einsatz bringen können. »Und wie finden wir nun den Richter?« »Tja, wir müssen nur seine Aufmerksamkeit erregen.« Er drehte sich um und sprach in die leere Mitte des Raums. »Captain Nightingale möchte mit dem Colonel sprechen.« Und plötzlich hatten wir Colonel Sir Thomas de Vale vor uns. De Vale war zu Lebzeiten dermaßen korrupt, dass sogar die Londoner Gesellschaft des 18. Jahrhunderts schockiert gewesen war. Und das war Historikern zufolge die korrupteste Epoche in der gesamten britischen Geschichte gewesen. »Was wollt ihr, Captain?« »Ich brauche einen Haftbefehl.« »Zu den üblichen Bedingungen?« »Selbstverständlich.« Nightingale zog eine schwere Papierrolle aus dem Jackett. »Und welchen Übeltäter möchten wir denn festsetzen?« »Henry Pike, euer Ehren, auch bekannt unter dem Namen Punch und ferner unter dem Namen Punchinella.« De Vales Augen glitzerten und um seine Lippen zuckte es. »Verhaften wir neuerdings Puppen, Captain?« Sagen wir, wir möchten den Puppenspieler verhaften, euer Ehren. Welcher Vergehen wird er beschuldigt? Ermordung seiner Frau und seines Kindes. Ein Federkiel erschien in de Welts Geisterhand und in schwungvoller Schrift stellte er einen Haftbefehl aus. Ihr habt gewiss an das Unterpfand gedacht? Mein Constable kümmert sich um die Formalitäten. Das war mir neu. Ich warf ihm einen fragenden Blick zu und er zeigte mir mit der rechten Hand die Lux-Geste. Ich begriff und nickte. Deville blies mit viel Aufhebens die Tinte trocken, dann rollte er den Haftbefehl auf und reichte ihn Nightingale. Danke, euer Ehren. Sie sind an der Reihe, Constable. Ich rief ein Wehrlicht hervor und ließ es zu Deville hinüberschweben, der es sanft in die rechte Hand nahm. Obwohl ich den Zauber aufrecht erhielt, wurde das Licht schwächer, vermutlich weil Deville seine magische Kraft einsaugte. Ich ließ es eine gute Minute lang weiterleuchten, dann machte Nightingale eine knappe, schneidende Handbewegung und ich brach den Zauber ab. Deville seufzte, als das Licht erlosch, nickte mir dankend zu und verschwand. Nightingale reichte mir das Dokument. Sie verfügen jetzt über einen gültigen Haftbefehl. Ich rollte das Papier auf und entdeckte, wie vermutet, dass es vollkommen unbeschrieben war. Gehen wir und verhaften wir Henry Pike, sagte Nightingale. Mein Job war, Henry Pikes letztes Opfer zu identifizieren. Sobald ich das getan hatte, sollte Nightingale seinen magischen Trick anwenden und Henrys Geist bis zum Grab zurückfolgen. Seawoods Leute würden alles sichern und nach außen abschirmen für den Fall, dass die Sache aus dem Ruder lief. Und Dr. Walid sollte mit seinem mobilen Traumateam bereitstehen, um jedem armen Schlucker zu helfen, dem das Missgeschick widerfuhr, dass ihm die Visage auseinanderfiel. Alle sollten auf ihren Plätzen sein, sobald Nightingale und ich das Royal Opera House durch den Bühneneingang verließen und auf die Bow Street hinaustraten. Angesichts der Tatsache, dass Henry Pike von Charles Macklin weniger als 10 Meter die Straße hinauf totgeschlagen worden war, hielten wir das für den idealen Ort, um unseren kleinen Geisterfangzug zu beginnen. Deshalb öffnete ich leicht widerwillig meine Reisetasche, zog meine Uniformjacke an und setzte sogar den idiotischen Helm auf. Inzwischen war es fast Mitternacht. Sind Sie sicher, dass Sie ihn beschatten können? Tun Sie Ihren Job, Peter, und ich tue meinen. Ich zog das Kinnband des Helms fester zu. Ich wollte Nightingale fragen, ob ich meiner Rolle entsprechend aussehe und drehte mich zu ihm um. Und so kam es, dass ich sah, wie der Mann im gediegenen Anzug aus dem Schatten neben dem Bühneneingang trat und Nightingale in den Rücken schoss. Der Mann war mittleren Alters. Er hielt etwas in der rechten Hand, das wie eine halbautomatische Pistole aussah. Nightingale fiel sofort, zuerst auf die Knie, dann kippte er nach vorn aufs Gesicht. Der Stock fiel ihm aus der Hand und klapperte über die Steinplatten. Der Mann im Anzug schaute mich an. Im Licht der Natriumdampflampen der Straßenbeleuchtung wirkten seine Augen blass und farblos. Er zwinkerte mir zu. »So macht man das!« In meinem Hirn lief nur eine einzige logische Sequenz ab. Nightingale am Boden, Pistole, Zauberspruch. »Impello«, sagte ich so ruhig wie möglich und ließ den linken Fuß des Mannes 1 Meter hochsteigen. Er schrie, als sein Körper nach oben gerissen und dann nach rechts gekippt wurde. Vermutlich verlor ich dabei ein wenig von meiner Konzentration, denn ich hörte ein deutliches Knacken. In seinem Fuß zerbrach ein Knochen. Die Pistole fiel ihm aus der Hand und er ruderte wild mit den Armen, als er auf den Boden zurückstürzte. Ich trat näher, kickte die Pistole über die Straße weg und versetzte ihm einen Tritt gegen den Kopf ziemlich hart, um ganz sicher zu gehen. Inspektor Nightingale war noch am Leben, so viel immerhin sagten sie mir, bevor sie mir den Stuhl auf der falschen Seite des Vernehmungstisches zuwiesen. Detective Chief Inspector Sewall und Detective Sergeant Stephanopoulos traten ein und setzten sich mir gegenüber. Stephanopoulos klatschte eine Akte vor sich auf den Tisch. Sie lächelte mich schmallippig an, während sie die Zellophanhöhlen von den Audiokassetten riss und die Kassetten in den Rekorder schob. Eine der beiden Kassetten war für mich und meinen Rechtsanwalt bestimmt, damit nicht aus dem Kontext gerissene Aussagen gegen mich verwendet werden konnten. Und die andere war für die Polizei, damit sie beweisen konnte, dass mein Schuldbekenntnis nicht erzwungen wurde. Beide Tonbänder waren eigentlich völlig überflüssig, denn dort, wo ich saß, befand ich mich genau im Fokus der Überwachungskamera über der Tür. Die Unterhaltung wurde live in den Beobachtungsraum weiter vorn im Korridor übertragen. Das Aufnahmegerät wurde angeschaltet. Sewall wies mich darauf hin, dass ich nicht unter Arrest stand, sondern lediglich der Polizei bei ihren Ermittlungen half. Theoretisch konnte ich also aufstehen und gehen, wann immer ich wollte, sofern ich Lust verspürte, mich umgehend von meiner Polizeikarriere zu verabschieden. Sewell bat mich, für das Protokoll noch einmal die Art der Operation zu erläutern, die Nightingale und ich durchführten, als er niedergeschossen wurde. »Das wollen Sie wirklich im Protokoll haben?« Sewell nickte, also erstattete ich vollumfänglich Bericht und erläuterte unsere Theorie, dass Henry Pike ein Wiedergänger sei, ein Vampirgeist mit Rachegelüsten, der die traditionelle Geschichte von Punch und Judy nachspielte, dabei aber reale Menschen als Puppen benutzte, und dass wir uns einen Weg überlegt hatten, wie wir selbst die Geschichte infiltrieren konnten, damit Nightingale Henry Pikes Knochen aufspüren und zermalmen konnte. Als wir zu der Schießerei kamen, fragte er mich, ob ich den Schützen erkannt hätte. »Nein, wer war er?« »Er ist Christopher Pinkman und bestreitet, auf irgendjemanden geschossen zu haben. Behauptet, er habe sich auf dem Heimweg von der Oper befunden, als ihn auf der Straße zwei Männer angriffen. Aber Sie haben doch die Waffe gefunden, oder?« »Am Tatort wurde keine Waffe sichergestellt.« »Ich habe sie über das Straßenpflaster gekickt.« »Es wurde keine Waffe sichergestellt«, wiederholte Stephanopoulos sehr langsam. »Und womit wurde dann Nightingale niedergeschossen?« »Das«, sagte Sewell, »hoffen wir von Ihnen zu erfahren.« »Moment mal, wollen Sie damit sagen, ich hätte auf ihn geschossen?« »Haben Sie?« fragte Stephanopoulos. Mein Mund war plötzlich sehr trocken. »Nein, habe ich nicht. Und wenn keine Waffe gefunden wurde, womit hätte ich dann auf ihn schießen sollen?« »Angeblich können Sie Dinge durch Ihre Gedanken bewegen«, sagte Stephanopoulos. »Nicht durch meine Gedanken.« »Womit denn dann?« »Durch Magie.« »Können Sie uns vielleicht ein bisschen was vorführen?« »Das wäre keine gute Idee. Es könnte gewisse Nebenwirkungen geben.« »Welche Art von Nebenwirkungen?« Ja, »wahrscheinlich würde es Ihre Handys, Laptops und andere elektronische Geräte im Raum zerstören. Sie können Ihre Telefone schützen, indem Sie die Akkus herausnehmen.« »Ich glaube Ihnen kein Wort«, sagte Stephanopoulos und beugte sich aggressiv über den Tisch, wobei sie geschickt vor der Kamera hinter ihr verbarg, dass sie gleichzeitig den Akku aus ihrem Handy nahm. »Ich denke, wir wollen eine Demonstration sehen«, sagte Sewell. »Wie umfangreich?« »Zeigen Sie uns, wozu Sie fähig sind, mein Junge.« Ich hatte einen langen Tag hinter mir und war ziemlich erledigt. Daher konzentrierte ich mich auf die einzige Forma, die ich auch in einer Krisensituation zuverlässig zustande brachte. Ich produzierte ein starkes Wehrlicht. Mit dem zu erwartenden Effekt. Eine Tonbandkassette hatte sich im Gerät völlig verwickelt und ein heilloses Durcheinander angerichtet. Die andere hatte schlicht den Geist aufgegeben. »Hat das auch für die verdammte Kamera gereicht?«, fragte Sewell, und als ich nickte, seufzte er erleichtert auf. »Wir haben knapp eine halbe Minute.« »Also, mein Junge, ich lasse Sie nachher laufen, weil wir diesem ganzen verdammten Geisterscheiß ein Ende machen müssen. Und wenn wir gleich wieder anfangen, will ich sicher sein, dass Ihr Hirn eingeschaltet ist, bevor Sie Ihren Mund in Bewegung setzen. Alles klar?« »Kristallklar«, versicherte ich ihm. Die Tür flog krachend auf, und ein Mann steckte den Kopf herein. Er war mittleren Alters, hatte grauminiertes Haar, breite Schultern und außerordentlich buschige Augenbrauen. Selbst wenn ich ihn nicht von seinem Webprofil erkannt hätte, wäre mir klar gewesen, dass Deputy Assistant Commissioner Richard Folsom eines der ganz großen Tiere im Dschungel war. Er krümmte den Zeigefinger in Sewoods Richtung und sagte, »Alex, auf ein Wort bitte!« Kurz darauf kehrte Sewood zurück und erklärte uns, dass wir die Vernehmung in einem anderen Raum mit funktionierender Überwachungstechnik fortsetzen würden. Wo wir dann auch die altehrwürdige Tradition fortsetzten, unverschämt nach Strich und Faden zu lügen. Um 6 Uhr hatten wir uns auf eine Darstellung der Ereignisse geeinigt, die Sewell Folsom verkaufen konnte. Als ich die New Oxford Street überquerte und mich dem Folly näherte, rechnete ich mit dem Schlimmsten und wurde nicht enttäuscht. Ich betrat das Haus durch die Vordertür, weil es besser ist, den Ereignissen direkt ins Auge zu blicken. Ich hatte Polizisten erwartet. Zu tun bekam ich es mit ein paar Soldaten in voller Kampfmontur und Gewehren. Offenbar sorgte sich jemand ernsthaft um die physische Sicherheit des Folly. Einer, der die Abzeichen eines Sergeant auf der Schulter trug, stand in einer Nische. Ihn kannte ich bereits, es war Frank Caffrey, Nightingales Verbindungsmann zur Feuerwehr. Frank nickte mir freundlich zu und winkte mich zu sich. »Ich darf Sie nicht reinlassen, nicht solange es Ihrem Boss nicht besser geht oder ein offizieller Vertreter benannt wurde.« »Auf wessen Befehl?« Ach, »das gehört alles zur Abmachung. Nightingale und das Regiment haben schon lange miteinander zu tun. Ne? Man könnte sagen, es gibt da, naja, es gibt da ein paar alte Schulden.« »Ettersburg?« »Richtig. Manche Schulden kann man niemals zurückzahlen und manche Jobs müssen einfach gemacht werden.« »Ich muss rein. Ich muss unbedingt etwas in der Bibliothek nachschlagen.« »Tut mir leid, mein Junge. Die Abmachung ist eindeutig. Kein nicht genehmigter Zugang durch den Hauptperimeter hindurch.« »Hauptperimeter?« Er musste es tatsächlich wiederholen, bevor ich kapierte, was er damit andeutete. Die Garage befand sich außerhalb des Sperrings. Also trat ich wieder ins blasse Sonnenlicht hinaus, ging zur Garage und schnappte mir wenigstens Sweatshirt, Jeans und Laptop. Dann ging ich los, um nachzuschauen, ob Nightingale noch lebte. Sein Gesicht wirkte abgehärmt und grau, hielt die Augen geschlossen. Aber sein Atem ging kräftig und regelmäßig und musste nicht unterstützt werden. Ich stand eine Weile neben dem Bett und fand, dass ich etwas sagen sollte, aber es fiel mir nichts ein. Ich überprüfte kurz, ob ich beobachtet wurde, dann nahm ich seine Hand und drückte sie sanft. Sie fühlte sich erstaunlich warm an. Ich glaubte etwas zu spüren, eine vage Ahnung von feuchten Tannen, Holzrauch und Leinen, aber es war so schwach, dass ich nicht hätte sagen können, ob es ein Vestigium gewesen war oder nicht. Dann merkte ich, dass ich vor lauter Müdigkeit buchstäblich hin und her schwankte. In einer Zimmerecke stand ein Stuhl mit Armlehnen. Ich setzte mich, ließ den Kopf zur Seite sinken und war in weniger als 30 Sekunden eingeschlafen. Ich wurde von Kaffeeduft geweckt. Dr. Walid brachte mir einen großen Pappbecher Latte. »Wird er wieder gesund?« »Er wird am Leben bleiben, aber ich kann nicht sagen, ob er sich ganz erholen wird. Auf jeden Fall ist es ein gutes Zeichen, dass er selbstständig atmen kann.« »Sie haben mich aus dem Folly ausgesperrt.« »Ich weiß.« »Ich habe Lady Ty in Verdacht. Beverly erwähnte, dass sie wichtige Leute kenne.« »Können Sie mich wieder ins Haus bringen?« Er lachte. »Ich doch nicht. Ich bin nur ein ziviler Berater mit ein wenig esoterischer Erfahrung. Solange Nightingale außer Gefecht ist, liegt die Entscheidung, wer Zugang zum Folly bekommt, beim Commissioner, wenn nicht sogar noch höher oben.« »Beim Innenminister?« Dr. Wally zuckte die Schultern. »Mindestens. Wissen Sie schon, was Sie jetzt tun wollen?« »Haben Sie hier einen Internetzugang?« Dr. Wallys Arbeitszimmer war ein schmaler Raum mit einem Fenster am hinteren Ende. Die beiden langen Wände waren von Bücherregalen bedeckt. Ich stellte meine Tasche in einer Ecke ab und schloss meinen Laptop an Stromnetz an und an den Modemanschluss. Dann machte ich mich auf den Weg zum Personalbadezimmer weiter vorn im Korridor. Während ich duschte, dachte ich über die technischen Aspekte des Schusses auf Nightingale nach. Man kann nicht einfach in irgendein Pub spazieren und eine Handfeuerwaffe erwerben. Was wiederum bedeutete, dass es Henry Pike unmöglich gewesen war, Pinkman in den nicht mal 20 Minuten in Stellung zu manövrieren, die zwischen unserer Ankunft beim Royal Opera House und unserem Verlassen des Gebäudes durch den Bühneneingang verstrichen waren. Henry Pike musste vorher gewusst haben, dass wir vorhatten, ihn in der Bow Street in die Falle zu locken, und das wiederum hieß, jemand, der von unserem Plan wusste, zählte zu seinen sequestrierten Puppen. Nightingale war es nicht, ich war es nicht, damit blieb eigentlich nur die Mordkommission. Ich trat aus der Dusche und trocknete mich ab. Die Kleider, die ich aus der Remise geholt hatte, waren nicht gerade frisch gewaschen, aber zumindest sehr viel sauberer als die Klamotten, die ich auf dem Leib gehabt hatte. Zum System der Met gehört die Vorschrift, dass jede operative Kommandoeinheit Zugang zu den Datenbanken von Holmes 2 haben muss, entweder durch eine der Holmes-Anwenderstationen oder durch ein spezielles Softwareprogramm, das auf einem autorisierten Laptop installiert ist. Das alles war zwar einem Mann wie Inspektor Nightingale völlig egal, aber für jemanden wie mich bedeutete es, dass ich nicht nur eine legale Kopie der Holmes-2-Schnittstelle auf meinem Laptop installieren konnte, sondern auch mit allen Zugriffsprivilegien ausgestattet war. Und das war auch ganz gut so, denn einer meiner Verdächtigen hieß nun mal Chief Inspector Sewall, und so ein Ziel nimmt man nicht ins Visier, wenn man nicht absolut sicher ist, dass man es gleich beim ersten Versuch zu Boden schickt. Detective Sergeant Stephanopoulos, der ebenfalls von vornherein in die Operation eingeweiht gewesen war, stellte für mich eine ähnliche harte Nuss dar. Dr. Walid war mein Verdächtiger Nummer 3 und deshalb erklärte ich ihm nicht, was ich hier eigentlich trieb. Leslie war die Verdächtige Nummer 4 und dann gab es noch den Verdächtigen Nummer 5 und der machte mir am meisten Angst. Ich selbst. Zwar war es nicht mehr zu beweisen, aber ich war mir ziemlich sicher, in der ganzen Zeit von Skirmishs Ermordung bis zu dem Punkt, als er sein eigenes Kind aus dem Fenster warf, hatte Brandon Coopertown keinen blassen Schimmer gehabt, dass er etwas anderes als der vernünftige Mann war, der er immer gewesen war. Ich rief Holmes auf und loggte mich mit dem Usernamen und Passwort ein. Ich begann am Anfang also mit dem Mord an William Skirmish in Covent Garden am 26. Januar. 3 Stunden und 2 Kaffee später fand ich, wonach ich suchte. Ich war mittlerweile bei dem Fall Framline angekommen. Dieser hatte damit begonnen, dass der Fahrradkurier von seinem Fahrrad gestoßen worden war. Ein Uniformierter hatte ihm noch am Unfallort eine Aussage abbringen können, während sie auf den Krankenwagen warteten. Der Kurier hatte ausgesagt, ein Auto habe ihn überholt und vorsätzlich von der Straße gedrängt. Leslie hatte mir gesagt, der Unfall habe sich an einer der wenigen Stellen ereignet, die nicht von einer Überwachungskamera abgedeckt wurden. Doch nach der ersten Aussage war der Fahrradkurier direkt vor der U-Bahn-Station Charing Cross von der Straße gedrängt worden. Nun gab es aber, seit die nordirische Terrororganisation IRA die Londoner Bahnhöfe in den 1990er Jahren als legitime Anschlagsziele bezeichnet hatte, vor keinem Londoner Bahnhof auch nur einen einzigen toten Winkel mehr. Ich wühlte mich tief in die Eingeweide des Holmes-Archivs. Keine einzige der Dateien war mit einem schlüssigen Namen versehen, deshalb kostete es mich gut 1,5 Stunden, bis ich die Videoaufzeichnung gefunden hatte, nach der ich suchte. Der Fahrradkurier hatte keine klare Aussage über die Automarke machen können, aber nach der Aufzeichnung gab es keinen Zweifel, dass es sich um einen ramponierten Honda Accord handelte, der ihn absichtlich von der Straße abgedrängt hatte. Die Auflösung des Filmmaterials war nicht hoch genug, um den Fahrer oder das Autokennzeichen zu erkennen, aber schon bevor ich ihn anhand weiterer Kameraaufzeichnungen bis zur hochauflösenden Kamera an den Laternenmasten auf dem Trafalgar Square verfolgt hatte, wusste ich ohne jeden Zweifel, wem der Wagen gehörte. Und das ergab auch einen Sinn. Sie war dabei gewesen, als Coopertown seine Frau und sein Kind umbrachte. Sie war bei dem Zwischenfall im Kino und beim Angriff auf Dr. Fremline dabei. Sie war dabei, als wir die Operation vor der Oper planten. Und sie war mit der Eingreiftruppe rechtzeitig genug eingetroffen, um die Pistole verschwinden zu lassen. Leslie May war meine Hauptverdächtige. Sie war Teil des Ganzen, war von Henry Pike als wichtige Figur für sein irres Schauspiel von Aufruhr und Rache sequestriert worden. Und dann fiel mir Pretty Polly aus dem Piccini-Rollenbuch wieder ein. Das stille Mädchen, von dem Punch verliebt träumt, nachdem er seine Frau und sein Kind um die Ecke gebracht hat. Ich hatte nichts gespürt bei Leslie. Also war es vielleicht möglich, eine Sequestration zu verschleiern? Ich wusste zwar nicht, wie ich Henry Pike aus ihrem Kopf vertreiben konnte, aber wenn ich rechtzeitig zu ihr gelangte, bevor der Wiedergänger ihr Gesicht zerstörte, würde ich vielleicht wenigstens das verhindern können. Als Dr. Walid wieder in sein Arbeitszimmer zurückkehrte, war mein Plan fertig. »Nämlich?«, fragte er. Ich erzählte es ihm. Auch er fand den Plan miserabel. Die dringendste Aufgabe war, Leslie zu finden. Das erledigte ich auf dem einfachsten Weg. Ich rief sie auf ihrem Handy an und fragte sie, wo sie sich befand. »Wir sind in Covent Garden«, sagte sie. Mit »wir« meinte sie wohl sich selbst und Sewall und ungefähr die Hälfte der Mordkommission. Sie wollten die ganze Piazza durchsuchen und danach auch noch die Oper überprüfen. »Was erhofft er sich davon?« »Erstens, mögliche Probleme einzudämmen und zweitens, warten wir auf deine Geistesblitze.« »Ich habe da möglicherweise etwas herausgefunden, aber es ist wichtig, dass du nichts Dummes tust.« »Hey, du kennst mich doch!« Ach, wenn es nur so wäre. Als nächstes brauchte ich einen fahrbaren Untersatz, deshalb rief ich Beverly an. Sie nahm beim zweiten Klingelton ab und wollte wissen, was ich mit ihrer Schwester angestellt hätte. »Sie ist nicht erfreut.« »Lassen wir mal deine Schwester beiseite. Ich muss mir ein Auto ausleihen.« »Nur wenn ich mit darf.« Das hatte ich erwartet, tatsächlich sogar damit gerechnet. »Okay«, sagte ich mit gespieltem Zögern. Sie sagte, sie würde in einer 1/2 Stunde aufkreuzen. Als drittes stand die Beschaffung von ein paar harten Drogen auf meiner Liste. Das erwies sich als überraschend schwierig, wenn man bedachte, dass ich mich in einem Krankenhaus aufhielt. Das Problem war, dass mein braver Doktor ethisches Fracksausen bekam. Um Magie zu bewirken, muss der Verstand des Opfers funktionieren. Schalten wir den bewussten Teil des Hirns aus, gehe ich jede Wette ein, dass Henry seinen Zauberspruch nicht anwenden kann und Leslies Gesicht so bleibt, wie Gott es vorgesehen hat. Ich konnte an Dr. Walids Miene ablesen, dass er mir zustimmte. Aber... »Was wird dann? Wir können sie nicht ewig im medizinischen Koma lassen.« »Wir müssen Zeit gewinnen, bis Nightingale wieder bei Bewusstsein ist, bis ich wieder in die Bibliothek im Folly darf, bis Henry Pike an Altersschwäche stirbt oder was auch immer Untote tun, wenn sie endgültig abkratzen.« Also ging Dr. Walid vor sich hin brummend davon und kam wenig später mit 2 steril verpackten Spritzen zurück. Etorphin-Hydrochloridlösung, stark genug, um eine weibliche Person um die 65 Kilo zu betäuben. Das ist das Gegenmittel Narcan, wenn sie sich versehentlich selbst mit dem Etorphin injizieren. Im Lift nach unten klopfte ich mir nervös auf die Taschen und flüsterte leise vor mich hin, dass die Betäubungsspritzen in der linken Tasche und das Gegenmittel in der rechten Tasche steckten. Beverly wartete im Halteverbot auf mich. »Trara!« trompetete sie und führte mir stolz ihr Auto vor. Es war ein kanariengelbes Cabrio Marke BMW Mini Cooper S mit Turbolader und Runflat-Reifen. Ein auffälligeres Gefährt ließ sich im Zentrum Londons schwerlich finden. Ich ließ sie gern fahren. Es gibt schließlich für alles Grenzen. Wenn wir an der Oper ankommen, hältst du dich von Leslie so fern wie möglich. Du glaubst allen Ernstes, ich würde mit Leslie nicht fertig? Ich glaube, sie würde dir deine magischen Kräfte aussaugen. Echt? Ja, echt. Scheiße, ich dachte, wir wären Freundinnen. Leslie ist deine Freundin, aber Henry Pike ist nicht dein Freund. Beverly parkte auf einem Behindertenparkplatz gegenüber der Oper. Lass den Motor laufen. Ich trabte über die Straße zum Haupteingang und stieß eine der schweren Glasmahagonitüren auf. Es war gerade Pause. Ich ließ mich vom Strom der Theaterbesucher nach links mitziehen, an der Garderobe vorbei zur großen Bar. In ungefähr 6 Metern Höhe zog sich eine balkonähnliche Galerie um den ganzen Raum. Oben war das Gedränge nicht so dicht. Ich lief auf die nächstgelegene Treppe zu, weil ich mir von oben einen besseren Überblick erhoffte. Als ich die Treppe halb hinaufgestiegen war, spürte ich, dass sich die Atmosphäre unten im Raum veränderte. Keine sehr starke Empfindung, eher wie ein nächtliches Hundebellen irgendwo in weiter Ferne. »Verpiss dich, du Hexe!« schrie eine Frauenstimme schrill irgendwo unter mir. Jemand ließ ein Tablett fallen, Metall klapperte über den teuren Parkettboden, ein paar Gläser zersplitterten. Ich hatte inzwischen die Galerie erreicht, trat zwischen zwei nicht besetzten Tischen hindurch an das Geländer und blickte hinunter. Jetzt machte ich einen fit wirkenden Mann Ende 40 aus, mit graumeliertem Haar, konservativem Anzug und unverkennbaren buschigen Augenbrauen, Deputy Assistant Commissioner Folsom. Als ob mein Leben nicht schon kompliziert genug war. Ich wich hastig vom Geländer zurück und entdeckte gleichzeitig Leslie, die auf der Galerie gegenüber am Geländer lehnte und zu mir herüberstarrte. Sie sah völlig normal aus, energisch, sogar fröhlich, wie sie so in ihrer Einsatzlederjacke dastand. Als sie sicher war, dass ich sie gesehen hatte, winkte sie mir munter zu und wies mit einem Kopfnicken zur Bar hinunter, wo sich Sewell gerade einen Drink holte. Eine Stimme verkündete, dass die Vorstellung in 3 Minuten weitergehen würde. Ich sprintete die Galerie entlang, wobei ich einige Bürgerinnen und Bürger unsanft aus dem Weg stieß. Ein rascher Blick zu Leslie hinüber, ihre Augen folgten mir wie im Schock, als ich um die erste Ecke bog und nun die breite Seite der Galerie entlangrannte. Es ist keineswegs leicht, eine mit einem Betäubungsmittel gefüllte Spritze aus der Tasche zu fummeln, während man sich gewaltsam den Weg durch ein dichtes Gedränge heftig protestierender Opernliebhaber bahnt. Aber ich kriegte es irgendwie hin. Und als ich um die letzte Ecke bog, direkt auf Leslie zuraste, hielt ich die Spritze stichbereit in der Hand. Sie schaute mir belustigt entgegen, den Kopf leicht zur Seite geneigt, und ich dachte, du kannst noch so cool dreinschauen, sehr bald wirst du sanft entschlummern. Zu diesem Zeitpunkt wichen die Leute bereits freiwillig vor mir zur Seite, und ich konnte die letzten 5 Meter unbehindert zurücklegen. Oder hätte sie zurücklegen können, wenn nicht Sewell die Treppe heraufgestürmt wäre und mich voll ins Gesicht geboxt hätte. Es war, als würde ich in vollem Lauf gegen einen zu niedrig angebrachten Deckenbalken krachen. Ich fiel auf den Rücken. Offenbar war Henry Pike in der Lage, auch einen fiesen Dickschädel wie Sewell zu beeinflussen. Eine Stimme verkündete, dass die Vorstellung in weniger als 1 Minute fortgesetzt würde und dass sich die Zuschauer umgehend an ihre Plätze begeben sollten. Inzwischen hatte sich die Bar geleert und das Personal begann mit dem Aufräumen. Jemand hatte meine Spritze plattgetreten. Ich fragte, wohin der große Mann verschwunden sei, und die Angestellten sagten, er sei mit der blonden Frau die Treppe hinuntergelaufen in den Zuschauerraum. Ich rannte in Richtung des Eingangs zum Parkett und schlüpfte durch die Tür. Die Musik überrollte mich wie eine große, düstere Woge, und die schiere Größe des Theaters überwältigte mich. Die Kulisse zeigte das Heck eines Segelschiffs, aber der Maßstab war übertrieben groß und das Seitendeck ragte turmhoch über den Sängern empor. Männer in Uniform und Dreispitz besangen einander, während ein blonder Bursche in weißem Hemd dem Treiben mit Drehaugen folgte. Gerade hatte ich entdeckt, dass der Tenor den Kapitän spielte, als dem Bass, der offenbar den Bösewicht des Stückes gab, plötzlich die Stimme versagte. Zuerst dachte ich, dass das zu seiner Rolle gehörte, aber das Murmeln, das durch die Zuschauer lief, machte mir klar, dass hier etwas gründlich schief ging. Der Tenor bemühte sich, die Panne zu überspielen, aber auch ihm versagte plötzlich die Stimme. Die Unruhe im Publikum wuchs und begann das Orchester zu übertönen, das jetzt ebenfalls bemerkte, dass etwas nicht stimmte, und plötzlich abbrach. Ich rannte den Hauptgang hinunter auf den Orchestergraben zu, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie ich von dort auf die Bühne gelangen sollte. Die Musiker saßen noch immer mit spielbereiten Instrumenten auf ihren Plätzen. Ich war ihnen so nahe, dass ich den ersten Geiger hätte berühren können. Jetzt zitterte heftig und sein Blick war verschleiert. Der Dirigent klopfte mit dem Stab auf sein Notenpult und die Musiker begannen wieder zu spielen. Ich erkannte die Musik sofort. Es war das erste Lied, das Mr. Punch laut Piccini-Rollenbuch sang. »For he's a jolly good fellow«. Die Schauspieler sangen und stampften im Takt der Musik. Das Publikum schien auf den Sitzen festgefroren. Schwer zu sagen, ob es verwirrt, gebannt oder einfach zu entsetzt war, um sich zu regen. Dann fiel die erste Sitzreihe im Parkett mit Händen und Füßen in den Takt ein. Auch ich merkte, wie der Impuls mich überfiel, spürte eine plötzliche Welle von Biergeruch, Kegeln, Pasteten und Tanz. Das Klatschen und Stampfen breitete sich rasend schnell in die hinteren Reihen des Parketts aus. Ich musste die Knie zusammenpressen, damit sie sich nicht wie von selbst bewegten. Leslie marschierte auf die Bühne und stieg die Stufen zu dem überdimensionierten Seitendeck hinauf. Sie wandte sich dem Publikum zu. Erst jetzt sah ich, dass sie einen Stock mit Silbergriff in der Hand hielt. Der Mistkerl hatte Nightingales Stock geklaut. Ein Spotlight übergoss sie mit grellweißem Licht. Die Musik und das Singen brachen ab. Das Stampfen verstummte. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich präsentiere euch heute die höchst tragische Komödie oder komische Tragödie von Mr. Punch, wie sie uns von dem großen Schauspieler und Impresario Mr. Henry Pike überliefert wurde. Sie wartete auf Applaus. Als er nicht kam, murmelte sie etwas und machte eine kleine Geste mit dem Stock. Ich spürte, wie ich von einem Zwang zu klatschen überrollt wurde. Hinter mir begann das Publikum zu applaudieren. Leslie verneigte sich anmutig. »Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Herrje, wie viel größer das Theater ist als zu meiner Zeit. Ist zufällig jemand aus den 1790er Jahren anwesend?« Ein einzelner Zuruf kam von den oberen Rängen herab als Beweis dafür, dass sich in jeder Menge irgendein Witzbold befindet. »Nicht, dass ich euch nicht glaube, Sir, aber ihr seid ein verdammter Lügner«, rief Leslie. »Doch der alte Schmierenkomödiant wird bald hier sein.« Sie schaute durch die Scheinwerfer ins Parkett hinunter. Offenbar suchte sie etwas. »Ich weiß, dass du dort draußen bist, du irischer Köter.« Ich konnte keine Möglichkeit entdecken, vom Parkett auf die Bühne zu gelangen. Der Orchestergraben war 2 Meter tief und der vordere Bühnenrand war zu hoch, als dass man ihn mit den Händen hätte erreichen können. »Heute Abend, meine Damen und Herren, liebe Kinder, werde ich euch mit der betrüblichen Szene aus der tragischen Komödie von Mr. Punch unterhalten, die seine Gefangennahme und, bedauerlicherweise, alsbaldige Hinrichtung behandelt.« »Nein!« schrie ich. Ich hatte das Rollenbuch gelesen und wusste, was jetzt kommen würde. Leslie blickte mir direkt in die Augen und lächelte. »Doch, natürlich. So geht das Stück.« Knochen knackten, ihr Gesicht veränderte sich, ihre Nase wuchs zu einem hakenförmigen Gebilde, ihre Stimme stieg zu einem durchdringenden, schrillen Kreischen an. »So macht man das!« Es war zu spät. Trotzdem sprang ich mit einem Satz in den Orchestergraben. Ich landete inmitten der Streicher. An beiden Seiten des Grabens befanden sich Türen. Von dort aus musste man wohl irgendwie auf die Bühne gelangen können. Ich bahnte mir mit den Ellbogen den Weg zur nächstgelegenen Tür. Sie hatten keinen Galgen aufgebaut, sondern ließen eine Schlinge von oben herunter, wie vom Ausleger eines Krans. Entweder war Henry Pike noch besser organisiert, als ich gedacht hatte, oder zur heutigen Opernaufführung gehörte auch eine Henkerszene. Leslie spielte die Rolle des Punch, der seinem Ende entgegenschmachtet. Allerdings folgte sie offenbar nicht mehr dem Piccini-Text, sondern erfreute das Publikum mit der Lebensgeschichte eines gewissen Henry Pike, hoffnungsvoller Schauspieler, von seinen bescheidenen Anfängen in einem kleinen Dorf in Warwickshire bis hin zu seiner blühenden Londoner Bühnenkarriere. Ich holte meine letzte Spritze heraus und schlich mich in die Seitenkulissen. Als ich freien Blick auf die Bühne hatte, war Leslie bei einer Auflistung der Enttäuschungen angekommen, die Henry widerfahren waren. An den meisten Niederlagen gab er Charles Macklin die Schuld, der, wie er behauptete, sich ihm aus reiner Missgunst in den Weg gestellt habe und der ihn schließlich, als Henry ihn vor genau diesem Theater zur Rede stellen wollte, auf höchst grausame Weise nieder- und totgeschlagen habe. In diesem Augenblick wurde mir klar, worauf Henry Pike wartete. Charles Macklin war bis zu seinem Tod ein regelmäßiger Besucher des Theatre Royal gewesen. Der Legende zufolge war Macklins Geist bei zahlreichen Gelegenheiten auf seinem Lieblingssitz im Parkett gesehen worden. Henry Pike versuchte offenbar, ihn hervorzulocken, aber ich glaubte nicht, dass sich Macklin blicken lassen würde. Leslie überquerte das Schiffsdeck und starrte angestrengt ins Parkett hinunter. »Zeige dich, Macklin!« Das Schiffsdeck war an den Seiten zu hoch, um hinaufzuklettern. Der einzige Zugang führte über die Treppe vorn in der Mitte, sodass ich keine Möglichkeit hatte, mich unbemerkt an Leslie anzuschleichen. Also würde ich wohl etwas richtig Dummes tun müssen. Ich trat kühn mitten auf die Bühne. Was soll das? Ich bin Jack Ketch. Natürlich hatte ich mir nicht die Mühe gemacht, den Text des Henkers auswendig zu lernen, aber ich wusste genug, um improvisieren zu können. Ihr müsst herauskommen. Kommt heraus und lasst euch hängen. Ihr werdet doch nicht so grausam. Ich wusste, dass es in dieser Szene noch eine Menge Geplänkel gab, aber da ich mich nicht an den Text erinnern konnte, kürzte ich diesen Abschnitt ab. Dann muss ich euch holen, verkündete ich und stieg die Treppe hinauf auf das Schiffsdeck. Wir kamen jetzt zu dem Teil, in dem Jack Ketch Mr. Punch ergreift und zur Galgenschlinge zerrt, wo dann der gerissene Gattinnenmörder seinen Henker Jack Ketch austrickst und ihn dazu bringt, den eigenen Kopf durch die Schlinge zu stecken und sich so selbst zu erhängen. Ich hielt die Spritze bereit. Leslie krümmte sich zusammen, als ich näher kam. »Sei doch barmherzig, ich werde es auch nie wieder tun.« »Das steht fest«, sagte ich, aber bevor ich ihr die Spritze geben konnte, wirbelte Leslie plötzlich herum und stieß mir Nightingales Stock vors Gesicht. Meine Rücken- und Schultermuskeln verkrampften sich und ich hatte Mühe, das Gleichgewicht zu behalten. »Wisst ihr, was das hier ist?« kreischte sie und wedelte mit dem Stock vor mir herum. »Dies ist die Quelle der Macht eures Meisters. Und mit seiner Macht kann ich, nun ja, so ziemlich alles tun, wonach mir der Sinn steht.« Sie grinste, wobei ihre zerstörten Zähne sichtbar wurden. »Und euer Text, Sir, lautet jetzt, nun, Mr. Punch, kein weiteres Zaudern mehr.« »Nun, Mr. Punch, kein weiteres Zaudern mehr«, sagte ich und deutete auf das Seil. »Steckt euren Kopf durch diese Schlinge.« Das Unheimliche war, dass ich in diesem Augenblick den Bann, unter dem ich stand, so deutlich spürte wie eine Forma, eine Gestalt in meinem Kopf, die aber nicht aus meinem Kopf stammte. »Dahindurch?« fragte Leslie und zwinkerte dem Publikum zu. »Wozu denn?« »Jawohl, dahindurch.« »Ich weiß nicht wie«, jammerte Leslie und nahm eine Pose tiefster Verzweiflung an. »Es ist ganz leicht«, sagte ich und griff nach der Schlinge. Das Seil kratzte über meine Handfläche. »Ihr braucht nur den Kopf hier hindurch zu stecken.« Leslie streckte den Kopf vor, verfehlte die Schlinge völlig und fragte, »Wie denn? So?« »Nein, nein«, sagte ich und deutete auf die Schlinge. »Hier durch!« Leslie verfehlte die Schlinge mit theatralischem Getue ein weiteres Mal. Ich versuchte, die Gestalt aus meinem Denken zu verdrängen, hörte mich aber trotzdem sagen, »Nicht so, du Narr!« Wobei ich den Kopf schüttelte. Ich würde mir verdammt schnell etwas einfallen lassen müssen. »Passt nur auf, wen ihr nah nennt und zeigt mir erst mal, dass ihr es selbst tun könnt«, quäkte Leslie und machte eine kurze Pause, damit das Publikum Zeit hatte, voller Vorfreude zu kichern. »Ihr müsst mir nur zeigen, wie es gemacht wird. Dann tue ich es sofort.« Mein Körper nahm schon die Bewegung vorweg, mit der ich gleich meinen Kopf durch die Schlinge schieben würde. Im selben Moment kam mir der Gedanke, dass ich, wenn ich schon den Bann nicht abschütteln konnte, ihn vielleicht wenigstens so weit verändern könnte, dass er brach. Ich tat das so ähnlich, wie man eine Schallwelle maskiert. Man erzeugt einen Gegenschall mit gegenläufiger Frequenz. Ich konnte nur hoffen, dass es auch bei dem Bann in meinem Kopf funktionieren würde, weil ich gerade erst die Gestalt im Kopf zu formen begonnen hatte, als mein Mund schon sagte, »Gut, ich will's dir zeigen.« Meine Forma und der Bann trafen aufeinander wie zwei Zahnräder im Getriebe, die plötzlich gegeneinander geschaltet werden. Ich spürte tatsächlich, dass Bruchstücke meiner Forma durch mein Gehirn schossen und als schmerzhafte Querschläge von der Innenseite meines Hirns abprallten. Aber das war vielleicht auch bloße Einbildung, spielte ohnehin keine Rolle. Ich spürte, wie sich meine Muskeln entspannten, riss den Kopf von der Schlinge weg und schaute Leslie triumphierend an. Oder vielleicht auch nicht. Ein gewaltiger Arm umklammerte meinen Brustkorb von hinten und eine riesige Hand packte meinen Hinterkopf und schob ihn rabiat durch die Schlinge. Seawall musste sich unbemerkt an mich angeschlichen haben, während ich mir besonders clever vorkam. »Oder vielleicht doch«, sagte Leslie. Ich wehrte mich zappelnd. Ich rammte ihm die Spritze in die erreichbare Hand und gab ihm die volle Dosis. Leider war die volle Dosis für Leslie berechnet, die nur ungefähr halb so groß und schwer war wie Seawall. Sein Druck wurde kein bisschen schwächer, bis Leslie schrie, »Hischt ihn hoch, Jungs!« und ich am Hals in die Höhe gezogen wurde, was mir das Leben rettete. War die schlichte Tatsache, dass es sich um eine Theatergeigenschlinge handelte, die man den Sicherheitsvorschriften entsprechend speziell so entwickelt hatte, dass der attraktive Bariton, dessen Hals von rechts wegen jetzt eigentlich darin stecken müsste, nicht gehängt wurde. Der Henkersknoten war nur Attrappe, denn statt der freilaufenden Schlinge verlief im Seil eine Metallverstärkung, die verhinderte, dass sich die Schlinge zuzog. Bestimmt gab es auch irgendwo eine Öse, an der die Halterung eines kunstvoll verborgenen Sicherheitsgurts eingehakt werden konnte. Tja, leider hatte ich kein Sicherheitsgurt. Deshalb hängte mich das verdammte Ding tatsächlich beinahe, bevor ich es schaffte, meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Irgendwie gelang es mir, meinen Ellbogen zur Unterstützung durch die Schlinge zu schieben. Ich warf einen kurzen Blick nach unten und musste feststellen, dass ich gute 5 Meter über der Bühne hing. Unten hatte sich Leslie wieder an das Publikum gewandt. »So viel zum Schutz, Mann!« rief sie. Hinter ihr ließ sich Seawood schwer auf die Treppe fallen und kippte dann nach vorn wie ein erschöpfter Langstreckenläufer. Das Etorphin-Hydrochlorid begann endlich zu wirken. »Seht nur, ein Ordnungshüter in den letzten Zuckungen, der andere schläft ein. Zweifellos hat er sich besinnungslos getrunken. Sollen wir aufrechte Engländer unser Vertrauen in Schweine setzen, die sich kaum von den Bösewichten unterscheiden, die sie doch angeblich jagen? Wie lange noch, meine Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen, wie lange noch seid ihr bereit, dies hinzunehmen? Wie kann es sein, dass ehrenwerte Männer ihre Steuern zahlen, während Ausländer nichts zahlen und alle Freiheiten beanspruchen, die sich der aufrechte Engländer hart erkämpfen musste?« Und plötzlich brüllte die Menge auf. Eine Welle aus Frustration und Wut überrollte mich wie aufgestaute Flut aus einem berstenden Damm. Zu beiden Seiten der Bühne hingen Vorhänge, und ich fragte mich, ob ich mich weit genug hinüberschwingen könnte, um sie zu fassen. Ich packte die Schlinge mit beiden Händen und begann durch Gewichtsverlagerung und Beinbewegungen hin und her zu schwingen. Ich ließ los und krallte mich in den schweren Stoff, versuchte dabei, so viel Stoff zwischen die Beine zu bekommen, dass ich nicht auf die Bühne hinunterkrachen würde. Im selben Moment erloschen sämtliche Lichter. Aus dem Dunkel hörte ich keinerlei Anzeichen von Panik im Publikum, was unter diesen Umständen unheimlicher war als das Gegenteil. Ein weißer Lichtkranz erschien um Leslie wie von einem unsichtbaren Bühnenscheinwerfer. »Meine Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen, ich glaube, es ist Zeit, nach draußen zu gehen und dort weiterzuspielen.« Und das gesamte Opernpublikum setzte sich tobend in Bewegung. Ich muss die letzten paar Meter hinuntergefallen sein, denn ich weiß nur, dass ich plötzlich auf der Bühne lag, dass ein heftiger Schmerz durch meinen Knöchel schoss und dass ich ein wahnsinniges Verlangen verspürte, jemanden die Fresse einzuschlagen. Ich kam auf die Füße und sah Leslie ins entstellte Gesicht. »Alles okay mit dir? Du hast mir richtig Angst gemacht.« »Du hast versucht, mich zu erhängen.« »Peter, ich wollte dich doch nicht töten. In den letzten Monaten habe ich dich immer weniger als Feind gesehen, eher als eine Art Pausenclown, einen etwas beschränkten Charakter, der für eine komische Ablenkung sorgt, während sich die richtigen Schauspieler umziehen.« »Wie ich sehe, ist Charles Macklin nicht aufgetaucht?« Punchs Nase zuckte. »Spielt keine Rolle. Dieser richtige alte Bastard kann sich nicht ewig verstecken.« »Und in der Zwischenzeit tun wir was?« »Wir spielen unsere Rolle weiter. Wir sind Mr. Punch, der unverwüstliche Geist des Aufruhrs und der Rebellion. Es liegt in unserer Natur, Probleme zu verursachen, genau wie es in deiner Natur liegt, zu versuchen, uns aufzuhalten und davon abzubringen.« »Du bringst dabei Menschen um.« »Ach ja, bedauerlicherweise. Nun, jede Kunst verlangt eben ihre Opfer. Und glaub mir denn, ich muss es wissen, der Tod ist eher langweilig als tragisch.« Mir wurde plötzlich klar, dass ich mich nicht mit einer vollständigen Persönlichkeit unterhielt. In ihrer Motivation und ihrem Verhalten zeigten sich zu bizarre Kehrtwendungen. Das war nicht Henry Pike, es war nicht einmal Mr. Punch, es war wie ein Flickenteppich, eine aus Bruchstücken von Erinnerungen zusammengeschusterte Persönlichkeit. Vielleicht waren alle Geister so wie Muster verschiedener Erinnerungen, die im Gewebe der Stadt gespeichert waren, wo sich die älteren Schichten langsam abnutzten, während immer neue Generationen von Londonern ihre eigenen Lebensmuster darauf ablegten. »Peter, du hörst mir nicht zu, da nehme ich mir, obwohl ich sehr beschäftigt bin, die Zeit, mich vor dir zu brüsten, und du träumst vor dich hin? Weißt du übrigens, was die Times über diese Inszenierung geschrieben hat? Sie hätte den Tiefgang einer TV-Seifenoper.« Sie gestikulierte zu den Sängern. »Oh, seht doch, Jungs, das hier ist der Opernkritiker der Times!« Ich hatte keine Betäubungsspritzen mehr, also rannte ich los zum nächsten Notausgang, die Sänger hinter mir her, wobei sie lautstark nach meinem Blut verlangten. Draußen in der Bow Street herrschte blanke Randale. Ein ausnehmend gut gekleideter Mob plünderte das Hotel gegenüber der Oper, und aus einem davor geparkten, lichterloh brennenden Auto stieg eine fettig-schwarze Rauchsäule empor. Farbe und Marke kamen mir bekannt vor. Ein kanariengelbes Mini-Cabrio. Ich war ziemlich sicher, dass eine smarte Londonerin wie Beverly schlau genug war, aus ihrem Auto zu fliehen, bevor es vom Mob abgefackelt wurde. Aber ich wusste, ihre Mutter würde mir niemals verzeihen, wenn ich es nicht trotzdem überprüfte. Also rannte ich laut brüllend auf die Straße, in der Hoffnung, dass mich die Randalierer für einen der ihren halten würden. Ich näherte mich dem brennenden Mini, soweit ich es wagen konnte, und stellte erleichtert fest, dass niemand auf den Sitzen vor sich hin brutzelte. Beverly hatte sich rechtzeitig abgesetzt. Dafür hatte sich Deputy Assistant Commissioner Folsom unbemerkt von hinten an mich herangeschlichen. Ich drehte mich erst um, als er meinen Namen rief, und sah ihn auf mich zustolzieren. Folsom gehörte zu den Leuten, in deren Gesicht etwas zu zucken beginnt, wenn sie richtig wütend werden. In Folsoms Fall war es ein ziemlich starkes Zucken am linken Augenlid. »Wissen Sie, was ich am meisten hasse?« »Was denn, Sir?« fragte ich höflich. Im Rücken spürte ich die Hitze des brennenden Mini. »Ich hasse Constables. Und wissen Sie auch, warum?« »Warum denn, Sir?« Ich schob mich etwas nach links, um mir einen Fluchtweg zu eröffnen. Ich täuschte einen Ausfall vor, um ihn zu zwingen, zurückzuweichen, und jagte dann nach rechts davon, weg vom brennenden Auto und der Randale. Es funktionierte nicht. Folsom wich nicht zurück, und als ich loslief, kam er mir mit einer Rückhand, die sich wie ein Schlag mit einem Dielenbrett anfühlte. Ich ging zu Boden und schaute zu einem ernsthaft verärgerten hohen Polizeibeamten auf, der so aussah, als würde er mir mindestens ein paar kräftige Tritte in die Rippen verabreichen wollen. Er schaffte es noch, mir seinen Schuh Größe 46 gegen den Oberschenkel krachen zu lassen, bevor er von hinten niedergeschlagen wurde. Den Schlag führte Inspektor Neblett aus. »Grant, was zum Teufel geht hier vor?« Ich krabbelte zu Folsom, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Straßenpflaster lag. »Wir haben es hier mit einem unwiderruflichen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu tun, Sir«, sagte ich, während ich Folsom in eine stabile Seitenlage wälzte. In meinem Kopf klingelte es immer noch von der Rückhand, die er mir versetzt hatte. Deshalb ging ich nicht sehr sanft mit ihm um. »Oh mein Gott, das ist ja Deputy Assistant Commissioner Folsom!« Unsere Blicke begegneten sich über den zuckenden Körper unseres obersten Vorgesetzten hinweg. »Er hat Sie nicht gesehen, Sir. Wenn Sie einen Notfallwagen rufen, können wir ihn wegschaffen lassen, bevor er das Bewusstsein wieder erlangt. Hier ereignen sich Straßenunruhen. Er wurde angegriffen. Sie haben ihn gerettet.« »Und Ihre Rolle dabei? Zuverlässiger Zeuge, Sir.« Inspektor Neblett blickte mich durchdringend an. »Ich habe mich wohl in Ihnen getäuscht, Grant. Sie haben doch das Zeug zu einem richtigen Polizisten.« »Danke, Sir«, antwortete ich und blickte mich um. Die Randalierer waren weitergezogen, die Floral Street hinunter und auf die Piazza, vermutete ich. »Ich glaube, Sie plündern die Markthallen. Können Sie den Notfallwagen rufen, Grant?« »Nein, Sir, mein Befehl lautet, den Redelsführer aufzuspüren«, sagte ich und lief los. Meine Arbeitshypothese war, dass Leslie immer noch versuchte, an Macklin Rache zu üben. Da Macklin damals eine Gin-Kneipe an der Henrietta Street gehabt hatte und neben der Schauspielerkirche begraben lag, würde ich sie dort suchen. Ich musste also auf die Piazza zurück. Die Hauptrandale schien derzeit bei der Kirche an der Westseite stattzufinden, und deshalb vermutete ich dort auch Leslie. Ich lief auf die Markthallen zu, in der Hoffnung, in ihrer Deckung näher an die Kirche heranzukommen. Ich hatte ungefähr die Hälfte der Strecke hinter mir, als mir jemand nachpfiff. Es war ein richtiger gellender Zwei-Finger-Pfiff, der glatt durch den Höllenlärm der Randalierer schnitt. Beim zweiten Pfiff entdeckte ich sie. Beverly schaute vom Balkon des Pubs auf mich herab. Sie winkte, als sie sah, dass ich sie bemerkt hatte, und rannte zur Treppe. Ich lief ihr entgegen. »Sie haben mein Auto abgefackelt.« »Ich weiß.« »Mein wunderbares, brandneues Mini-Cabrio.« »Ich weiß, wir müssen hier raus. Ich glaube, du wirst verfolgt.« Ich drehte mich um. Der Opernsängertrupp war wieder aufgetaucht, gefolgt vom größten Teil des Orchesters sowie einer Menge Leute in T-Shirts und Jeans, wohl die Bühnenarbeiter. »Oh mein Gott«, sagte Beverly plötzlich, »ist das Leslie?« Leslie hatte sich an die Spitze der Gruppe gedrängt, immer noch mit ihrem Punschgesicht. Sie hob die Hand und die Gruppe blieb stehen. »Lauf!« Wir rannten einen der düsteren, von Läden gesäumten Backsteinkorridore hinunter, die zum Zentrum der Markthalle führten. Hinter uns hörte ich die Sängertruppe ein durchdringendes Heulen ausstoßen in schönster Harmonie, und darüber erhob sich das grellkreischende Gelächter des Avatars von Aufruhr und Rebellion. Es folgte eine kurze, unheilvolle Stille, dann landete eine Feuerbombe auf dem Dach. Leslie hatte gesagt, sie wolle nicht meinen Tod, aber allmählich kam mir der Verdacht, dass sie dabei vielleicht ein klein wenig geschwindelt hatte. Beverly zog mich in einen der überdachten Höfe. Ich schwitzte plötzlich stark und merkte, dass das Feuer hinter mir enorme Hitze entfaltete. Der gesamte hintere Teil der Markthallen stand in Flammen. Beverly rannte auf die bislang noch nicht unter Beschuss stehende südwestliche Ecke der Markthalle zu, aber wir waren kaum an der zweiten Reihe von Verkaufsständen vorbei, als sie so plötzlich abbremste, dass ich gegen sie prallte. Vor uns an der Westfassade lieferte sich eine Bande von Randalierern ein Gefecht mit den Polizeikräften. »Wir sitzen in der Falle!« Eine der Verkaufsläden in der Nähe sah erstaunlich ungeplündert aus, und obwohl es im Allgemeinen keine wirklich kluge Idee ist, bei einem Brand in ein Gebäude hineinzulaufen, blieb uns keine andere Wahl. Wir hockten uns hinter ein paar Schaufensterpuppen. »Okay«, sagte ich nach ein paar Minuten, »ich gehe mal raus und checke die Lage.« Ich lief ein paar Schritte zum nächsten Ausgang, aber schon nach kürzester Zeit wurde die Hitze so stark, dass es mir die Nasenhaare versengte. Ich flüchtete mich schnell wieder in den Laden zurück. »Beverly, wir sitzen ganz tief in der Scheiße. Kannst du nicht irgendetwas machen?« »Du musst sagen, dass es okay ist.« »Was?« »So lautet die Abmachung«, erklärte Beverly. »Du musst sagen, dass es okay ist.« Eine der Schaufensterscheiben knackte und zersplitterte. »Es ist okay. Tu, was du tun musst.« Beverly warf sich nieder und presste ihre Wange auf den Boden. Ich sah, dass sich ihre Lippen bewegten und fühlte, wie eine Empfindung durch mich hindurchging, etwas wie Regen, das Geschrei von Jungs, die in der Ferne Fußball spielten, der Geruch von Rosen in Vorgärten, von frisch gewaschenen Autos. Etwas flog durchs Fenster, prallte von der Wand ab und fiel mir in den Schoß. Die Abdeckkappe eines Straßenhydranten. Beverly sah, dass ich die Kappe verdutzt betrachtete und zuckte entschuldigend die Schultern. »Was genau hast du getan?« »Bin ich sicher, das habe ich nämlich vorher noch nie ausprobiert.« Der Rauch wurde dichter, zwang uns auf die Gott sei Dank kühlen Fliesen des Ladens hinunter. Ich atmete Rauch ein, hustete, atmete noch mehr Rauch ein, bekam nicht mehr genug Luft. Und mir wurde klar, das war es. Ich würde sterben. Beverly begann zu lachen. Der Boden vibrierte. Ich hatte gerade noch genug Zeit zu denken, was zum Teufel, als eine Wasserwand gegen die Südseite des Ladens donnerte. Die Tür wurde eingedrückt und bevor ich mich noch irgendwo festhalten konnte, wurde ich von einer gewaltigen Welle hochgehoben und gegen die Decke geschleudert. Die Luft wurde mir aus der Lunge gepresst und ich musste den Instinkt unterdrücken, den Mund aufzureißen, um Luft zu holen. Einen Augenblick lang wich die Flutwelle so weit zurück, dass ich Beverly sehen konnte, die heiter zwischen den herumwirbelnden Trümmern trieb. Dann floss das Wasser so schnell wieder ab, dass ich hart auf den Boden plumpste. Beverly stand mitten im Laden und boxte begeistert in die Luft. »Ja, das soll mir Tyburn erstmal nachmachen!« Soweit ich auf dem Weg nach draußen erkennen konnte, schien die Randale sich inzwischen gelegt zu haben. Wir setzten uns auf einen Steinsockel, als ein Range Rover mit quietschenden Reifen vor uns zum Stehen kam. Eine kräftige Frau in Jeans stieg aus dem Range Rover und marschierte zu uns herüber. Sie hatte dunkle Haut und ein rundes, ausdrucksvolles Gesicht. Im Moment drückte es ein hohes Maß an Verärgerung aus. »Beverly, jetzt kriegst du wirklich Ärger. Steig ein!« Beverly seufzte, küsste mich auf die Wange und stand auf. Auch ich rappelte mich hoch. »Peter, das ist meine Schwester Fleet.« Fleet betrachtete mich kurz und kritisch von oben bis unten. Ich hatte irgendwie das seltsame Gefühl, sie schon von irgendwoher zu kennen. »Würde sie gern kennenlernen, Peter, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt«, sagte Fleet und befahl Beverly. »Steig ein!« Beverly warf mir einen traurigen Blick zu und folgte dem Befehl. »Warten Sie, ich kenne Sie von irgendwoher. Sie waren mit meinen Kids auf der Schule«, sagte Fleet über die Schulter und stieg in den Range Rover. Sie hatte die Tür noch nicht richtig hinter sich geschlossen, als sie auch schon anfing, Beverly anzuschreien. Ich konnte es zwar nur gedämpft hören, aber die Worte »unverantwortlich« und »kindisch« waren klar zu verstehen. Beverly sah zu mir heraus und verdrehte die Augen. Ich rief meine Mailbox an. Die erste Nachricht war von Dr. Walid. »Peter, wollte Ihnen nur mitteilen, dass Thomas wieder bei Bewusstsein ist und nach Ihnen gefragt hat.« Die seriöse Presse nannte es Mai-Wahnsinn, was die ganze Sache fast so harmlos wie einen Mai-Tanz klingen ließ. Die Sensationspresse bezeichnete es als Mai-Wut, vermutlich aber nur, weil das Wort selbst in Riesenlettern gerade noch in eine Zeile passte. Niemand hatte eine Ahnung, was da eigentlich passiert war. Deshalb wurden die sogenannten Experten in Massen vor die Kameras geholt. Ich öffnete Nightingales Zimmer und fand, gegenüber dem letzten Mal sah er nicht viel besser aus. »Inspektor, Sie wollten mich sprechen?« Er öffnete die Augen. Sein Blick zuckte in meine Richtung. Ich setzte mich auf die Bettkante, damit er mich sehen konnte, ohne den Kopf bewegen zu müssen. »Bin angeschossen worden.« »Ich weiß, ich war dabei.« »Ist Früher schon mal passiert. Ja? Wann denn? Krieg. Welcher Krieg war das? Nightingale verzog das Gesicht und bewegte sich ein wenig im Bett. Zweiter. Der Zweite Weltkrieg? Wo haben Sie gedient? Im Babybataillon? Wie alt sind Sie wirklich? Alt. Jahrhundertwende. Jahrhundertwende? Sie wurden also an der Jahrhundertwende geboren des 20. Jahrhunderts? Er sah aus wie ein gut erhaltener Mitvierziger, und das war an sich schon keine schlechte Leistung für jemanden, der halbtot im Krankenhaus an einer Maschine hing, die in regelmäßigen Abständen Ping machte. Sie sind also über 100 Jahre alt? Nightingale stieß einen keuchenden Laut aus, bei dem ich erschrocken zusammenzuckte, bis mir klar wurde, dass es Gelächter war. »Das ist doch nicht natürlich«, er schüttelte den Kopf. »Wissen Sie, wie das kommt?« »Geschenkter Gaul, Maul.« Dem konnte ich nicht widersprechen. Ich wollte ihn nicht zu sehr ermüden, daher erzählte ich ihm von Leslie, der Randale, und dass man mich aus dem Folly ausgesperrt hatte. Als ich ihn fragte, ob mir Molly helfen könne, Pike aufzuspüren, schüttelte er den Kopf. »Gefährlich.« »Es muss aber sein. Ich glaube nicht, dass er aufhört, wenn wir ihn nicht aufhalten.« Langsam, mühsam, ein Wort nach dem anderen formend, erklärte mir Nightingale genau, wie es zu machen war. Es gefiel mir gar nicht. Es war ein grauenhafter Plan und ließ immer noch die Frage offen, wie ich wieder Zugang zum Folly bekommen konnte. »Tyburns, Mutter.« »Sie wollen, dass sie es ihrer Tochter befiehlt? Und wie kommen Sie darauf, dass Mama Themse das tun würde?« »Stolz.« »Sie wollen, dass ich darum bettle?« »Nein, nicht Ihr Stolz, Peter. Sondern Ihrer.« Es ist nicht leicht, einen Sattelschlepper durch die Wapping War zu steuern. Deshalb heuerte ich einen Mann mittleren Alters namens Brian dafür an. Wir parkten den Sattelschlepper vor Mama Themses Haus. Ich bat Brian zu warten, nahm eine Kiste aus dem Fahrerhaus und stolperte damit zum Haupteingang hinüber. Dieses Mal wurde mir die Tür von der weißen Dame geöffnet, die mir schon beim letzten Besuch unter Mama Themses Kumpaninnen aufgefallen war. »Hallo, Constable Grant, wie nett, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Lassen Sie mich raten, Sie müssen Lia sein.« »Sehr gut.« Der Fluss Lia entspringt in den Chilterns nordwestlich von London und fließt durch das Lia-Tal zur Themse. Lia musste zu Oxleys Generation der Genii Locorum gehören oder sogar noch älter sein. Sie warteten im Thronsaal auf mich. Mama Themse saß in ihrem Thronsessel, hinter ihr war ihr Hofstaat arrangiert und vor ihr standen rechts und links ihre Töchter aufgereiht, die sich an den Händen hielten, so dass sie eine Art Spalier bildeten, durch das ich gehen musste. Links sah ich Tyburn und Fleet, daneben zwei Teenager mit dünnen Zöpfen. Beverly stand auf der rechten Seite. Als sie sich sicher war, dass ich sie anschaute, verdrehte sie die Augen. Soweit ich sehen konnte, standen die Flüsse des Londoner Nordens links und die des Südens rechts. Mama Themse wandte mir das Gesicht zu und die Unterströmung ihres Blicks zog mich näher zu ihrem Thron. »Constable Peter, wie schön, dich wiederzusehen.« »Ich freue mich, hier zu sein. Als Unterpfand meiner Hochachtung habe ich ein Geschenk mitgebracht.« Eine der Gefährtinnen trat vor, zog eine Flasche aus meiner mitgebrachten Kiste und zeigte sie Mama Themse. »Starbier«, sagte sie. Das Hauptprodukt der Nigerian Breweries PLC, das normalerweise in Großbritannien nur von guten Importeuren zu bekommen war und in Großhandelsmengen dann, wenn deine Mom jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden einen Gefallen schuldet. »Wie viel hat er mitgebracht?« fragte Fleet. »Eine LKW-Ladung«, sagte Lia. »Das ist ein großzügiges Geschenk«, sagte Mama Themse nach einer kleinen Pause. »Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst«, fragte Tyburn. »Keine Angst, Herr, für Sie habe ich auch ein paar Flaschen Perrier aufladen lassen.« Jemand kicherte. Wahrscheinlich Beverly. »Und was kann ich für dich tun?« fragte Mama Themse. »Es ist nur eine Kleinigkeit. Eine Ihrer Töchter meint, dass sie das Recht hat, sich in die Angelegenheiten des Folly einzumischen. Alles, worum ich bitte, ist, dass sie sich daraus hält und die zuständigen Behörden nicht an ihrer Arbeit hindert.« »Die zuständigen Behörden«, zischte Tyburn verächtlich. Sie löste sich aus der Reihe, trat vor den Thron, und Mama Themse wandte ihr den Blick zu. »Du glaubst also, dass du das Recht hast, dich da einzumischen?« »Mom, das Folly ist ein Relikt, eine verspätete viktorianische Schnapsidee und ungefähr so nützlich wie die Bärenfellmützen der Palastwache.« »Darüber zu entscheiden, ist nicht Ihre Sache, Ty«, sagte ich. »Aber Ihre? Oh ja, meine Pflicht und Schuldigkeit und meine Entscheidung. Und nun bitten Sie darum, ich bitte nicht, sagte ich, denn die Zeit für Höflichkeiten war endgültig vorbei. Sie sollten es sich gut überlegen, ob Sie sich mit mir anlegen wollen, Tyburn. Tyburn wich unwillkürlich ein wenig zurück, fing sich aber schnell wieder. Ich weiß, wer Sie sind. Ihr Vater ist ein heroinsüchtiger, gescheiterter Musiker und Ihre Mutter geht Büros putzen, um über die Runden zu kommen. Sie selber wuchsen in einer Sozialwohnung auf und gingen in die örtliche Gesamtschule. Ich bin ein vereidigter Constable und damit bin ich ein Vertreter des Gesetzes und ich bin Zauberlehrling und damit Bewahrer der geheimen Flamme. Ich stieß aggressiv den Zeigefinger in Ihre Richtung. Kein Spitzenabschluss von Oxford kann da mithalten. Ach, glauben Sie? Das reicht jetzt, sagte Mama Themse. Lass ihn wieder in sein Haus. Es ist nicht sein Haus. Tu, was ich dir sage. Aber Mom, Tyburn! Wortlos zog Tyburn ein Telefon aus der Tasche und rief eine Nummer an. Sylvia, ist der Commissioner zu sprechen? Gut. Würden Sie mich kurz zu ihm durchstellen? Damit hatte sie uns gezeigt, was sie uns hatte zeigen wollen, drehte sich um und ging mit dem Telefon am Ohr aus dem Raum. Peter? Mama Themse winkte mich zu sich und bedeutete mir, dass sie mir etwas im Vertrauen sagen wolle. Ich versuchte, mich so würdevoll wie möglich zu ihr hinunterzubeugen, fand mich aber plötzlich auf den Knien wieder. Sie beugte sich vor und ihre Lippen berührten kurz meine Stirn. Einen Augenblick lang stand ich hoch oben auf einer der Torhauben des großen Themsewehrs und schaute nach Osten bis hin zur Mündung des Flusses, hinter mir die triumphierenden Türme der Canary Wharf, die Docks, alle die Brücken und Glockentürme Londons. Doch hinter dem Horizont spürte ich das Unheil lauern, spürte, wie Sturmfluten, Klimawandel und miserable Planung eine fatale Verschwörung eingingen. Bereit, eine 10 Meter hohe Wasserwand den Fluss hinaufzutreiben und Brücken, Türme und den ganzen Rest zu vernichten. Nur damit du verstehst, wo die wirkliche Macht liegt, sagte Mama Themse. Ja, Mama, ich erwarte, dass du meinen Streit mit dem alten Mann beilegst. Ich werde mein Bestes tun. Recht so, und weil du so gute Manieren hast, mache ich dir noch ein letztes Geschenk. Sie neigte sich ganz nah zu mir und flüsterte mir einen Namen ins Ohr. Tiberius Claudius Verica. Die Fallschirmjäger waren verschwunden, als ich zum Russell Square zurückkehrte. Jetzt hatte ich wieder volle Verfügungsgewalt über das Folly, aber auch die Verantwortung. Tobi warf sich gegen meine Schienbeine, kaum dass ich durch die Tür war, japste freudig und wedelte aufgeregt mit dem Schwanz. Als er entdeckte, dass ich ihm nichts Essbares mitgebracht hatte, verlor er schlagartig das Interesse und trollte sich davon. Molly erwartete mich am Fuß der westlichen Treppe. Ich erzählte ihr, dass Nightingale bei Bewusstsein war und log ihr vor, dass er sich erkundigt habe, wie es ihr gehe. Und dann erzählte ich ihr, was ich tun wollte, und sie prallte förmlich zurück. In meinem Zimmer holte ich meine Aufzeichnungen aus dem Lateinunterricht hervor und schaute nach, was es mit diesem römischen Namen auf sich hatte. Doch ich konnte nur herausfinden, dass Tiberius Claudius Verica ein britischer Aristokrat gewesen war, der um die Zeit gelebt haben musste, als London gegründet wurde. Und das bedeutete? Gar nichts. Wenn ich die nächste Stunde oder so überlebte, würde ich darüber mal ein Wörtchen mit Mama Themse reden müssen. Aber im Moment hatte ich dringendere Probleme. Nightingale hatte gesagt, dass ich einen spirituellen Führer brauchen würde, und da gerade keine mystischen Bären, Kojoten oder dergleichen verfügbar waren, musste ich mich mit einem diebischen Geist begnügen. Das Zinnskelett, das ich auf dem Friedhof gefunden hatte, lag noch dort, wo ich es hingetan hatte. Als ich die Hand darum schloss, nahm ich einen flüchtigen Geruch von Gin wahr, hörte alte Lieder und spürte einen Stich von Verbitterung und Wut. Da ich eine rein spirituelle Reise plante, brauchte ich nichts weiter mitzunehmen. Und ich hatte auch schon lange genug herumgetrödelt. Zögernd ging ich die Treppe hinunter. Molly wartete auf mich. Sie hatte den Kopf gesenkt, ihr Haar verhüllte ihr Gesicht wie ein schwarzer Vorhang. Die Hände hielt sie vor sich verschränkt. Ich hab doch auch keine Lust dazu. Sie hob den Kopf und blickte mir zum ersten Mal direkt in die Augen. Tu es. Sie bewegte sich so schnell, dass ich es gar nicht wahrnahm. Sie warf sich förmlich auf mich. Ein Arm glitt um meine Schultern und ihre Hand packte meinen Hinterkopf. Der andere Arm legte sich um meine Taille. Sie vergrub das Gesicht an meinem Hals und ich spürte ihre Lippen an meiner Kehle. Ihre Zähne kratzten über meinen Hals und dann kam der Schmerz, als sie zubiss. Ich spürte, wie sie mein Blut saugte und schluckte. Aber nun fühlte ich auch schon eine Verbindung zu den Fliesen unter meinen Füßen und zu den Ziegelsteinen in der Wand, dem gelblichen Londoner Lehm und dann fiel ich rückwärts ins Tageslicht. Es war nicht wie Virtual Reality oder wie man sich ein Hologramm vorstellt, sondern eher wie das Einatmen eines Vestigium, wie Schwimmen in einem Stein. Ich fand mich in den Erinnerungen des Folly wieder. Molly war verschwunden. Meine Hände hatten sich ineinander verkrampft. Ich öffnete sie und sah nach, ob ich das Skelettabzeichen immer noch in der Hand hielt. Es war noch da, und als ich die Hand wieder darum schloss, spürte ich, dass mich das Abzeichen ganz leicht in südliche Richtung zog. Ich drehte mich um, ging zum Seiteneingang und trat in die 30er Jahre hinaus. Dass es die 30er Jahre waren, merkte ich an den Zweireiheranzügen und den Gangsterhüten. Autos waren nur als Schatten zu sehen, aber die Pferde waren solide und rochen nach Schweiß und Mist. Ich wagte ein Experiment und stellte mich einem Mann direkt in den Weg, aber er ging einfach um mich herum, als sei ich ein zwar vertrautes, aber völlig unwichtiges Hindernis. Ein durchdringender Schmerz zuckte durch meinen Hals und erinnerte mich daran, dass ich hier nicht zu einer Besichtigungstour unterwegs war. Ich ließ mich von dem Abzeichen durch Bedford Place ziehen und weiter zum Bloomsbury Square. Unterwegs fiel mir auf, dass sich die Kleider der Passanten veränderten, die Geisterautos waren auf einmal verschwunden und selbst die Skyline der Stadt änderte sich. Mir wurde klar, dass ich immer weiter durch die historischen Zeiten zurückgezogen wurde. Wenn ich richtig vermutet hatte, würde mich Nicholas Abzeichen nicht nur zu seinem Geisterjagdrevier am Covent Garden führen, sondern auch zurück in der Zeit bis zum Beginn seines Geisterdaseins. Das neueste Buch zu diesem Thema, das ich hatte finden können, war 1936 erschienen und von einem Burschen namens Lucius Brock verfasst worden. Brock spekulierte darin, dass sich die Vestigier gewissermaßen in Schichten ablagerten, vergleichbar mit archäologischen Ablagerungen, und dass die verschiedenen Geister verschiedene Schichten bewohnten. Das Skelettabzeichen dirigierte mich schließlich die Bow Street hinauf zum Royal Opera House. Auf dem Opernvorplatz fiel mir eine Gruppe von drei Männern auf. Sie kamen mir solider vor als die übrigen Gestalten, materiell dichter und realistischer. Einer von ihnen war ein stattlicher älterer Herr mit großer Perücke, der steif an einem Stock ging. Das musste Charles Macklin sein. Das hier, nahm ich an, sollte wohl die Wiederaufführung der berüchtigten Szene werden, in der Henry Pike vom feigen Charles Macklin ermordet wird. Und wie auf Stichwort betrat auch schon Henry Pike persönlich den Schauplatz, und zwar im Zustand höchster Erregung, mit schief sitzender Perücke und einem überdimensionalen Stock in der Hand. Und jetzt erkannte ich sein Gesicht. Ich hatte es das erste Mal in einer kalten Januarnacht gesehen, und es hatte sich als Nicholas Walpenny vorgestellt. Einstmals wohnhaft in der Pfarrgemeinde Covent Garden. Aber nein, nein, das Gesicht gehörte nicht Nicholas Walpenny, sondern Henry Pike. Und es war immer Henry Pike gewesen, von Anfang an, seit unserem ersten Zusammentreffen unter dem Portikus der Schauspielerkirche. Und ich musste zugeben, dass er dort eine darstellerische Glanznummer abgeliefert hatte. Nun war klar, warum sich Walpenny nicht blicken lassen wollte, solange Nightingale in der Nähe war. Es bedeutete aber auch, dass die Szene im Park neben der Kirche, bei der ich eine größere Grabung mitten auf dem Gelände eines wertvollen Londoner Kulturerbes verursacht hatte, nichts anderes als genau das gewesen war, nämlich eine Szene, eine Aufführung. Ich schaffte es, mich Henry Pike bis auf 2 Meter zu nähern, als er mich kommen sah. Mit Befriedigung sah ich, dass ein »Oh, verdammt« Ausdruck auf seinem Gesicht erschien. Und dann veränderte sich das Gesicht und wurde zu der lächerlichen Viertelmond-Karikatur, die ich inzwischen unter dem Namen Mr. Punch kannte, Geist des Aufruhrs und der Rebellion. »Weißt du, du bist nicht halb so blöd, wie du aussiehst.« »Du also warst das, der sich als Nicholas Walpenny ausgegeben hat?« »Nein, das ganze Täuschungsmanöver hat Henry Pike für mich arrangiert. Der arme Tropf lebt doch nur dafür, Schauspieler zu dürfen. Es ist alles, was er im Leben wollte. Wo ist Henry jetzt?« »Er sitzt im Kopf deiner Freundin!« Mr. Punch warf den Kopf zurück und kreischte vor Lachen. Ich sprang ihn an, aber der schlüpfrige Bastard wirbelte herum und rannte in eine der schmalen Gassen. Ich stürmte hinterher. Mr. Punch führte mich durch schmutzige Seitenstraßen, die, wie ich wusste, heute nicht mehr existieren. Der große Brand von London ging so schnell vorüber, dass ich ihn kaum wahrnahm. Er war nicht mehr als ein Schwall heißer Luft. Wir befanden uns jetzt im Zeitalter Shakespeares. Mr. Punch rannte um sein Geisterleben, aber ich holte allmählich auf. London schrumpfte. Ich sah grüne Wiesen und Felder mit Heureitern und Kuhherden. Vor mir erschien der Fluss Fleet und plötzlich jagte ich die Böschung hinunter, um eine Steinbrücke zu überqueren, während auf der anderen Seite Mauern auftauchten, die alten Stadtmauern von London. Das 5. und 6. Jahrhundert ließen wir hinter uns und schon war das Heidentum wieder in Mode. Ich war inzwischen Mr. Punch bis auf ein paar Meter auf die Pelle gerückt und warf jetzt mit einem vehementen Rugby-Angriff den untoten Schurken zu Boden. Mr. Punch, Sie sind verhaftet. Du hast mich also erwischt, Wachtmeister. Und was hast du jetzt mit mir vor? Das war eine verdammt gute Frage und ein plötzlicher, stechender Schmerz in der Halsgrube erinnerte mich daran, dass mir die Zeit davon lief. Ich blickte mich um. Wir waren zu weit in der Zeit zurückgegangen. Von London war nichts übrig außer ein paar Hütten und den Holzpalisaden des römischen Lagers. Nur ein Bauwerk war bereits vollendet, die Brücke. Sie stand knapp 100 Meter von uns entfernt und war aus viereckig geschnittenen Holzbalken gebaut. Über die Brücke marschierte eine Abteilung Legionäre in Reihe und Glied. Die Sonne funkelte auf den Messingbeschlägen ihrer Brustpanzer. Hinter ihnen stand eine Gruppe Zivilisten. Und plötzlich begriff ich, was mir Mama Themse hatte sagen wollen. Ich denke, Mr. Punch hatte es in diesem Augenblick ebenfalls begriffen, denn er wehrte sich heftig, als ich ihn über die Brücke und vor die Zivilisten schleppte. Sie waren kaum mehr als bloße Echos aus der Vergangenheit, Erinnerungen, gefangen im Gewebe der Stadt. Sie reagierten nicht, als ich Punch vor ihn zu Boden stieß. Ich erkannte den Priester in der Gruppe, obwohl er jetzt viel jünger aussah als zu dem Zeitpunkt, als ich ihn leibhaftig gesehen hatte. Auch war er jetzt glatt rasiert, sein Haar war schwarz und hing ihm bis auf die Schultern, aber es war dasselbe Gesicht und es gehörte zu der Person, die sich an der Quelle der Themse gegen einen Zaun gelehnt hatte. Dies war der Geist des alten Mannes des Flusses als junger Mann. Plötzlich wurden mir sehr, sehr viele Dinge klar. Tiberius Claudius Verica! Wie ein Mann, der aus einem Tagtraum erwacht, wandte mir der Priester den Blick zu. Als er mich erkannte, breitete sich ein erfreutes Grinsen auf seinem Gesicht aus. »Hilf mir, Vater Themse!« Verica nahm einem in der Nähe stehenden Legionäre den Wurfspieß aus der Hand und reichte ihn mir. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Mr. Punch kreischte auf und bellte in seiner heiseren, schrillen Stimme. »Wäre es nicht schade um die hübsche, hübsche Leslie? Wirst du die hübsche kleine Leslie noch mögen, wenn ihr Gesicht herunterfällt?« »Es ist kein Mensch«, sagte ich mir und stieß den Spieß in Mr. Punchs Brust. Der Wiedergänger, der Geist des Aufruhrs und der Rebellion, war auf der Brücke festgenagelt wie ein Schmetterling im Schaukasten. »Ich habe den Fluss um ein Opfer gebeten«, sagte Tiberius Claudius Verica, »und ein Opfer wurde uns gegeben.« Ich blickte mich zu ihm um, und plötzlich verschwand die Brücke unter meinen Füßen. Einen Augenblick lang hing ich wie eine Figur aus einem Zeichentrickfilm in der Luft. Dann fiel ich in den Fluss. Die Themse war kalt und frisch, wie ein Gebirgsbach. Ich tauchte auf und fühlte mich grauenhaft nass und klebrig. Blut war auf meiner Brust verschmiert und irgendwann hatte ich in die Hose gemacht. Ich fühlte mich ausgelaugt, leer und betäubt. Aber ich war zurück. Ich wollte mich nur noch zusammenrollen und so tun, als sei nichts mehr wirklich. Doch dann hörte ich das Rascheln von Seide und wandte den Kopf. Molly kroch auf mich zu. Ihr Kopf war leicht zur Seite geneigt und die Lippen waren zurückgezogen und entblößten ihre Zähne. Ich wollte ihr gerade erklären, dass es mir eigentlich schon wieder viel besser ging und dass sie mir nicht zu helfen brauche, als mir klar wurde, dass sie offenbar genau das Gegenteil im Sinn hatte. Ich blickte ihr in die Augen und sah, dass das Weiße völlig verschwunden war. Ihre Augen waren tiefschwarz und voller Hunger und Verzweiflung. »Molly, ich glaube, das ist gar keine gute Idee.« Ihr Kopf rollte auf die andere Seite und sie stieß ein gurgelndes, zischendes Geräusch aus, irgendwo zwischen Lachen und Schluchzen. Ich setzte mich auf und wurde sofort mit Tunnelblick und Schwindel bestraft. »Molly, überleg doch mal, was Nightingale sagen wird, wenn er erfährt, dass du mich zum Abendessen verspeist hast.« Nightingales Name ließ sie innehalten, aber nur ganz kurz. Ich war nicht bereit, einfach stillzusitzen und mich kampflos von ihr aussaugen zu lassen. Ich versuchte, einen Feuerball zustande zu bringen, aber die Form entschlüpfte mir immer wieder. Plötzlich konnte ich sie mir gar nicht mehr vorstellen. Molly schnaubte verächtlich. Auf einmal zischte ein kleines braunes Etwas an mir vorbei, bremste hart ab und baute sich kampfbereit zwischen Molly und mir auf. Tobi bellte Molly so heftig an, dass seine Vorderpfoten auf den Fliesen auf- und abhüpften. Um ehrlich zu sein, Molly hätte sich wahrscheinlich nur vorbeugen müssen und hätte ohne weiteres Tobis Schnauze abbeißen können. Stattdessen zuckte sie weg. Das Haar fiel ihr über das Gesicht und ihre Schultern zuckten. Ich glaubte, dass sie vielleicht weinte. Ich kam mühsam auf die Beine und stolperte zur Hintertür, denn ich hielt es für das Beste, jede Versuchung aus ihrer Nähe zu entfernen. Tobi trottete schwanzwedelnd hinter mir her. Ich betrachtete die Stufen zum Obergeschoss der Remise eine Weile und wünschte, ich hätte einen Lift installieren lassen. Ich trat neben die Tür und schob sie mit dem Fuß auf. Dann spähte ich um den Türrahmen. Auf der Chaiselongue wartete Leslie auf mich. Nightingales Stock auf den Knien und starrte ins Leere. Als ich eintrat, blickte sie zu mir herüber. »Du hast mich getötet?« »Warum gehst du nicht einfach dorthin zurück, wo du hergekommen bist?« »Nicht ohne meinen Freund. Nicht ohne...« »Mr. Punch, du hast mich ermordet?« Ich ließ mich in den Sessel fallen. »Du bist seit 200 Jahren tot, Henry, und ich bin ziemlich sicher, dass man niemanden ermorden kann, der schon tot ist.« »Ich habe mich auf beiden Seiten des Vorhangs als Versager erwiesen.« »Ich weiß nicht so recht. Mich jedenfalls hast du an der Nase herumgeführt.« Leslie wandte sich zu mir. »Ja, stimmt.« »Das hab ich wohl.« Ich sah die blassen Dehnungsstreifen auf Leslies Nasenrücken, die feinen Spuren geborstener Äderchen um ihren Mund herum, die sich wie ein feines Spinnennetz über ihre Wangen ausbreiteten. Ohnmächtige Wut kochte in mir hoch, doch ich musste sie unterdrücken, denn hier hatte ich es mit einer Geiselnahme zu tun, und die erste Regel beim Verhandeln mit einem Geiselnehmer war, sich nicht emotional involvieren zu lassen. »Im Rückblick scheint es mir sehr bemerkenswert, dass du dich nie verraten hast.« »Du hattest keinerlei Verdacht?« »Nein, du warst absolut überzeugend.« »Eine Frauenrolle ist immer eine besondere Herausforderung, und eine moderne Frau zu spielen ist doppelt schwierig. Umso trauriger, dass sie sterben muss.« Ich musste unbedingt die letzten Überreste von Henry Pike aus Leslies Kopf vertreiben. »Ja, so ist es eben in einem Schauspiel.« »Aber du möchtest doch auch lieber, dass Leslie weiterlebt.« »Wäre das denn möglich?« »Nur, wenn du einverstanden bist.« »Oh, aber das bin ich doch, mein lieber Junge. Wir können doch nicht zulassen, dass man Henry Pike für einen abgefeimten Schurken hält, der sein eigenes trauriges Schicksal einer Unschuldigen aufbürden wollte.« In dem Moment fragte ich mich wirklich, ob er auch nur einen blassen Schimmer davon hatte, was für eine Spur von Tod und Elend er hinter sich hergezogen hatte. Vielleicht brachte das Geistersein das mit sich, vielleicht erschien den Untoten die Welt der Lebenden als Traum, den man nicht allzu ernst nehmen musste. »Dann lass mich meinen Arzt anrufen.« Ich ging auf den Treppenabsatz hinaus. Dr. Walid versprach, in spätestens 10 Minuten hier zu sein. Dann gab er mir noch ein paar Anweisungen, wie ich mich in der Zwischenzeit verhalten sollte. Leslie blickte mir erwartungsvoll entgegen. »Darf ich Nightingales Stock haben?« Leslie nickte und reichte mir den Spazierstock mit dem Silberknauf. Alle Zauberkraft war aus Nightingales Zauberstab gesaugt worden. Ich machte mich daran, nach Dr. Walids Anweisungen einen Leinenstreifen ganz fest um ihren Kopf zu wickeln. Dann vertrieb ich alle anderen Gedanken und öffnete die Hand und sprach das Wort »Lux«. Ein Wehrlicht erblühte über meiner Hand. »Dies ist das Licht, das dich zu deinem Platz in der Geschichte leiten wird. Nimm meine Hand.« Leslies Hand schloss sich um meine. »Hör mir zu, Henry. Dies ist ein großer Moment, dein dramatischer Abgang. Die Lichter werden dunkler, deine Stimme wird schwächer, aber als letztes wird das Publikum Leslies Gesicht sehen.« Halte das Bild von ihrem Gesicht in deinem Gedächtnis. Aber ich will noch nicht abtreten. Du musst. Daran erkennt man den wahrhaft großen Schauspieler. Er kennt den richtigen Augenblick, wenn es Zeit ist für seinen Abgang. Wie weise du doch bist, Peter. Daran erkennt man den wahren Genius, dass er sich ganz seinem Publikum hingibt. Und dann war der großmäulige Schwachkopf endlich verschwunden. Auf der eisernen Treppe hörte ich schwere Schritte. Dr. Walid und die Kavallerie waren eingetroffen. Gleichzeitig erblühten rote Blutflecken auf Leslies Bandagen. Ich hörte sie keuchen und würgen, während sie nach Atem rang. Nachdem ich meine Aufzeichnungen vervollständigt hatte, schaute ich nochmal bei Leslie im Krankenhaus vorbei. Sie schlief immer noch, das Gesicht völlig unter den Bandagen verborgen. Dr. Walid hatte gesagt, dass ich ihr definitiv das Leben gerettet und möglicherweise auch die Erfolgsaussichten der chirurgischen Gesichtsrekonstruktion verbessert hatte. Es war weniger als ein halbes Jahr vergangen, seit sie Kaffee holen gegangen war, während ich einem Geist begegnete, und die Vorstellung war beängstigend, dass es vielleicht nur an 2 Bechern Kaffee gelegen hatte, dass nicht ich diese Bandagen tragen musste. Warum aber war die ganze Sache ausgerechnet in jener kalten Januarnacht ins Rollen gekommen? Oder, um genau zu sein, an jenem sonnigen Wintertag auf Hampstead Heath, als Toby, der Hund, Brandon Coopertown in die Nase biss, In derselben Woche hatte das Linbury Studio, das zweite kleinere Theater im Royal Opera House, ein wenig bekanntes Schauspiel namens »Die Schule für Ehemänner« oder »Der verheiratete Wüstling« auf die Bühne gebracht, dessen Uraufführung 1761 im großen Theater stattgefunden hatte, das aber seither nie mehr hier aufgeführt worden war und, soweit ich wusste, auch nirgendwo sonst auf der Welt. Der Verfasser des Stücks war ein gewisser Charles Macklin. Ich fand heraus, dass William Skirmish und Brandon Coopertown am selben Abend eine Aufführung besucht hatten. Nightingale lag in einem der Nachbarzimmer. Er war wach, saß im Bett und löste das Kreuzworträtsel im Telegraph. »Sind Sie nervös?« fragte er mich. »Es kann einiges schieflaufen dabei.« »Trinken Sie nichts, dann werden Sie keine Probleme bekommen.« In der Garage waren nicht weniger als 6 Koffer neben dem Jaguar aufgetürmt. »Warum gerade ich?« fragte Beverly, während sie mir dabei zuschaute, wie ich ihr Gepäck in den Kofferraum lud. Ich öffnete ihr die Beifahrertür und sie stieg ein, schnallte sich an und umklammerte fest die Schultertasche auf ihrem Schoß. So lautet die Abmachung. Mich hat aber niemand gefragt. Ich hatte mir zu guter Letzt einen komplizierten Kompromiss ausgedacht. Ich hatte einen Austausch von Geiseln vorgeschlagen als eine Art vertrauensbildende Maßnahme, durch die die Bindungen zwischen den beiden Hälften des Flusses gefestigt werden sollten. Warum muss denn gerade ich es sein? Mit Tyburn geht es nicht. Es war völlig undenkbar, Tyburn jemandem als Symbol der Friedfertigkeit und des guten Willens auf den Hals zu hetzen. Die Geisel der Gegenseite hieß Ash. Seinen Fluss kannte man im Wesentlichen deshalb, weil er an den Shepperton Filmstudios vorbeifloss. Isis umarmte Beverly, als wir endlich ankamen, und führte sie durch ein Tor und durch die dahinterliegenden Felder. Vater Themse hatte seinen Thron unter einer uralten Eibe aufstellen lassen. Neben ihm standen seine Söhne. Sie blickten uns schweigend entgegen, als wäre Beverly eine widerwillige Witwe in einem Bollywood-Melodram. Ich folgte Beverly und Isis, als sie vor den Thron traten. Der alte Mann des Flusses fing meinen Blick auf. Er berührte langsam seine Brust mit der Hand und streckte dann den Arm mit nach unten gerichteter Handfläche aus, der römische Gruß. Dann stieg er vom Thron und fasste Beverly an beiden Händen. Er hieß sie in einer Sprache willkommen, die ich nicht verstand, und küsste sie auf beide Wangen. Ein sehniger Arm legte sich um meine Schultern und Oxley boxte mir freundschaftlich in die Seite. »Das ist der Anfang von etwas, wenn ich mich nicht täusche.« Er zog mich von der Menge weg, um mich mit der anderen Hälfte unseres Geiseltauschs bekannt zu machen. Ash war ein junger Mann, ungefähr einen halben Kopf größer als ich, mit breiten Schultern, klarem Blick, edler Stirn und leerem Hirn. »Hast du deine Sachen beieinander?« fragte ich ihn. Er schnickte und klopfte auf eine Tasche, die an seiner Schulter hing. »Kann man in London auch tanzen gehen?« Er klang genauso nervös wie Beverly auf der Herfahrt. »Aber sicher. Kann man in London auch was trinken gehen?« fragte Ash und bewies damit ein feines Gespür für Prioritäten. »Warst du noch nie in London?« »Nein, ich war überhaupt noch nie in der Stadt. Unser Dad steht nicht auf solche Dinge.« »Keine Angst. Es ist im Grunde genauso wie hier auf dem Land. Tja, nur eben mit mehr Leuten.«